Wer zur Hölle? Wer zur Hölle? Wer zur Hölle hat soeben mein Telefon angerufen? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, schönen guten Abend. Ich weiß auch nicht, wer da angerufen hat. Wer zur Hölle? Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag der ausgestorbenen Spezies. Ja, also es sind ja unzählige ausgestorben. Wir wissen ja gar nicht, wie viele. Und es ist ja, ich meine, manche ausgestorbenen Tierarten und Spezies werden ja nach 80 Jahren oder 30 Jahren wiederentdeckt und dann sind sie doch nicht ausgestorben. Da können wir ja Hoffnung haben. Vielleicht gilt das ja auch für ehrliche Politiker und redliche Journalisten und einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin so optimistisch. Aber hey, ein optimistischer Start in den Advent. Hoffen wir doch mal drauf. Okay. Wisst aber auch nicht, welches, von wem wir uns da irgendwie nochmal ein Taschentuch ausgraben müssen, um uns einen redlichen Journalisten zu klonen. Ja, ja. Wer weiß, unzählige Spezies. Manche sind total unbekannt. Naja, es gibt ja bei lebenden Journalisten hier und da noch Spuren von integrem Journalismus. Man müsste dann halt Don Afonso klonen. Aber DNA mit Frau Schneider vermischen oder so. Der Frankenstein war auch nicht in dem ersten Versuch fertig. Natürlich wird das ganze Thema ein bisschen geframed unter dem Motto, ah ja, hier, der Mensch zerstört die Spezies und es gibt auch, wird auch auf den kulturellen Aspekt ausgeweitet und Kolonialismus und dass ja, Europäer die Kulturen kaputt gemacht haben von anderen Zivilisationen und so. Aber da wollte ich erstmal nicht drauf reingehen. Ich wollte mal was Positives sagen. Ja. Das ist auch der Tag des ewigen Lebens, also hier. So. Wir machen doch nichts anderes, als positive Dinge zu sagen. Das ist doch alles, was wir hier tun. Den Menschen zeigen, positives wie bunt Framing. Und wunderbar die Welt ist. Positives Framing. Ja, vor allem, wenn man in Gießen wohnt, ist das immer gut, ein bisschen optimistisch zu denken, ne, Barmaß? Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, wir treffen uns ja, ich plaudere aus dem Nähkästchen, wir treffen uns ja schon kurz bevor der Stream losgeht, habe ich eben schon gesagt. Ich war natürlich gar nicht draußen, weil wer uns öfter hört, dass ich heute ein bisschen anders klinge. Ja, Maul- und Klauenseuche, Halsschmerzen und so ein Scheiß. Also ich bin gestern noch drin geblieben, weil ich ja noch wirklich noch in der Erholungsphase war. Ja. Und hab dafür hier gesessen wie so ein verschwörungstheoretischer Fernseher mit 5 Streams gleichzeitig offen und all den Augen irgendwie rechts und links, so dass man schon geschielt hat. Ja. Aber es war sehr skurril für mich, die Erfahrung halt, Livestreams aus meiner Heimatstadt zu sehen, während ich irgendwie auch in meiner Heimatstadt sitze. Im Endeffekt haben sie aber haben sie aber gekriegt, was sie wollten, sozusagen die RTL, die AfD-Jugend, ja. Ja. Aber ich denke, weiß nicht, ob das gleich jetzt, wird ja auch noch in einem Blog-Thema sein, denke ich. Ja, genau, das ist auch unser erster Blog. Ich dachte mir, ich steige mal ein mit einem Buch, was ich gelesen habe. Und das ist dieses hier, Höcke von Frederik Schindler. Und Herr Schindler ist wohl ein ehemaliger Taz-Journalist, wie ich gehört habe. Jetzt allerdings bei der Welt. Und das Buch habe ich mir direkt bestellt, als ich davon erfahren habe, dachte ich mir, das ist bestimmt interessant. Und ich habe es mit gemischten Gefühlen gelesen, sagen wir es mal so. Also ich bin ja nun auch echt kein Fan von Herrn Höcke. Und ich sag mal, noch nur die Hälfte von den Sachen, die da drin stehen, so stimmen. Also es geht da halt auch um den Vater von Höcke und der hat wohl auch schon so Ansichten gehabt über unsere Vergangenheit und vor allen Dingen die östlichen Gebiete von Deutschland, die es mal gab und ja, hat darüber wohl auch seine Laufbahn als Lehrer, und der Höcke ist ja auch Lehrer, also unser Herr Höcke, und darüber verloren und hat sich davon wohl auch nicht wieder erholt bis zu seinem Lebensende. Und da gibt es halt gewisse Parallelen natürlich und ja, also, und dann auch diese Sache mit diesem Landolf Ladig, also man wirft ja dem Höcke vor, dass er unter dem Namen Landolf Ladig in irgendwelchen NPD-Journalen da irgendwie publiziert haben soll. Und in dem Buch gibt es natürlich auch diverse Beispiele für ähnliche Formulierungen oder sagen wir mal identische Formulierungen, wobei man natürlich immer nicht weiß, ja, ob das einfach irgendwie so diese Szenesprache ist oder ob das halt wirklich so ist, wie es dargestellt wird, dass das jetzt also nur er diese Formulierung halt wählt, weiß ich nicht so genau. Es wird halt in diesem Buch so gesagt, so dass nur er diese Formulierung wählt, aber ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Und dann gibt es halt auch noch so Punkte an diesem Buch, die ich ganz stark kritisieren will, wo ich mir halt denke, so, okay, da fehlt auf jeden Fall was, das wird so nicht richtig dargestellt. Und das sind dann so Dinge wie, zum einen wird halt ständig angeführt, unser guter Freund Herr Kemper als Grundzeuge für irgendwelche Dinge. Und also Andreas Kemper. Und naja, wir wissen natürlich, dass Herr Kemper jetzt außerhalb von seinem Höcke-Lesen halt auch noch andere Dinge so von sich gibt. Und wenn man die halt weiß, dann kann man den Mann halt nicht so richtig ernst nehmen. Also ich erinnere dann nur so Dinge wie Energy-Drinks und das hat dann irgendwie, zeigt dann irgendwie das Leistungsgedanke und bla bla bla. Und so, was? Energy-Drinks? Ja. Reiß mich mal auf. So ähnlich wie Mädchen mit Zöpfen in den Kindergarten. Ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen. Das war bei Thilo Jung irgendwie. Da hat er irgendwie so eine Herleitung gemacht, warum irgendwie der Leistungsgedanke ja faschistisch ist. Und es ging irgendwie um Energy Drinks und wieder aufladen. Und das war total hanebüchene Herleitung. Ja, wegen Kuhstall und so. Ne? Ja, sowas glaube ich auch. Keine Ahnung. Aber das sind halt so Sachen, wo ich mir sage, ja okay, das ist von der Meinungsfreiheit auf jeden Fall gedeckt. Also du kannst natürlich da irgendwie so drüber rumfantasieren, aber wenn du dich dann umdrehen willst und sagen willst, so, ich bin ja ein seriöser Wissenschaftler und ich sage euch jetzt hier mal irgendwie, was Sache ist, dann muss ich halt wieder ganz ehrlich sagen, also das kriege ich dann nicht getrennt, also tut mir leid. Ja, also bei den ganzen Andreas Kemper-Dingen habe ich immer gedacht, okay, das nehme ich nicht ernst, sorry, und davon gibt es halt jede Menge in dem Buch. Also der Kemper ist, glaube ich, so das Hauptzitat von ihm, also ich habe jetzt in den müsste ich vielleicht nochmal machen, hinten reinschauen in das Lexikon, da irgendwie da denke ich mal, wahrscheinlich am Ende auch noch, oder? Moment, ich habe das hier in Griffweite, ich guck mal eben, ob es da auch noch ein Zitaten Part gibt, wo ich das aber irgendwie draus... Nee, gibt es tatsächlich gar nicht, es gehört direkt auf. Letzte Seite, Danksagung, Ende. Okay, ja, dann Herr Schindler, kann ich leider auch nicht gucken, wie sehr Sie sich auf den guten Mann gestützt haben. Quellen waren wohl nicht so wichtig, wahrscheinlich. Okay. Ja, also das ist auf jeden Fall komisch. Und dann auch so Sachen wie natürlich Amadeo-Antonio-Stiftung und auch der Herr Kramer wird da drin erwähnt. Und zum Herrn Kramer, also das ist ja der Chef vom Verfassungsschutz Thüringen, ist überhaupt nicht problematisiert. Das ist gerade halt eben, also der wird halt auch wieder so wie ein ganz neutraler Zeuge da halt aufgeführt, wie ein Fachmann. Und dann wird auch noch in so einem Beisatz halt gesagt, dass der ja auch Jude wäre. Und das wird dann da auch so in den Raum gestellt, nach dem Motto, ja, und deswegen mögen die den natürlich auch nicht. Wo man halt eben zur Einordnung auf jeden Fall nochmal dazu sagen muss, dass Herr Kramer halt ein Konvertit ist. Und das ist aus meiner Sicht schon an dieser Stelle nicht so ganz unwichtig, weil so das ganze Bild von dem Herrn, was ich so habe, ist halt so ein bisschen so nach dem Motto so, ja, also man nimmt das dann halt auch noch irgendwie so mit, damit man sich dann irgendwie als Experte irgendwie darstellen kann für Rechtsextremismus halt. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was seine Beweggründe da sind, aber es ist halt schon ein wichtiges Detail. Und gerade wenn man den anderen Leuten vorwirft, sie wären so völkisch unterwegs oder so, dann dürften sie mit Herrn Kramer ja eigentlich kein Problem haben, weil, ja, also, der ist ja nach den Kriterien, zählt er ja dann auch nicht damit rein. Also, ja, und das fehlt halt an der Stelle. Das muss man halt einfach noch mit anfügen. Und wenn man das halt nicht macht, dann ist es halt mindestens eine Lücke, die man da hat. Selber dann, wenn man es nicht weiß und wenn man es halt auslässt, dann ist es halt Framing und dann ist es halt auch nicht okay. So oder so ist es halt nicht gut, wenn man gerade mit diesen Leuten um die Ecke kommt Und ja, mit der Kahane natürlich regen sie sich auch drüber auf. Und an einer anderen Stelle wird dann auch wieder dieses Institut für Menschenrechte angeführt. Das ist ja das, wo die Kahane jetzt ja untergekommen ist. Aber das wird natürlich auch nicht gesagt oder so, was das für einen Einschlag hat oder dass das dann auch schon wieder dieselbe Gruppe an Leuten ist und halt nicht irgendwie die. Und dann gibt es noch die Zeugen und die Zeugen und die Zeugen und das sind irgendwie fünf Zeugen, sondern im Endeffekt sind es halt wieder fünf Verbände und ein Zeuge, so nach dem Motto eigentlich, ne? Und das sind also Sachen, die ich natürlich weiß, weil wir uns das ja jahrelang das beobachten, diesen ganzen Bereich. Aber ich meine, wir schreiben da jetzt ja kein Buch darüber, wir recherchieren darüber nicht, das kriegen wir einfach so mit. Und der normale Leser, der das jetzt so aufpickt, der wird da sicherlich nicht das alles wissen. Und ich weiß auch nicht, ob Herr Schindler sich dessen bewusst ist. Und so oder so ist es auf jeden Fall keine große Leistung dann an seiner Stelle. Also entweder hat das nicht auf dem Schirm. Oder noch schlimmer, er hat es auf dem Schirm, aber er nimmt das dann raus, weil es halt das Bild, was man erzeugen möchte. Und ich weiß wirklich nicht, warum man meint, dass das notwendig ist, weil ich meine, selbst wenn ich jetzt dieses Buch nicht gelesen habe, hatte ich jetzt wirklich kein gutes Bild von Höcke. Und alleine nur durch seine Auftritte, die er ja macht, weil er mit Journalisten redet er ja nicht gerne, steht in dem Buch ja auch drin. Und überhaupt macht er wohl nicht gerne so richtig viel, außer halt eben sich hinstellen und irgendwie tun, als wäre er der Größte und da irgendwie halt seinen ideologischen Krempel irgendwie irgendwo im Wolkenkuckucksheim da irgendwo zu vertreten. Aber so als Fazit könntest du sagen, viel mehr als Wikipedia war nicht drin, oder was? Also, Ja, doch schon, ja. aber ja, ich sage ja nur. Ich sage ja nur das, was ich jetzt an diesem Buch jetzt konkret kritisiere. Also ich glaube sowieso nicht, Okay. dass irgendwer denkt, dass es halt irgendwie jetzt groß umstimmen würde oder so. Also weiß ich nicht. Weiß nicht, wie viele überzeugte AfD-Leute sich irgendwie solche Bücher kaufen, um da irgendwie auf einen anderen Trichter zu kommen oder so. Zumal das Buch jetzt eigentlich auch nicht sagt, dass Höcke jetzt wirklich stimmangebend ist in der AfD. Es geht halt nur ständig irgendwie darum, dass natürlich alle möglichen Leute ihn immer unterschätzt haben und die kommen natürlich auch alle zu Wort, halt ehemalige Vorsitzende hier, Herr Meuthen und Frau Petri. Petri und so. Die kommen natürlich auch da drin vor. Und ja. Und ich glaube, er will auch so ein bisschen natürlich, also ganz am Ende kommt nämlich dann Alice Weidel und das soll dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so darauf hindeuten, dass sie dann hinterher die nächste irgendwie ist, die dann von ihm überrumpelt wird oder so und er ist dann irgendwie hinterher der große Gewinner von. Das kann ja auch gut sein. Also ich halte das jetzt gar nicht für großartig unwahrscheinlich. Aber ja, also wie gesagt, Ja, ich es habe sind aber es mit offensichtlich gemischten genug Leute da, die Gefühlen aufpassen, gelesen. ne? Es ist nicht kompletter Quatsch oder so und ich bin auch absolut kein Höcke-Fan jetzt schon allein auch, bevor ich das Buch gelesen habe, von allen Sachen, die ich da so mitbekomme, gibt es da absolut eigentlich gar nichts, wo ich mir irgendwie denke, da bin ich irgendwie zu Hause oder so, oder das geht irgendwie in eine Richtung, die ich irgendwie vertreten würde, oder ist irgendwie sinnvoll, oder ist irgendwie das, was wir jetzt gerade brauchen hier in diesem Land oder sonst wo. Und ja, Das ist richtiger Björn-Content, meinst du? Björn-Content. aber ich mag es dann halt eben natürlich trotzdem nicht, wenn man dann irgendwie, ja, halt die Sachen, die man dann da darlegt in dem Buch, wenn da halt eben so viel Quatsch mit dabei ist, wo ich mir auch wieder so denke, ja, komm, also wenn du mit dem Camper hier um die Ecke kommst und das der Einzige ist, dann finde ich es halt auch irgendwo schwach. Und wie gesagt, die anderen Sachen, da muss man dann einfach das dazu sagen, dass es da halt schon, und das ist ja auch schon wieder so ein Problem so. Jetzt wird es so dargestellt, als wäre irgendwie der Höcke irgendwie der einzige Gegner, den irgendwie diese Leute alle haben da hier, Kramer und die Kahane und die ganzen Leute, ne? Und damit spielt man ja gerade wieder mehr in dieses Feld, dass man halt eben so sagt, wenn man damit nicht einverstanden ist, was die irgendwie machen, dann ist quasi, ja, Höcke, ne? Das ist halt der die Leute vertritt, die damit nicht einverstanden sind. Und wenn man da irgendwie was dran drehen will, dann macht das halt keiner außer Höcke und seine Leute irgendwie. So wird, das ist ja im Endeffekt der Tenor des Ganzen. Und das finde ich halt grundfalsch und ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier mit unserer schwindenden Zuschauerschaft und weiß ich nicht, hier immer noch hier im Gange sind, zumindest aus meiner Sicht, dass ich halt diese Sachen schon immer noch so darlegen möchte, wie ich die halt sehe und da auch nicht irgendwie sehe, dass das jetzt groß irgendwie vertreten wird in sinnvoller Art und Weise. Weil ansonsten würde ich mich einfach zurücklehnen und sagen, ja, läuft ja, irgendwie kümmert sich ja einer drum und prima und so. Und das scheint mir nicht der Fall und auch nicht der Fall mit solchen Büchern hier, die halt aus meiner Sicht wirklich weit hinter dem zurückgeblieben sind, was man da eigentlich mit hätte machen können. Ja. Ich so ein bisschen Kaffeesatzguckerei, ne, wenn man jetzt überlegt, was er dann mal wird oder wie er überholen könnte und so weiter. Ja, ich meine, er hat ja schon viel geschafft, ne, und in vielen Bereichen hat er ja viele Gegner ja auch ausgeschaltet und so. Also die Sachen, die da zurückschauen in dem Buch, die sind jetzt sicherlich nicht großartig verkehrt. Also ich halte den jetzt schon für relativ gefährlich, aber wie gesagt, es geht halt um diese ganze Herleitung von irgendwelchen Ansichten, die er halt angeblich hat. Und wenn man dann halt so Sachen irgendwie droppt wie der Kramer und die Kahane und dann irgendwie die wichtigen Sachen daran halt eben im Endeffekt weglässt, Und sich dadurch ein verzerrtes Bild ergibt, finde ich das halt falsch. Und ich weiß nicht, warum der Kramer warum der Höcke die alle nicht mag, aber ich weiß, warum ich die nicht mag. Und das irgendwie so hinzudrehen, dass das irgendwie alleine schon ausreicht, irgendwie von diesen Leuten dann nicht überzeugt zu sein oder so, deren Expertise nicht anzuerkennen, dann tut es mir furchtbar leid. Also dann kann ich nur sagen, Thema verfehlt. Ja, ich weiß ein bisschen wie bei den Feministen. Ne? Jemand hatten so feste Jobs in dem Bereich und dann haben sie halt immer das Gleiche runtergebetet, ohne so richtig zu gucken, ob es noch stimmt und so weiter. Also ich denke mal, ein großer Teil der Leute lebt da eben einfach davon, ne? Dass sie das immer wieder runterbeten. Der jetzt dazu gehört oder ja, nicht. Ich könnte es mir halt vielleicht vorstellen, dass der gute Mann sich gedacht hat, oh, ich bin ja ein Taz-Journalist, ich bin ein Rechtsextremismus-Experte und wie das halt so ist bei diesen ganzen Tagesschau-Artikel, da gibt es ja auch immer nur die gleichen 5 Leute auf Speed-Dial, den man dann anruft und die einem dann irgendwelche Stichwörter dafür liefern. Und da ist man halt faul und dann nimmt man halt deren Expertise und das reicht dann halt. Und fertig ist das Buch. Also. Ja, und wenn es dann kein Gegenbuch gibt oder keine großartigen Informationen dagegen oder so, dann ist damit auch schnell so eine öffentliche Meinung geprägt. Ja, was heißt dagegen? Also es ist ja, wie gesagt, ich sehe es ja nicht so, dass sie jetzt wirklich das komplett falsch dargestellt haben oder so. Mhm. Es ist einfach nur unkomplett. Und in manchen Punkten, ja, es ist halt so, dass man dann irgendwie den Höcke da so hochstilisiert zu dem einzigen Gegenkämpfer gegen irgendwelche Missstände. Wo ich mir dann schon wieder so denke, ja, das ist eigentlich viel mehr, als ihm überhaupt gebührt. Wenn du das halt alles dann wieder so rückwärts quasi dann dahin dreht, so nach dem Motto so, oh ja, und ach ja, der ist ja auch Jude und der mögen ja, mag ja die dann wahrscheinlich nicht deswegen und dann schreibe ich das mal in mein Buch rein und dann setze ich einen Punkt. Ja. Ich habe gerade ein bisschen so im Hintergrund nach dem Herrn Kramer geschaut und bin auf ein interessantes Detail gestoßen. Der Mann war mal im Zentralrat. Ja. Der Juden, relativ hohes Tier, und er ist da ausgeschieden, weil er sich überworfen hat, und zwar zum Thema NPD-Verbotsverfahren. Ah, okay. Und jetzt kommt das Lustige, der Herr Kramer war gegen ein NPD-Verbotsverfahren. Okay. Und der Herr Graumann vom Zentralrat war dafür. Und deswegen hat der Herr Kramer wahrscheinlich, also es ist nie offen ausgesprochen worden, aber dieser Konflikt lag halt kurz bevor der Herr Kramer seine Ämter niedergelegt hat, kurz davor, zeitlich. Also da hat der Herr Kramer gesagt, nee, will ich nicht. Ist wahrscheinlich, hat er gesagt, das wird nichts. Weil war ja bei der NPD auch schon relativ klar, dass das nichts wird. Ist bei der AfD meiner Meinung nach in einem Rechtsstaat genauso klar, aber gut. Aber finde ich ein interessantes Detail, dass der Herr Kramer damals gesagt hat, nee, ich bin gegen ein Verbotsverfahren und dafür sogar seinen Job geopfert hat, sozusagen. Heute sieht er das anders. Wie gut er das, was der Kramer unter seiner jüdischen Flagge macht, ein bisschen wie Imagepflege vor, ne? Man weiß, was er da für ein Bild aufbauen möchte, sich oder so. Ja, er möchte sich da halt eine gewisse auch Unangreifbarkeit in gewissen Themen schaffen. Mhm. Weil er hat auch also oft genug sich danach halt, ich meine, ist ein gutes Recht, sich gegen Antisemitismus einzusetzen, solange er halt dann. Ich kann hier keine Fälle finden, wo er gesagt hat, oh, ich werde jetzt hier, weil ich Jude bin. Kann ich von meinem Kramer selbst nicht finden. Aber ja, das wäre dann meiner Meinung nach schon ein bisschen komisch. Aber ja, gut, genau, wie gesagt, also um das auch nochmal klar zu machen, natürlich, er kann ja konvertieren, wohin er will und glauben, was er möchte und so weiter, absolut. Spreche ich ihm alles nicht ab. Und ich weiß halt auch nicht, ich kann halt auch nicht sagen, dass da bei ihm irgendwelche niedrigen Beweggründe dahinter stehen oder so, aber wenn ich halt in so einem Buch quasi so einen Satz formuliere, so nach dem Motto, so, ja, die lehnen den ja ab, weil er Jude ist und weil die so völkisch unterwegs sind oder so, dann gehen halt schon mal Augenbrauen hoch und ich sage mir dann so, naja, also ich meine im Endeffekt Müssen schon mal ein bisschen besser belegen, sowas, passt ne? das Finde ich ja da auch. nicht so richtig, weil das ist auf jeden Fall bei ihm ja dann völkisch nicht so, also. Und ja, auch davon ab, ne? Also es gibt ja viele Aspekte an Herrn Kramer, die halt mega zwielichtig sind. Also wir hatten ja damals, ich glaube, von der Frankfurter Allgemeinen war das ein Artikel über seine Ernennung und da waren da so Sachen dabei, wie der alte Typ war halt eben total in Ungnade gefallen wegen allen möglichen komischen Sachen und dann haben sie halt einen neuen gesucht und Herrn Kramer war dann irgendwie da. Und dann haben sie ihn eingestellt und dann haben sie hinterher irgendwie gemerkt, er ist ja gar kein Volljurist und das muss man ja eigentlich sein und irgendwelche Sachen damit, mit seiner Ausbildung da irgendwie. Und dann seine Vergangenheit bei irgendwelchen Rocker-Sachen, die irgendwie überwacht worden sind vom Verfassungsschutz. Und dann diese Geschichte mit dem MDR und diesem Whistleblower, dass er da irgendwie ein Klima der Angst oder sowas verschaffen würde. Und wo der MDR ihm das dann weitergetratscht hat und lauter so Dinge. Und er ist ja auch immer in diesen ganzen Sendungen, also nicht in allen, aber in ganz vielen Sendungen wurde er auch immer präsentiert halt als der Experte. Und da wurde auch nur gesagt, ja, ist der Verfassungsschutzchef. Und wenn das jetzt der Erste ist, der so sagt irgendwie, ja, hier gesichert, rechtsextrem und bla bla bla, ne? Also ja, dann ist Ja, das halt kommt immer. schon wichtig irgendwie, wie man da vor sich hat. Und auch mit Amadeus und Hundestiftung und diesen ganzen Geschichten, also es war ja auch vor 10 Jahren schon so, dass diese Verbindung da gab mit ihm als Verfassungsschutzchef und ihm als Stiftungsrat von der Amadeus-und-Hundes-Stiftung. Und das kann man halt schon kritisieren. Also das muss man jetzt nicht geil finden, dass irgendwie so eine unstaatliche Organisation mit irgendwelchen staatlichen Akteuren da irgendwie dann zusammenarbeitet und da geht es halt um Meinungsäußerungen. Und die Amadeus-und-Hundes-Stiftung hatte ja damals, saß sie ja in diesem Expertengremium von Facebook und diese ganzen Geschichten. Und das muss man ja jetzt nicht toll finden, also beim besten Willen nicht. Und das ist auch nicht so, dass man da ein gesichert völkisches Weltbild irgendwie verhaben muss, um da jetzt was dran auszusetzen zu haben und sich vielleicht denkt, nee, wir möchten vielleicht nicht Leute haben, deren Beruf das irgendwie ist, irgendwelche linken, linkseinschlägigen Einstellungen irgendwie drüber zu haben, wie sich irgendwie wozu irgendwie geäußert werden sollte, sondern dass Leute dann vielleicht doch lieber irgendwie den Leuten frei bleiben. Wahnsinn, warum schreibst du über den Höcke? Ja, da ist das Thema ja wieder Gießen und die Gründung der AfD-Jugendorganisation. Der Deutschlandfunk hat hier einen relativ kurzen Artikel geschrieben, den ich nochmal wieder reingereicht habe. Und Experten werden nicht genauer genannt, aber das heißt eben, dass sie jetzt auch nicht anders wären, weil zum großen Teil dieselben Leute dabei wären. Der einzige Unterschied ist wohl, dass sie jetzt irgendwie AfD-Mitglied sein müssen, was vorher nicht so war. Ja. Also, ich muss schon sagen, ich versuche da ja offen ranzugehen, aber dann zoomen die da in diese Halle rein und in der zweiten oder dritten Reihe sitzt ein Typ halt mit Scheitel und Bärtchen und halt insgesamt so viele Scheitel Auch nicht gerade eine gute Idee, gebe ich dir wohl recht. Muss man solche Leute vorne hinsetzen oder Das sind ist die das da das waren. Bild, ist das das Bild, was man abgeben kann oder will? Also, ja, und er hier, Graf Zahl, war ja auch. Ja, genau. Ja, das habe ich jetzt schon mal zu geswitcht, weil, wo du das Stichwort schon bringst. Also dieser Mann hier ist ja aufgefallen mit seinem wilden Gestikulieren und seiner Rede. Und hier hatte die Zara Riffler, hat hier ausgegraben. Oder ich weiß nicht, ob sie es auch selber ausgegraben hat oder ob sie es nur weitergibt, aber auf jeden Fall gibt es hier ein Bild von diesem Mann und das ist der wohl auch, also der zweite hier von rechts. Und das ist hier Kreis Herford im Gespräch Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Herder-Möller von links, Regina Schiltoff-Ruff in Klammern Grüne, Margret Gießmaßen in Klammern FDP, oh Gott. An Christine Klute in Klammern SPD, Alexander Eichwald, und das ist derjenige, in Klammern Praktikant Gleichstellungsstelle. Das ist ja, und Sarah Riffler schreibt: Lieber Kollege Fleischhauer, wäre ja lustig, wenn es stimmen würde, Nur das ist halt leicht erkennbar externe Inszenierung. Zudem sollte man mal erstmal recherchieren, der Wirre-Kandidat Alexander Eichwald war immerhin 2019 noch Praktikant im Leistungsbüro, ein Aktivist, Fragezeichen. Ja, also es gibt halt die Theorie, dass dieser Mann da quasi eine Performance zum Aufzeigen, wie extrem doch diese Gruppe da irgendwie ist, geliefert hat. Aber wenn das wirklich so wäre, ich meine, dann ist es halt auch wieder ein Eigentor, ne? Weil dann kann ja jeder wieder so sagen, es gibt so wenig Extreme, dass die schon irgendwie geschauspielert werden müssen von den aber ich meine, selbst wenn, also das ist ja fast wie ein kranker Agitprop, ey. Das ist sicher sehr gut, machen, so einen Scheiß irgendwie abzuziehen. Da kannst du ja vernünftig demonstrieren einfach. Der Kondensmilch sagt einen Namen, der mir auch gleich durch den Kopf geschossen ist, nämlich Bijan Tavassoli auf Temu. Ja, stimmt. Aber was halt die AfD richtig in meinen Augen halt ein bisschen blamiert oder die Jugendorganisation ist, dass dieser Typ 80 Stimmen bekommen hat. Warum war es nicht 88? Ja, das frage ich mich in dem Fall natürlich auch. Ja. Und, oh, und das mit dem Riefenstahl, es gab ja Leute, die haben dort Riefenstahlfilme oder zumindest Propagandafilme aus den 30ern und 40ern auf einer großen Leinwand aufgeführt. Das war aber allerdings nicht die AfD oder die AfD-Jugend, sondern das Zentrum für politische Schönheit. Ah, okay. Das in einer Boulderhalle, beziehungsweise auf dem Parkplatz einer Boulderhalle, der praktisch direkt gegenüber vom Veranstaltungsort liegt, keine Luftlinie, keine 50 Meter, konnten da nämlich ihren Adenauer parken. Der hat dann auch wieder gejodelt natürlich. Scheiß ARD, scheiß ARD, scheiß ARD. Ich glaube, so ähnlich was. Nee, ich habe mich gestern wirklich, die haben angefangen mit dem Gejaule und dann habe ich mich eine Minute vor dem Stream kurz konzentriert und danach habe ich auch nichts anderes mehr gehört als scheiß ARD, scheiß ARD, scheiß ARD. Ich weiß auch nicht, warum die so einen Hass auf den Öffentlich-Rechtlichen haben. Keine Ahnung. Aber es ist ein guter Trick, falls ihr das mal länger hören müsst, irgendwo in der Blockade steht oder so. Einfach kurz Selbstsuggestion. Die singen ARD und dann hörst du das auch. Glaub mir. Könnt ihr mit den Streams, die wir gleich noch zeigen, dann nachher nachprobieren. I got power. Da kommt das längere Zeit vor. Hören wir uns den jetzt an. Ich habe es mir extra noch nicht angehört, weil ich dachte, wir gucken es. Aber nee, ich habe gehört, habe ich den auch noch nicht. Lass ihn doch mal kurz. Ja, gut, wenn ihr einen noch nicht gehört habt, ich habe ihn schon gehört, aber. Ich habe mir das nur angeguckt und dachte mir allein schon das Gesicht. Und das jemand hat halt. Ihn, der ist irgendwie ein Schauspieler auch oder irgendein Performer. Irgendjemand hatte ihn halt mit einem Bild von Graf Zahl, während er gerade halt so gestikuliert hat. Und das fand ich sehr passend. Sogenannte Lager bildeten, so besser gesagt, politische Flügel. Die einen sind die Anhänger reines völkischen und die anderen eines libertären Flügels. Es gibt aber für mich in dieser Partei keine Flügel und keine individualistischen Bestrebungen. Denn die Liebe und Treue zu Deutschland teilen wir uns hier gemeinsam. Das ist ja wirklich auf Demo-Niveau. Also, ich will mein Licht hier nicht groß rausstellen, aber wenn ich meine Stimme irgendwie, wenn ich 100% meiner Stimme nutzen kann, könnte ich lustiger sein als er und echter. Also nicht, dass ich jetzt darum hitlern wollte, aber halt dieses gerollte R ist schon nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass du so im Gleichstellungsbüro aufgetaucht hast. Gleichstellungsbüro. Wenn er da wirklich stand und als Wahlstand oder was, dann müsste er sich ja schon durchgemodelt haben, da monatelang oder wie, um da teilzunehmen überhaupt. Keine Ahnung. Der war undercover als Gleichstellungsbeauftragter. Das kann ich nicht sagen. Es wurde jetzt neu gegründet. Wurde der ja da radikalisiert. Also, wenn das neu gegründet wird, dann gibt es da ja keine Vorauswahl oder so, wenn das neu gegründet wird. Also. Doch. Es war doch schon von vorher rein klar, wer der Vorsitzende wird. Ja, aber ich meine, wenn er da kandidiert und es... Ja gut, er wird da einfach halt eine Redebeitrag eingeschmissen haben, wie bei jeder Partei, wird gesagt haben, ich möchte da hier auf die Liste und möchte... Ja, aber das, was ja jetzt gerade Mammon hat durchscheinen lassen, so nach dem Motto, es müssen ja schon vorher 5 Gremien irgendwie abgestimmt haben, dass er da entsandt wird oder so. Das ist ja nicht der Fall, weil... Nee, das ist bei so Veranstaltungen ja eben im Sinne der... Gibt es keine Gremien, das ist die Gründungsveranstaltung. Ja eben, ja, das meine ich ja. Ja, und im Sinne der Demokratie. Ja, aber sie müssen doch Parteimitglieder sollen sie doch zum Beispiel sein. Es müssen ja geprüft worden sein. Das heißt, die müssen ja überhaupt nicht sein, weil diesen Jugendorganisationen musst du auch nicht in dieser Partei drin sein, um in der Jugendorganisation zu sein. Ich meine, die AfD hat für ihre Jugendorganisation festgelegt, dass die Parteimitglieder sein müssen. Das können die gar nicht festlegen. Das können die nur selber festlegen. Ja, haben sie es vielleicht selber festgelegt, aber auf jeden Fall. Das können die ja nicht selber festlegen, wenn die auch gar nicht gegründet sind. Also. Genau. Naja. Ja, okay, aber, dann hast du die AfD festgelegt oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie denke ich mir ja nicht aus. Ja, aber du hast dann irgendwas gehört, was so halt nicht stimmen kann. Sorry. Nein, gelesen. Es ist schon das, richtig trollmäßig fast. Ne? Also jedem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass das sehr performativ ist, was über einen normalen Redestil hinausgeht. Das ist eine Performance hier. Es ist keine ernsthafte, ehrliche politische Rede. Ach was. Ja. Also übel hätte ich es mir nie vorgestellt, dass er das R rollt. Ich meine, macht er gleich noch so mit den zwei Fingern unter der Nase den auch noch. Und die Hacken zusammenschlagen. Typische Armbewegung. Genau, Hacken zusammenschlagen. Was gibt's noch? Die bolschewistische Gazette. Hier in dem Artikel, den ich von Deutschlandfunk eingereicht hatte vorhin, der hatten wir doch gerade schon. Da steht jedenfalls drin, die Jugendorganisation ist im Gegensatz zum aufgelösten Vorgänger Junge Alternative eng an die Mutterpartei gebunden. So muss jedes Mitglied der Generation Deutschland auch Parteimitglied der AfD sein. Woher das ist, vielleicht, das weiß ich nicht. Beobachtung zufolge hatte sich die Junge Alternative aufgelöst, weil sie vom Verfassungsschutz. Ja, dann haben die vielleicht gesagt, dass sie sich das dann so in ihre Satzung reinschreiben werden, aber. Das war noch nicht gegründet dann zu dem Zeitpunkt. Die Gazette, die Zeit schreibt, dass die Partei eine Ermittlung gegen ihr Mitglied eingeleitet hat. Mhm. Welches Mitglied denn? Naja, gegen diesen jungen Herrn. Der neue Vorsitzende hat gesagt, egal ob linker Provokateur, V-Mann oder einfach verrückt, wer so auftritt, hat in der AfD und in ihrer Jugendorganisation nichts verloren. V-Mann oder verrückt, ist auch cool. Wahrscheinlich hat er das Kraftzahl auch beim Gleichstellungsbüro gelernt. Eine Frau, zwei Frauen. Vermutlich. Ja, jemand, der nicht so viel Spaß hatte, war Maximilian Tichy. Maximilian Tichy hat für Tichys Einblick live, auch per Video teilweise, aus Gießen berichtet. Und er war bei einer Kundgebung des DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und wir wissen ja alle, Deutscher Gewerkschaftsbund, das ist eine prima Sache. Das ist eine völlig neutrale Geschichte. Die sind nicht in irgendeiner Form parteiisch oder so. Die sind für Arbeiter. Das ist ja, Arbeiter sind wir ja alle irgendwie und so. Genau. Ja, und das Ding ist, jemand hat die erkannt. Und zwar jemand, der auch auf der Bühne der DGB-Kundgebung war. Und hat dann gesagt, da vorne sind die Rechten von Tichy. Ja. Daraufhin haben zwei Dutzend meist vermummte Leute das Team eingekreist. Kameramann 2.10 rausgehauen, ne? Ja, genau. Wir haben hier ein wunderschönes, ich weiß nicht, ich glaube, das Video läuft wieder im Dings nicht, aber sehen wir vielleicht wirklich das Bild wenigstens. Da kommt gleich drunter so ein Tweet vom Herrn Tichy. Mehr oder weniger gleich drunter. Kommt aktuelle News und dann kommt so ein Blog, ja genau. Und wir sehen hier den jungen Mann. Ich glaube, das Video können wir hier nicht gucken, aber wir sehen auch nicht viel mehr, als dass der Mann mit seinem rechten Arm ordentlich ausholt und dann halt ungebremst mit der Faust hier genau praktisch auf das Play-Zeichen schlägt. Ja, und dabei soll der Kameramann verletzt worden sein, wie gesagt. Wir leben natürlich leider im Zeitalter der Aktivisten, Internetaktivisten mit Autismus. Was bedeutet, dass es irgendwie eine halbe Stunde gedauert hat, bis wir raus hatten, dass der Mann ein Autohausbesitzer ist, der da in der Gegend, ich weiß nicht, ob das da in der Gegend, aber auf jeden Fall in Gießen ein Autohändler ist, dessen Name auch bekannt ist inzwischen. Ja. Ja, DGB, also kann man sich nur wundern über deren Aktivitäten. Ich hatte hier neulich mal im Stream, gab es irgendwie einen Hinweis von einem Zuschauer, dass sich einen Verdi-Stream angeguckt hat, mit den zwei neuen Vorsitzenden oder so. Ich meine, das ziehe ich mir auch mal rein. Das war auch ein Abfall, ein sozialistischer Mist irgendwie. Das ist nicht so, das ist eigentlich dann nicht mehr, das ist nicht mehr gerade geht, so ungefähr. Also, das gehört da echt überhaupt nicht hin. Ja, aber da, so vertreten die einen dann, ne? Ja, und so sieht es aus, wenn du halt als AfD-Mitglied erkannt wirst. Und der Fokus dann hinterher einen Artikel über den Angriff auf dich schreibt, da steht dann AfD-Abgeordneter in Schlägerei verwickelt. Kann sich jeder so denken, was er will. Wenn irgendwie eine ganze Gruppe von Menschen zum Teil vermummt auf jemanden einschlägt und der sich wehrt, dann ist das in meinen Augen nicht wirklich in eine Schlägerei verwickelt werden. Ja, Tagesschau soll ja auch so berichtet haben, dass sie das, nur die Gegendemonstranten gefragt haben und sonst niemand und so weiter. Mhm. Also ich habe in der Hessenschau ein bisschen geguckt, da wurde halt immer wieder der gleiche Anführer der Protestbewegung interviewt, der war halt fotogen schwarz. Ja. Ich habe außer von den bösen rechten alternativen Medien nur sehr wenig Leute gesehen, die überhaupt Leute gefragt haben, die irgendwie negativ zu dieser Veranstaltung standen, die kritisiert haben oder wenigstens gesagt haben, hey, ich wollte eigentlich in die Stadt zum Markt, aber der Wochenmarkt hat nicht stattgefunden. Die Stadt sagt, ja, wir haben aber gesagt, der kann stattfinden. Und gleichzeitig haben sie mehr oder weniger eine direkte Linie von der Brücke, wo die ganzen Demonstranten hin wollten, gezogen. Und am Ende der Linie ist der Busparkplatz und in der Mitte liegt mehr oder weniger der Wochenmarkt. Ja, also es ist so... Wenn man am liebsten einkaufen geht, ja genau. Ja, ich gehe wirklich gerne hin. Das ist so eine Zeitmaschine. Ich meine, ihr probieren. Wenn ihr einen Wochenmarkt habt, geht auf den Wochenmarkt. Das ist wie eine Zeitmaschine. Deutschland in den frühen 2000ern. Das ist verrückt, aber es ist so. Außerdem war natürlich der gesamte Busverkehr, weil wir haben in Gießen ja so einen schönen Anlagenring, das heißt Nord-Süd-Ost-West-Anlagen, noch aus der Zeit, als Gießen eine Festung war. Und der war komplett für Verkehr mehr oder weniger zu, damit die da rumrennen können und was weiß ich, ihre Plakate hochhalten können. Das heißt, es gab keine Busse wirklich, die bis in die Innenstadt gefahren wären. Entsprechend leer war es da, also sind wohl nur ganz wenige Leute aus dem Umland auch in die Stadt gekommen. Die werden ja auch bekloppt, wenn sie das tun an so einem Tag, weil viele Zufahrten nach Gießen halt auch noch erstens teilweise durch die Polizei blockiert waren. Gießen ist ja eine geteilte Stadt, durch die Lahn geteilt in Ost- und Weststadt. Und man hat in der Weststadt halt die Hessenhallen mit dem ganzen AfD-Menschen drin und daneben dem Adenauer gehabt. Und auf der linken Seite sind die Demonstranten entweder in den Bussen halt auf dem Parkplatz angekommen oder am Bahnhof und haben sich dann da wir haben zwei große Brücken, die rüberführen, außerdem noch ein Wehr und eine kleine Fußgängerbrücke, die waren alle abgeriegelt. Ich habe einen guten Freund, der wohnt auf der Westseite und ich hätte den gestern nicht besuchen dürfen. Also er hätte zu mir kommen dürfen, man durfte aus der Weststadt raus und wieder rein, wenn man in der Weststadt wohnt. Aber sie aus der Lahn so eine Art natürliche Grenze gemacht, oder wie? Ja, genau. Das war ja das überhaupt auch insgesamt auch, ne? Der Plan, die Leute komplett von der Westseite wegzuhalten. Okay, ja. Das haben Gerichte dann halt unterbunden und haben irgendwie zumindest für den Adenauer und ein paar Leute da Platz gemacht. Ich weiß nicht, wir können ja auch mal uns einfach, hast du den Stream mit reingenommen? Dann können wir vielleicht da mal reingucken gerade. Ja. Hier zum Beispiel haben wir eine Bundesstraße, die den sogenannten Gießener Ring, das ist so eine Autobahnumfahrung von Gießen, halt mit der Stadt verbindet. Und hier haben so ein paar Leute dann sich durchgeschlagen über Äcker und Felder und haben sich dann da heldenhaft festgeklebt. Wir schauen hier einen Stream von dem Kanal Schmidtkes Welt, der hat uns netterweise die Erlaubnis gegeben, hier da mal reinzugucken. Sollte es im Stream ruckeln, liegt es daran, dass zu viele eher der rechten Szene zuzuordnende Blogger gleichzeitig an dieser Stelle sind und halt die ganzen Leute hier noch, die von den Demonstranten. Ja, und hier wurde halt super robust durchgegriffen, da haben die halt gar nicht lang gefackelt, die haben sich da festgesetzt, haben ihre Planen über sich drüber gezogen und die Polizei hat gar keine Ansagen gemacht, die sind da einfach mit dem Wasserwerfer hin und haben den Leuten dann gesagt, dass sie da leider nicht sitzen könnten, weil das eine Bundesstraße ist. Aber es ist doch November, habe ich nur gelesen irgendwo. Ja, ja, genau. Total brutale Polizeigewalt klebt dich halt oder setzt dich halt nicht auf eine Bundesstraße. Boah, schon ein dicker Strahl Haben die sich auf die Straße geklebt? Nein, oder an dieser Stelle. Es gab wohl auch Leute, die sich auf der Konrad-Adenauer-Brücke an die Straße geklebt haben. Also. Okay. Das die ist Kombination eine der großen zwischen dem Brücken. Und an die Straße kleben, das wäre schon sehr seltsam. Ja, das würde ich vielleicht auch nicht in Kauf nehmen wollen als Demonstrant. Jetzt kommen die Ersten, jetzt werden die Ersten da weggeräumt und dann werden die Zelte gleich entfernt und dann kommt der zweite Waschgang. Wie gesagt, wir gucken hier den Kanal Schmidtkes Welt, der uns freundlicherweise die Erlaubnis gegeben hat. Jetzt mal rumzuplitschen, das, ne? Ja, und vor allem jetzt demnächst werden hier die Zelte entfernt. Das ist der nächste Schritt der Polizei. Die Menschen werden nicht erstmal nicht entfernt, sondern nur die Zelte. Kann man das auch mit Gülle machen zur Not oder so? Was? Kann man das auch mit Gülle machen zur Not? Ich weiß ja also, ob irgendjemand meinte, ja, Dusche, haha, endlich mal baden und so, und aber kein Shampoo, hihi. Und jemand meinte, vielleicht ist da Shampoo drin. Ich weiß nicht, ob hier mit Shampoo gearbeitet wird. Also ist oft, zumindest von den richtigen Demonstrationen von früher, kenne ich das noch, dass da halt nicht nur Wasser drin war, sondern halt auch ein Reizstoff. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so gehandhabt wird oder ob man sich hier auf den November verlässt. Das kleine Steinchen oder so. Ja, und ja, jetzt. Also wenn ich mir das angucke, mich macht sowas eher traurig, weil ich bin ja jetzt nicht dafür, dass die Polizei solche Methoden anwendet, aber die Demonstranten, die provozieren das auch und dadurch wird das so eine Art Theaterstück. Ne? Nee, ich mein, in der Szene 1 setzen sie sich hin, in der Szene 2 kommen die Wasserwerfer, in der Szene 3 passiert das und die nehmen das ja alles in Kauf und legen es auch darauf an, um diese Bilder zu provozieren. Deswegen macht mich das einfach nur noch traurig und viel Schadenfreude empfinde ich dabei nicht, muss ich sagen. Man hat doch eine Vereinbarung getroffen. Ne? Man hat gesagt, wir wollen da demonstrieren und die Stadt hat alles Mögliche getan, um den Leuten das Demonstrieren zu ermöglichen. Dann hat man gesagt, hier dürft ihr, das machen wir so und hier könnt ihr ein Konzert machen und dann sind da Juli und Revolver Club und Kraftrevolver oder wer auch immer aufgetreten. Aber es müssen halt auch solche Bilder stattfinden. Dann meinen die halt auf Bundesstraßen und teilweise auch auf Autobahnen, die haben sich ja auch wieder abgeseilt, den Menschen halt ihr Leben kaputt machen zu können. Und dieses Recht haben sie nicht. Die sind dadurch jetzt in der partyorientierten Szene für ein, zwei Jahre erstmal sehr beliebt. Ne? Und dann, wenn die Gerichtsprozesse kommen, das haben wir ja bei dem anderen Fall vor kurzem gesehen, dann haben sie auf einmal keine Freunde mehr. Ja. Ich hatte noch irgendwie einen anderen Code. Wir waren jetzt, glaube ich, bei 47, ne? Genau, und der andere war 9, 31, 20. Also hier ist nochmal, hier haben wir halt also die dichteste Konfrontation eigentlich, die am gestrigen Tag stattgefunden hat. Hier sind die Demonstranten noch knapp so nah 100 Meter von der Halle entfernt. Allerdings trennt sie eine Unterführung, in der ein Wasserwerfer steht. Und hier hat man halt mehr halbherzig als echt gerade versucht, zu der Halle praktisch durchzudringen. Wie gesagt, hier die Ruckler da drin, das liegt einfach daran, dass hier 5, 6 Streamer auf einem Haufen waren, plus allen anderen, und das Handynetz das einfach nicht mitgemacht hat bei den Streams. Da waren ja, also lustigerweise habe ich nur, eigentlich sage ich mal, Streamer wie hier den Herrn Schmidtges Welt aus dem rechten Spektrum gesehen. Wie Weichreite TV, Utopia TV, also fast nur, also auf YouTube zumindest oder in Streams, die ich gefunden habe, wurde dieses Ereignis medial eigentlich nur von den Gegnern verfolgt. Also ich habe keine linken Streams gesehen, keine, hey, guck mal, was wir hier Geiles machen und schaut mal und so. Okay, Utopia TV ist der Typ aus Hannover, der ja auch immer irgendwie einen Krimi filmt. Aber ich glaube, der ist aus Hannover, zumindest filmt der ja auch immer alle möglichen Sachen. Okay, ja, also hier der Weichreiter macht ja auch so Sachen, der geht zu Demos und zu AfD-Veranstaltungen, filmt die, dokumentiert die. Ich meine, scheint ein Hobby zu sein. Ich bin ihm dankbar, dass ich halt durch ihn und auch durch die anderen Kanäle überhaupt die Möglichkeit hatte, zu sehen, was bei mir in der Stadt abgeht. Ja, und das war jetzt praktisch der Angriff, der letzte Versuch, wirklich zu der Halle durchzubrechen. Und auf den Brücken haben sie auch halbherzig mal an den Gittern gerüttelt, aber nie wirklich versucht, da durchzubrechen. Das war von Anfang an auch eine dumme Idee, weil auf jeder Brücke zwei große Wasserwerfer standen und auf sie gewartet haben. Blieb dieser komische Adenauer-Bus da die ganze Zeit stehen oder haben sie den irgendwann weggepackt? Nee, der Adenauer-Bus der ist ja schon 2 Tage vorher angekommen und hat da auf dem Gelände von dieser Boulderhalle geparkt. Die haben auch ein riesiges Fuck-AfD-Banner an die Wand gehängt und was weiß ich. Und haben dann da gestanden und ich habe sie halt wirklich nur mitgekriegt, wie sie in fucking lauter Lautstärke ihren AfD-Jodler abgespielt haben. Wenn man aber auf den Stream in der Halle gewechselt ist, hat man keinen Ton davon gehört. Nun ja, draußen war es sehr laut und sehr weit hörbar. Oh, Entschuldigung, ich wollte mich gerade stumm machen. Aber die Polizei hat denen wohl hinterher auch gesagt, so, ihr schraubt das jetzt mal auf ein normales Maß runter, weil hinterher war nur noch sehr verhalten im Hintergrund zu hören. Aber da wohnen halt auch einfach Menschen. Da sind zwar auf der Seite von den Messenhallen nicht so viele Häuser, aber da wohnen schon Menschen. Und die haben mit dem ganzen Terror nichts zu tun. Was eigentlich auch meine Nachricht wäre an diese ganzen Heinis, die da gestern angereist sind. Weil man kann hier auch sehen, die laufen hier überall durch die Grünanlagen am Lahnufer und die sehen jetzt natürlich aus wie verwüstet. Das ist am Anfang des Winters immer toll, weil dann bleiben die halt auch eine Schlammwüste bis frühestens im nächsten Jahr. Und dann kann man nur hoffen, dass sie nicht die Graslaber kaputt getreten haben. Ja, auf dem zugewiesenen Demoplatz kannst du aber nichts erreichen, was die Veranstaltung verhindert oder sonst was, die Gründung da verhindert. Ja, diese ganze Scheiße hat die Gründung auch nicht verhindert. Ja, eben. Ja. Also, was, dann macht das doch bei euch in Berlin. Ne? Oder was weiß ich wo. Hab ich, was weiß ich, Antifa Olpe. So, fuck, geh nach Olpe zurück. Mach da deinen Antifa-Scheiß. Was willst du bei mir? Wirklich nicht. Braucht kein Mensch. Am lustigsten fand ich, ich habe hinterher noch, er hat ja dann irgendwann aufgehört, dann habe ich bei dem Weichreite weitergeguckt. Den ich auch eigentlich recht unterhaltsam fand, muss ich sagen, weil er hat die Leute wirklich immer sehr offen angesprochen. Willst du was dazu sagen? Und viele Leute, also immer wieder sind dann Leute gekommen, haben dann gesagt, geh da nicht hin, sprich nicht mit denen. Und haben Leute weggezerrt, die was sagen wollten irgendwie und fast was gesagt hätten. Aber der hat am Ende jemanden aus der Weststadt erwischt, so einen bulligen Typ, kurzer, also wenig Hals, ja? Wenig Haare, wenig Hals, bisschen bullig und hat den gefragt, so, ja, hier, wie findest du das Ganze? Ja, die sollen nur kommen. Ja, wie meinst du das? Ja, die sollen nur kommen. Gehen die mit den Füßen zuerst wieder raus. Ja, wie meinst du das so? Ja, die Linken und so. Wenn die hier unsere Kinder bedrohen, da kennen wir gar nichts. Wir halten hier zusammen. Das war so. Und die Weststadt ist halt wirklich das Viertel, wo du besser nicht irgendwie dich mit irgendwem anlegst. Und das ist nicht mal, dass das so eine Clan-Geschichte wäre oder so, sondern das ist halt wirklich so ein Arbeiterviertel seit 1920 oder so. So ein wirklich alteingesessenes Ding und die Leute da fackeln nicht lang. Das hätte ich gern gesehen, wie jemand denen sagt, ja, ihr seid alle Faschisten. Ja. Ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es am schlimmsten, dass die Stadt und die Menschen in der Stadt so unter der Scheiße leiden mussten, unter dem Narzissmus von diesen Leuten. Das ja, das ist bestimmt nervig. Ich kenne das ja hier auch. Es sind auch manchmal so Demos und so, weil im Endeffekt haben sie da die Hälfte der Leute nur aufgefahren und es ist nichts groß passiert. Die Gründung da konnte stattfinden. Ja, so. Ja. Nur außerdem, sie haben sich noch ein paar Feinde gemacht mehr oder so, haben sich noch ein bisschen unbeliebter gemacht. Also, nichts also groß passiert, würde ich halt nicht sagen. Nichts groß passiert, würde ich eben nicht sagen. Wir haben einen tätlichen Angriff auf Journalisten. Wir haben, ach, es gab noch einen Zwischenfall zur gleichen Zeit, zu dem wir hier Bilder sehen. Gab es auf der anderen LAN-Seite ein Ding, da haben zwei oder drei Leute, die unbedingt noch zu dem Kongress wollten, versucht auf eigene Faust durchzubrechen, sind erkannt worden und dann von einer großen Menge von gewaltbereiten Leuten umringt worden. Eine Frau ist dabei geschlagen worden, verletzt worden. Ach, da mussten die Geschütze landen in so einem Kessel. Und dann musste die Polizei da rein und diese Leute da rausholen. Friedlicher Protest sieht anders aus. Der Herr Polenz hat heute getwittert, dass es ein ganz toller friedlicher Protest war. Ich frage mich halt, und jemand, der Orlando auf Twitter hat drunter geschrieben, ja, es war von vornherein vereinbart, dass Gießen ein friedlicher Protest wird in den Medien. Und das Gefühl habe ich halt auch. Weil ich höre nichts über Angriffe auf den Herrn Tichy. Dabei ist das nun wirklich, das sollten alle Medien thematisieren, meiner Meinung nach, wenn ein Journalist aufgrund seiner Tätigkeit und vielleicht aufgrund seines Arbeitgebers tätlich von solchen Arschlöchern angegriffen wird. Das ist eigentlich sakrosant, Medien bei sowas anzugreifen. Das geht nicht. Da muss der Rechtsstaat eigentlich sofort dazwischen knüppeln und sagen, diese Leute haben gerade eine wichtige Stütze unseres Staats beschädigt. Da der Rechtsstaat das nicht hinkriegt, hat der Journalist sich gedacht, wir sind doch Journalisten, lass uns das doch selber rausfinden. Ne? Oder haben sie den Autohändler oder sowas rausgemacht. Ne? Meine ich bei Tichy. Ja, bei Tichy habe ich ja vorhin erzählt. Das haben die Internet-Sleuths haben das innerhalb von 20 Minuten oder so. 20 Minuten. Alles. Ja. Zack, zack. Ja. Das war dumm von dem Herrn, da einfach zuzuschlagen. Ja, aber der DGB, wie gesagt, ich möchte auch gerne mal wissen, wer da auf der Bühne stand und da freies Feuer gegeben hat. Ja, genau. Nochmal danke an Schmidtkes Welt für die Bilder. Ja, Fatina Kailani hat in der Welt darüber geschrieben. Bevor du jetzt sagst, was in dem Artikel drin steht, das war mir nämlich noch gar nicht bewusst. Eigentlich war Frau Kailani ja bei der NZZ, aber scheinbar hat die jetzt rüber gemacht. Ja, die scheinen gerade irgendwie zur Welt, genau, weil das ist nämlich auch ein kleiner Einschub hier, der jetzt thematisch eigentlich da nicht reinpasst, aber der Herr Serau, der Chefredakteur von der NZZ in Deutschland, hat sich jetzt ja auch aufgemacht zum Axel Springer, wie er schreibt, als Global Reporter. Ich glaube, das ist das Gleiche, was auch hier der Tagesschau-Sprecher jetzt. Dann darf er den Hackenporsche vom Rundzweimer schieben, oder was? Der Schreiber jetzt irgendwie macht und so. Ahnung, irgendwie Exodus. Ist er mit dem dann unterwegs? Oder Exodus zur Welt. Die sind. Genau, die Frau Kailani. Am Samstag ließ sich wieder mal darüber sinnieren, wer in Deutschland die Demokratie schützt und wer dies nur von sich behauptet. In Gießen gründete sich die neue Jugendorganisation der AfD. Gut 700 Delegierte wollten morgens um 10 im Messezentrum zusammentreten. Messezentrum finde ich auch geil. Das sind so ein paar Blechhallen halt. Ne? Also da ist sonst Flohmarkt oder Viehversteigerung wahrscheinlich. Nee, das Viehversteigerung habe ich noch nicht gesehen, aber da ist die Motorradmesse oder die Kaninchenmesse oder sowas. Das ist nicht ein Messegelände, wie ihr euch das vorstellt in Hannover oder so. Fischmarkt. Das ist wirklich, das sind drei Hallen oder so und ein Parkplatz außenrum. Das ist jetzt wirklich in einfachster Art und Weise. Die hessische Polizei erklärt am Abend, der Protest sei überwiegend friedlich verlaufen. Da hat der Polenz das wahrscheinlich auch her. Der Bundeskanzler sprach von einer Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts. Und da muss ich dem Herrn Bundeskanzler gleich mal sagen, das ist ein Trick von dem Herz, ne? Das ist so ein Kackdreck, dieser Satz, weil die Auseinandersetzungen sind ganz klar zwischen den Ordnungskräften des Staates, die demokratische Rechte garantieren wollten, und Linken passiert. Die Rechten haben sich, wenn verteidigt, ja? Es gab auch Bilder von einem Auto, bei dem die Scheiben eingeschlagen worden sind, weil man die Leute in dem Auto erkannt hat. Und die dann gerade so Gas geben konnten und wegfahren, bevor das Auto umringt war. Genau. Beide Bewertungen verfehlen das Geschehen komplett. Richtig, Frau Kailani. Dann erklärt sie nochmal, was da los war. Organisiert wurde das von Unis in Vereinen und Räumen, die der Steuerzahler bezahlt hat. Oh, habe ich auch noch eine schöne Anekdote. Wir haben am Schlossplatz ein Museum. Und das hieß vorher Oberhessisches Landesmuseum, weil das hier in Oberhessen liegt und das das Landesmuseum war. Man hat jetzt aber beschlossen, den Namen zu ändern und haltet euch fest, voll trendy, es heißt jetzt MFG. Museum für Gießen. Mit freundlichen Gießen. Das steht in der fucking Stadt, Uschi. Dafür gibt man Geld aus, man ändert Briefköpfe, Schilder, man entfernt Tradition, um es jetzt MFG zu nennen. Ich könnte mich entleiben. Bringt bestimmt was in den Stadtsäckel ein. Und in diesem MFG war am Samstag eine Wärmestube für Demonstranten eingerichtet. Da standen Stifte, Karton und Stäbe bestellt auf fucking Steuerzahlerkosten, damit die sich da Plakate kleben konnten und basteln und schreiben. Tja, das hört sich ja fast an wie so ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Brauchen die da auch so ein paar Pöller und ein Sicherheitskonzept? Das hört sich für mich an wie die Veruntreuung von Geld aus dem Kulturetat. So hört sich das für mich an. Und ich hoffe auch, dass es da eine Untersuchung gibt. Oder ich frage die AfD in Gießen, ob sie da nicht mal nachfragen wollen, wie das denn überhaupt sein kann. Also da schwillt mir doch echt der Kamm. Wie kann man denn Leute, die sagen, wir möchten diese Stadt brennen sehen, ach, dann machen wir ihnen doch mal das Museum auf. Da können sie sich wärmen und... Können sie schon mal die Streichhölzer angucken? Wie viele Weihnachtsmärkte hätten doch stattfinden können, weil das Sicherheitskonzept finanziert hätte werden können, hätte diese Situation nicht stattgefunden. Was das gekostet hat, was das gekostet hat, das müsst ihr euch mal überlegen. Die 6.000 alle Polizisten plus Polizisten. plus die ganzen Absperrmaßnahmen, ja. Da sind ja nicht nur Polizisten im Einsatz, Bauarbeiter. Entgangener Umsatz an einem Adventswochenende im Einzelhandel. Dahinter, ne? Für jeden Typen, der auf der Straße ist, sitzt mindestens eine Person irgendwo im Büro und plant das Ganze. Ne? Und bei den ganzen NGOs ja auch. Ne? Also das war eine richtige Mobilisierung. Jemand hat gesagt, arbeitsreiches Wochenende. Ist hier schon wieder? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Ja. Oh, wunderbar. Hallo Mars. Jemand hat gesagt, auf der einen Seite steuergeldfinanzierte Polizei, auf der anderen Seite steuergeldfinanzierte Demonstranten. Wie geil ist das denn? Geldvernichtungsmaschine. Kann man so sehen, ja. Wird der Gründungsprozess nicht auch irgendwie von Steuergeld finanziert? Oder ist das so wie die Parteienförderung, dass die AfD keine Jugendförderungsgelder bekommt? Ich weiß es nicht. Aber es gab da so eine Werbung für die Demonstranten, wo sie sich anmelden können und einen Bus organisieren und so weiter. Ja. Das sah alles ganz schön professionell aus. Das war nicht 200 Busse. Ja. Ja. Es ist interessant, es gibt anscheinend Busfahrunternehmen, die machen 80% ihres Umsatzes nur mit Fahrten zu Demos. Die haben dann auch irgendwie so einen Gute-Laune-Busservice und sowas. Ich weiß nicht, jemand hat gemeint, man könnte ja diesen Busparkplatz, wie das sonst die Leute in Berlin machen, behandeln, ne? Wie die in Berlin mit Autos von reichen Leuten umgehen. Aber ich habe ihn gebeten, davon abzusehen, weil ich keinen Bock habe, dass irgendwie 7000 ungewaschene Hirnis durch die Stadt laufen und nicht wissen, wie sie hier wegkommen. Die Laubpolizei ging bis zum Nachmittag mehr als 25.000 Menschen auf die Straße widersetzen, sprach gar von 50.000, von über 50.000. 6.000 Polizisten, Drohnen, Sperren, Wasserwerfer. Dennoch gelang es der Staatsmacht nicht einmal, die Wege freizuhalten. Delegierte mussten Umwege nehmen. Einige kamen nur unter Mühe mit Stunden Verspätung in die Halle. Das habe ich auch im Stream gesehen. Die haben dann einen Zufahrtsweg praktisch zur Weststadt, den haben sie freigehalten. Haben die Leute irgendwo vorher aus ihren Autos steigen lassen, in Busse gesetzt und zu der Halle gefahren. Der AfD-Bundesabgeordnete Julian Schmidt wurde ein krasser Tabubruch, sogar körperlich angegriffen und verletzt, haben wir eben von gehört. Zugleich begingen Demonstranten weitere Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, verprügelten Journalisten, schlugen Autoscheiben ein, warfen Pyrotechnik auf Beamte, verstießen gegen Auflagen und das Vermummungsverbot, doch die Demo wurde nicht aufgelöst. Doch am Ende, Frau Kailani, das, was wir als letztes gesehen haben, eben in dem Stream, danach wurde die Demo wegen Gewalttätigkeit für beendet erklärt von der Polizei. Ach so, und recht. Zur Auflösung aufgefordert. Das hat dann einen Moment gedauert, aber dann sind die auch weg. Hat die Kampf gegen Rechtsrhetorik zu einer Verharmlosung des Linksextremismus und zur Billigung linksextremer Gewalt geführt? Fragt Frau Kailani. Und ich sage, ja, Frau Kailani. Viele Leute auf X erinnerten sich daran, wie in der Corona-Zeit selbst kleinste friedliche Versammlungen mit kompromissloser Härte aufgelöst wurden. Der Samstag von Gießen zeigt die Schieflage eines Staates, der vor politisch genehmen Störern zurückweicht und damit seine Neutralität verspielt. Schonung ist möglich, offenbar aber nur, wenn die Störer politisch auf der richtigen Seite stehen. Schließlich sind für die Entstehung einer Atmosphäre, die schon scharfe Kritik an Regierungsnarrativen oft als Rechtsextremismus brandmarkt und damit aus dem Feld des Legitimen verdrängt, auch Exekutivorgane wie die weisungsgebundenen Verfassungsschutzbehörden mitverantwortlich. Und was ist eigentlich aus Paragraph 21 des Versammlungsgesetzes geworden, fragt sie. Darin heißt es, wer in der Absicht, nicht verbotene Versammlungen oder Aufzüge zu verhindern oder zu sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder grobe Störungen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das war eigentlich... Ich kann mir vorstellen, dass die Polizei sowas im Nachhinein verfolgt, wenn sie dann irgendwelche Fotos haben und so weiter, aber kann auch sein, dass Mammon. Ja, ich weiß, was das ergeben, was ihnen dann auch gegen Rechte, ne? Mit dieser Demonstrationskultur, dass es ja ein Demonstrationsbetrieb ist. Ja, wenn ihr euch daran erinnert, G20, was da los war, und im Nachhinein vom G20 war es ja im Endeffekt so, dass sehr wenige Leute wirklich Geldstrafen oder Haftstrafen bekommen haben für teilweise schon krasse Aktionen. Ne? Und das hat den ganzen Betrieb quasi ermuntert und gestärkt. Und seitdem, jetzt ist es ja wirklich für die einen Fingerschnippen einfach so einen Protest aufzuführen. Ja? Das ist eine richtige Industrie. Wie gesagt, weniger Leute gekommen als geplant. Unternehmen, die nur dafür da sind, um Leute zu Demonstrationen zu fahren. Das ist schon ein guter logistischer Hintergrund. Also wenn wir der Frau Kailani ihre 25.000 glauben, dann ist das die Hälfte der Leute, die sie uns angedroht haben, Mama. Ja, das hat gereicht. Ich denke mal, viele Leute, die, ich sag mal, die Leute, die wirklich nach Gießen gefahren sind, sind auch die etwas motivierteren gewesen. Wäre der Protest irgendwo anders statt, hätte er woanders stattgefunden, in einer etwas größeren Stadt oder sowas, wären bestimmt auch noch mehr normalos, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, hingefahren. Ne, die typischen Leute, die halt bei den Demonstrationen zwar mitmachen, aber nicht aktiv sich an Aktionen beteiligen, die vorher geplant werden, in den, die keine Bezugis haben und so, ne? Ja. Genau, Bezugis. Hey, die haben so komische Sprache, die Jungs. Da war das dann ist eine Geschichte. Komische Sprache, das ist eine Aktivisten, das ist ja geprägt aus dem amerikanischen Umfeld, das kommt ja noch von Occupy Wall Street und sowas, diese ganzen Organisationen und Zellen, und die sind zwar, das sind ja autonome, nicht Kampftruppen, sondern autonome Gruppen, die da halt zusammenfinden. Die Bezugis sind halt die Partner, du hast deinen Buddy, das ist dieses Buddy-System. Zwei, drei oder Triple, das ist alles, da gibt es halt Regeln, die dann ja auch bei irgendwelchen Workshops beigebracht werden, wie, ne, da wird ja nicht nur beigebracht, okay, wie müsst ihr die Arme halten, wenn ihr weggetragen wird, da werden ja auch solche Taktiken, ne, und das Swarming und andere, in Anführungszeichen, nicht non-violent Activism Sachen werden ja beigebracht, ne, weil es ja auch Gerichtsurteile und gewisse Rahmen gibt, okay, ab wann überschreitet man eine Grenze und macht sich strafbar? Und was ist halt noch erlaubt, ne? Und da versuchen die großen die Leute, die jetzt nicht wirklich mit Steinen schmeißen, das ist ja nochmal der schwarze Block, das ist ja eine andere Kampftaktik, ne? Das ist strafdurchorganisiert. Ja. Ne? Ist auch ganz interessant. Kann man sich mal einfach bei Wikipedia durchlesen, das ist ja alles nicht geheim. Ne? Frau Kailani schließt ihren Artikel zum Thema mit der Warnung. Politisch bleibt der Tag dennoch eine Zäsur, denn er zeigt, wie brüchig das demokratische Fundament wird, wenn Gesinnung über dem Gesetz steht und wenn die Versammlungsfreiheit nur noch selektiv gilt. Gießen war ein Warnsignal. Es sollte ein Nachspiel haben. Da ist was dran. Ja. Ja, wir hören Frau Baas, wie sie zu unseren ja, was war das hier irgendwie? Tag der BDA? Ach ja, Arbeitgebertag, ne? BDA, Bärbel Baas, MDB mit dem Baas. Ja. Wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht. Das war auch eine Entscheidung, die wir vorlegen. Ah, weil das sind ja vollkommen verschiedene Personen. Klar. Ja, da kommen einer, da kommen die Beamten noch dazu. Andererseits nicht. Ja, linke Tasche, Tasche von rechten. Irgendwie so funktioniert das so. Die haben so alle gut gelacht, ne? Ja, das mag für Sie lustig klingen, aber wir hätten, das ist überhaupt nicht lustig, weil wir wirklich die Beiträge nicht, wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Ja, okay, ja. Da habe ich einen schlechten Ausschnitt gewählt. Es ist eigentlich nicht lustig, aber man kann damit nur noch mit Humor reagieren, weil wie soll man sonst reagieren? Mit Aggression? Das muss ja nicht unbedingt direkt sein, ne? Ja, das ist so das Weltbild von diesen Leuten, auf jeden Fall wie Frau Baas halt. Ja. So wie bei der Heute-Show, wenn sie dir vorrechnen, warum die Pendlerpauschale jetzt gegenfinanziert werden muss mit irgendwelchen Steuern oder so, die haben sie da auch nicht mehr alle. Also ja, jedenfalls das Verständnis, ne? Ja, und kommt am Ende ja dann auch noch, also das, was jetzt hier leider nicht mit bei ist, dann sagt sie, du dreht sie das irgendwie so hin, so nach dem Motto, ja, die Leute haben ja einbezahlt. Und da müssen wir doch jetzt irgendwie, ja, das ist ja gerade der Witz, die Leute haben ja, die haben das ja eben nicht angelegt, sondern das wurde ja dann ausgegeben für die Rente bisher. Und jetzt, das Geld jetzt ist für die Rente jetzt und das Geld in Zukunft ist für die Rente in Zukunft. Und dieses System funktioniert halt so nicht mehr. Und das, ich meine, das sagt man ja auch seit Jahr und Tag. Und jeder weiß es eigentlich, aber bei irgendwelchen Sozialdemokraten ist es scheinbar noch nicht angekommen. Und da denkt man sich ja dann immer noch, ist man ja immer noch in diesem Modus hier gefangen, wie man hier auch jetzt bei den Jusos gesehen hat. Und für mich war spätestens, wenn nicht sogar schon vorher, dieser Arbeitgebertag für mich ein Schlüsselerlebnis. Weil da besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen. Und ich habe das deshalb in meiner Rede auch so gesagt und ich habe auch aus euren, aus vielen Wortmeldungen von euch rausgehört, dass es das genau ist, dass wir diesen Kampf jetzt aufnehmen müssen. Und für mich war spätestens, wenn ich... Ja, also Kampf. Ja, SPD kämpft immer gegen Sexismus, gegen Rechts, gegen, keine Ahnung. Die SPD kämpft halt immer. Haben sie dann im letzten Wahlkampf auch so prominent gemacht. Den Kampf aufnehmen zum Geld anderer Leute, ja. Ja, ihren Kampf ist gleich jedenfalls hervorgekehrt. Ja, das haben die ja verdient, das, ja. Ja, ist echt irre, dass man mit so einem Krempel überhaupt durchkommt, also. Ja, das System ist halt blöd und ich meine, so wie es jetzt, was jetzt geplant ist mit dem System, da wird das relativ schnell kollabieren. Deswegen sind ja auch alle so aufgeregt. Man könnte es noch länger am Laufen halten, wenn man einfach es gibt schon ein paar Stellschrauben, die man machen kann, dann wäre es nicht so, ja, dann wird es nicht in so einer Tragödie enden, wie man es jetzt ja schon fast befürchten muss. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass die Rente vor 2030 wirklich den Bach runtergeht. Ne? Also ab dann weiß man sowieso nicht, was dann los ist. Aber man müsste einfach nur die nachgelagerte Besteuerung, müsste man wieder vorverlegen. Ne? Das heißt, dass die Renten nicht mehr besteuert werden. Das würde heißen, jetzt würde es zwar mehr kosten, aber im Endeffekt würden die Renten dadurch entlastet werden. Und man müsste den Nachhaltigkeitsfaktor abschaffen. So, dass halt wieder eine Gleichberechtigung besteht zwischen allen Arbeitnehmern, die halt entweder, ja, die, ob du jetzt anfängst zu arbeiten oder schon länger im Job bist. Das würde das System so weit stabilisieren, ne? Und man müsste die Mutterrente und diese Sachen, die müsste man halt auch anders finanzieren. Dann könnte das System dann weiterlaufen. Aber was jetzt? Die müssen es einfach mal ändern. Die müssen es einfach mal auf Kapitalfüße stellen und nicht da rumwickeln. Die großen Arbeitnehmergeber, die können noch lachen, ja, weil das mit den, für die großen Konzerne sind ja die Sozialabgaben auch nur ein Lohnbestandteil. Und wenn das erhöht wird, fällt es ja nur leichter, gegenüber den Angestellten zu argumentieren, ja, das liegt ja nicht an uns. Wir würden dir ja gerne, guck mal, so viel bist du uns wert. Wir würden dir gerne 120.000 im Jahr zahlen. Aber das sind halt die Sozialabgaben, ne? Das liegt nicht an uns, das liegt an der Politik. Aber für kleine Unternehmen mit wenigen Angestellten, da sieht die Situation natürlich wieder anders aus, weil da müssen die erstmal die ganzen Arbeitnehmerkosten rechtfertigen mit einem gewissen Umsatz. Das fällt halt kleinen Unternehmen schwer, den Umsatz zu steigern, dass sich das rechtfertigt. So, für Neugründungen sehr schlecht. Naja. Wer will jetzt noch gründen mit Angestellten? Außer er hat Regierungsaufträge, sicher natürlich. Ja, hier frotzelt die Tagesschau so ein bisschen über den aktuellen grünen Parteitag. Das ist jetzt dieses Wochenende, glaube ich. Denn in sie Hannover, haben ja. Komischerweise brennt hier gar nicht die Stadt. Man muss nichts absperren. Ja, das ist, ich meine, man muss schon Sachen absperren, aber den Weihnachtsmarkt halt. Ne? Also, aber ansonsten. Aber auch nicht vor den Grünen unbedingt. Nicht vor den Grünen, okay. Ja, auch nicht vor den Gegendemonstrationen, sondern den Grünen. Nee, das ist alles ganz ruhig, weil die Demonstrationen, die da immer mal so sind, sind eigentlich Gegendemonstrationen auch gegen die Grünen, auch wenn es die Grünen halt nicht merken würden. Aber ja. Ich meine, eigentlich müssen die Grünen in großer Selbstgerechtigkeit da jetzt ihren Parteitag feiern. Ne, die Atomkraft ist abgeschaltet. Also, sie haben auch einiges erreicht. So Deutschland auf einem schlechten Weg. Das war ja auch erklärtermaßen Ziel schon von einigen da. Ja, aber jetzt. Ja, aber der Sozialismus ist noch nicht da und wir haben keine verpflichtenden. Genau, Quoten. Das ist auf jeden Fall zu bedauern. Und der Kanzler ist kein Grüner. Und dann kann man so lange die Wunden lecken mit ein bisschen Homöopathie-Gequatsche. Aber die harten Themen, wie gesagt. Da wohnen sie wohl. Ich dachte auch eigentlich, dass das Thema Homöopathie bei denen schon durch wäre, aber schauen wir auch noch nicht. Das ist ja auch wieder so ein perfektes Beispiel für diesen ganzen Krempel, dass man auf der einen Seite irgendwie sagt, ja, die Wissenschaft und wir machen noch hier, da und dort und wir sind ja, die haben ja die Wissenschaft im Rücken und so und dann hast du halt diesen ganzen Flügel bei denen von ja, lauter Esoterikern, die sich dann irgendwie hinstellen und sagen, ja, aber wenn es doch hilft, dann ist es doch nicht schlecht und es ist die Natur und bla bla bla. Und deswegen müssen wir das doch bezahlen von der Allgemeinheit, hallo? Ja. Also das zeigt ich war auch immer oder dafür, dass Homöopathen heiraten dürfen. Also ich glaube, so ein bisschen ist für denen auch wirklich die Luft raus, nachdem sie dann mitregieren durften und mitgestalten durften und da eigentlich auch nur ziemlich viel heiße Luft kam. Die dürfen immer noch genug mitregieren. Und also vor allem in Niedersachsen. Ja, auch das ist natürlich richtig in den Ländern teilweise oder vielfach in den Ländern und auch Stadtparlamenten und so weiter. Ja, und auch in der Bundesregierung passiert ja auch genug Kram, den die haben wollen. wenn es nach der SPD geht, machen wir jetzt mit der Rente ja auch hier schön Kapitalanlagen und alles mit rein. Wir könnten jetzt eigentlich, wie gesagt, in großer Selbstgerechtigkeit zuschauen, wie ihre Saat aufgeht. Nur da werden da jetzt auch teilweise so die Pflänzchen, wenn sie sich mal zeigen, schnell totgetreten mittlerweile. Ne? Und ja, ist auch so. Mal gucken, wie sich das so ändert bei denen. Ich bin ja derjenige, der sagt, diese Brandmauer, die schafft gar nicht die CDU oder die AfD ab, sondern eher die SPD. Und wenn wir Glück haben, verschwindet die Grüne gleich mit. Das wäre doch was, oder nicht? Naja, was man so träumt und wünscht. Ne? Dann haben wir 30% Reichineck oder was? Ach, ja, ich habe ja auch schon gesagt, die Brandmauer nützt der CDU im Moment mehr als der SPD und so tatsächlich. Ja, ja, die SPD marginalisiert sich da richtig drunter. Aber ja, ich meine, es ist ein politischer Spielball und es ist ein Tabu in einem demokratischen gewählten Parlament. Ja, und der Vergleich mit der Linkspartei wird immer wieder gezogen. Ja, und das wird niedergeschmettert mit, ja, aber die wird nicht mehr vom Verfassungsschutz verfolgt. Ja, der einzige Grund war, weil es gab einen Staatskonsens, dass gesagt wurde, es werden generell jetzt keine politischen Parteien mehr vom Verfassungsschutz verfolgt. Naja, das scheint ja jetzt nicht mehr der Fall zu sein, siehe AfD. Und das ist einfach nur ein politischer Spielball. Ne? Und es muss irgendwann für seine Absurdität hingestellt werden. Das heißt ja nicht, dass man nicht aus anderen Gründen dagegen sein kann, nicht für die Anträge der AfD zu stimmen oder nicht mit denen abstimmen zu wollen. Ja, aber halt so ein Popanz der Brandmauer, das. Also Brandmauer ist doch mittlerweile. Irgendwann auch mal überlebt, wirklich. Es ist doch eine Mauer gegen die Mehrheit oder so, den Mehrheitswillen. Also diejenigen, die Möglichkeit haben, in ihren Ämtern die Macht auszuüben. Die halten dann über so eine verabredete Brandmauer daran fest, dass sich nichts ändern kann. Das ist so, auch, ja. Ja gut, demokratisch. Ich kann verstehen, dass dieser Anschein besteht bei bestimmten Themen wie Kriminalität oder ganze Migrationsthemen oder sowas. Aber die Politik besteht ja auch aus viel mehr verschiedenen Themen bis hin zu Eisenbahn, Bebauungsplänen, was auch immer. Und auf das ganze Spektrum gerechnet, würde ich sagen, ist die Schnittmenge mit der AfD und der CDU. Ja, unter den wichtigsten 10% Relevanz schneide ich aber ab. Umso mehr wär's da oben drüber, das muss erst geregelt werden. Warum? Ja, einfach bei jedem Einzelfall entscheiden, so wie es sein sollte. Naja. Ja, auf jeden Fall ist genau hier diese Brandmauer eben Ostbahn. Auch beim Familienunternehmerverband ein Problem. Die Frau Ostermann, die da wohl die Leitung hat, hat da irgendwie jemand eingeladen oder so und sich für mehr Offenheit ausgesprochen und dann hat gleich Rossmann und Vorwerk haben die Beine in die Hand genommen und abgehauen, haben den Verein verlassen oder den Verband, was auch immer das ist. Ich hatte noch ein Video gesehen von so einem Lästervogel, der hatte irgendwie berichtet, dass der Unternehmerverband, die hätte 6.000 Mitglieder, würde aber 180.000 Firmen angeblich vertreten und so weiter. Lästervogel. Und ich dachte, was soll das denn bedeuten? Ich meine, der Papst behauptet auch, er vertritt 2 Milliarden Katholiken oder so. Das wissen die aber auch nicht alle was von, wollen die auch alle gar nicht unbedingt. Also kann ja jeder behaupten, wer will, Papier ist geduldig. Und ja, dass sie sich öffnen für eine größere Gruppe, die ansonsten nicht gehört werden, finde ich jetzt nicht so unbedingt so tragisch, weil ich meine, sie haben miteinander geredet. Hey, sie haben miteinander geredet. Ohoho, das ist aber was Schlimmes vergehen. So. Meine Güte, ey, kommt mal wieder runter an. Ne? So, please don't panic oder so. Kein Drama andauernd. Ja, aber die scheinen jetzt ein Drama anzuzetteln. Und der Endeffekt ist ja häufig, dass dann sich diese Vereine, Verbände oder sonst wie spalten und die eine Hälfte geht dann in den Verein und die andere Hälfte geht dann in den Verein und ja, hätten wir dann die Spaltung geschafft. Ne? Es ist ja noch nicht so weit. Ja, Kontaktverbot aufgehoben. Also soweit ich das verstehe, wird das ja wahrscheinlich so sein, dass die auch so Lobbyisten in Berlin haben, also halt Leute, die da eingetragen sind. Man kann sich ja eintragen, dass man so einen Hausausweis bekommt und dann kannst du als Lobbyist da halt irgendwelche Abgeordneten ansprechen. Und da werden die wahrscheinlich ein bisschen eine Regelung gehabt haben, dass diese Leute von der AfD halt gar nicht ansprechen dürfen und da werden sie sich wahrscheinlich jetzt langsam mal überlegt haben, so ja, es macht vielleicht doch Sinn, wenn wir denen auch mal irgendwie sagen, was unsere Anliegen sind, was sie damit machen, ist ja nochmal eine andere Frage. Und ja, möglicherweise hast du mal eine Anfrage gestellt, hey, was ist denn euer Begehr, oder so, können wir euch entgegenkommen von der Politik, auch wenn wir jetzt noch nicht regieren oder, ne? Ja, weiß also ich gar nicht. Das geht jetzt hieraus nicht hervor. Ich will jetzt nur sagen, was dieser Verband halt wahrscheinlich tut. Oder sie machen halt irgendwelche Veranstaltungen und laden alle möglichen Parteien da ein und haben halt wahrscheinlich bisher die AfD aus Prinzip nicht eingeladen und laden dann in Zukunft halt mit ein. Aber ja, es ist halt nicht der Untergang der Welt und aber das ist natürlich so super deutlich für euch Rossmann, ne? Also Rossmann, das ist ja ein Unternehmen hier aus Hannover bei mir. Und es gibt hier in der Innenstadt von Hannover auch unendlich viele Rossmänner. Also es gibt allein am Hauptbahnhof zwei, die irgendwie auch keine 50 Meter voneinander entfernt sind, nur auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie vom Bahnhof. Also es ist wirklich wild. Auch Franchise-Unternehmen, wa? Nee, ich glaube nicht. Nee? Nee, ich glaube nicht, weiß ich nicht. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht genau. Ja. Und ja, also der Chef von denen ist ja auch bekannt dafür, dass er so ein Buch geschrieben hat, wo irgendwie Wladimir Putin irgendwie den Friedensnobelpreis bekommt. Und weil er so ein toller Typ ist und so. War das der auch Grundeinkommen wollte oder was? Nee, das ist der von DM. Das war DM, ja, okay. Und DM ist ja jetzt böse, weil die wollen ja den Verband nicht verlassen. Da geht es nämlich auch in dem Artikel hier, den ich mitgebracht habe, drum. Aktivisten prangern AfD-Kontakt an. Weil jetzt natürlich ja die Daumenschrauben angezogen werden. Hier das Struggle Session wird gestartet. Und in diesem Fall ist es Campact, die Leute alle angeschrieben hat und gesagt hat, bitte treten Sie aus. Sogar mit Fristsetzung irgendwie. Bitte treten Sie aus innerhalb von einem Tag oder so. Oder in einer Woche oder irgendwie so. Ansonsten müssen wir leider auf unsere Homepage draufschreiben Campact, oder irgendwie so, dass die ganz böse sind. Und ja, das ist natürlich auch aus meiner Sicht halt, geht das gar nicht. Dieses Ding von wegen so, ja, tut uns leid, wenn sie jetzt nicht unserer Forderung Folge leisten, ist ja Erpressung schon halb. Da müssen wir hier leider unsere Agenten hier, also wird es natürlich nicht gesagt, aber müssen wir leider die Zivilgesellschaft jetzt mobilisieren gegen sie. Schönes Unternehmen haben sie hier. Wäre doch eine Schande, wenn sie auf eine Liste gesetzt werden würden. Genau. Von den Guten. Ja, nach dem Käsekrieg kommt jetzt der Drogeriekrieg. Und so haben wir immer mehr unterschiedliche, ne? Wir haben die guten Firmen und die bösen Firmen. Und am Ende haben auch gute Supermärkte und böse Supermärkte. Mal gucken, wie die Einkaufsgemeinschaft der Kolonialwarenhändler da fährt. Ja, und das ist so wild, weil ich meine, im Endeffekt die Linkspartei will alles enteignen und alles verstaatlichen. Und haben sie da so eine Regelung, dass sie mit denen nicht reden? Weil ich meine, das ist ja im Endeffekt, ist es ja, dass man auf jeden Fall kein Familienunternehmen mehr hat. Und da habt ihr ja dann keine Regelung, dass ihr mit denen nicht redet oder so. Nehme ich jetzt mal an. Nehme ich auch an, ja. So bei der CDU, ne, dass sie nicht mit den Linken machen wollen auch. Da hat ja die Ulrike Herrmann letzte Woche gesagt, dass sie das ja dringend mal aufheben müssten, ne? Dieses Kontaktverbot der CDU zu Linken. Ja. Er kann ja mehr sich ja selber gleich auflösen, ey. Oh Mann. Der Chat fragt, ob ich den Herrn Rossmann schon getroffen habe. Nee, nicht, dass ich wüsste, ne. Aber seine Angestellten. Ja. Jeden Tag hören wir mehr entmenschlichende Sprache auf der Straße und in sozialen Netzwerken. Und sogar mein alter Freund Jürgen Trittin schreibt hier, wo er recht hat, hat er recht, der Bürgermeister. Und er kämpft seit Jahren darum, dass die eigene Brut für leistungsloses Einkommen in Milliardenhöhe keine Steuern zahlt. Die Oligarchenlobby der Familienunternehmer. Die eigene Brut. Sagt man das bei euch so? Wenn man der Brut eine Kugel Eis kauft zum Preis eines Sonnensystems. Oligarchenlobby, ja. Ja, die Oligarchen. Ja, wer kennt sie nicht? Ne? Also ja. Ich meine, Trittin hat bestimmt keine Kinder hier, was verjährt. Irgendwelche Leute, die irgendwie, keine Ahnung, eine Bäckerei, eine Fleischerei oder irgendwie sowas haben oder ein Heizungsunternehmen oder keine Ahnung. Oder Leute wie Wirth oder Trigema oder so Oligarchen. Ihr habt doch einen Schuss nicht gehört. Das sind halt alles Oligarchen, ne? Mann. Die wohnen in Oligarching. Da hat sogar noch einer erkannt, wenn ich da eben so ein bisschen pauliert habe. Da hätte ich gedacht, dass unsere Zuschauer jünger sind. Oh, komm von einem Kleingeist zum nächsten. Also ich habe es nicht erkannt, wenn du parodiert hast. Willst du noch mal das auflösen? Ist der Jürgen T. Weyer. Aber den kennen nur noch die ganz Alten. Der Mama kennt den vielleicht. Von Manga. Ja. T. Weyer von Manga. Von, aber immerhin. Immerhin. Ein alter, ja, heute würde man ihn wahrscheinlich einen Comedian nennen. Oder damals war er halt einfach ein lustiger Mann, der in sehr breitem Dialekt erzählt. Das stimmt. Ja, der Dialekt von diesen Leuten ist leider nicht sehr breit. Das ist ja jung und naiv mit dem Philosoph Jason Stanley über Trump, Faschismus und Propaganda. Da konnte ich mich irgendwie dunkel erinnern, dass das doch der eine war, der irgendwie aus Amerika weggezogen ist, weil dann alle Leute sagen so, ja, jetzt ziehen schon die Faschismusforscher aus Amerika weg. Da dachte ich mir, okay, wenn der ja beim Thilo Jung sitzt, dann höre ich mir das mal an, auch wenn es wahrscheinlich alles auf Englisch ist, aber Wunder, das war gar nicht auf Englisch, weil der gute Mann spricht nämlich Deutsch. Und ja, es war aber im Endeffekt so schlimm, wie ich gedacht hatte und noch ein bisschen schlimmer, weil im Endeffekt ist es das große Frankfurter Schule, alles ist Frankfurter Schule, hier Frankfurter Schule und die Frankfurter Schule sagt dies, die Frankfurter Schule sagt das. Kreiswichsen mit Thilo oder was? Und die 16 Merkmale des Faschismus nach dem Umberto Eco, die wurden natürlich auch wieder aufgeführt und bei diesen ganzen Dingen, die hier reden, möchte man die ganze Zeit immer dazwischen brüllen, dass das doch bei euch genauso ist. Also bei den Linken jetzt, gerade wenn es um autoritären Zeug geht und so weiter, das ist dann das, wo Thilo Jung da wieder sagen würde, so ja, aber der Stalin war doch rechts, weil der autoritär war und so Sachen, aber es ist ja leider nicht so. Und dieses ganze, ja, es geht halt im Endeffekt um Macht und wer die Macht hat und die sind halt der Meinung, dass sie die Macht haben sollten und die anderen die Macht nicht haben sollten, aber im Endeffekt ist das Gleiche, was sie den anderen vorwerfen, ist genau das Gleiche, was die auch selber machen. Und diese Pseudowissenschaft, die sie sich da eingeredet haben, die das alles irgendwie erklären soll, ist genauso schlimm wie die Pseudowissenschaft von den anderen, die sie sich eingeredet haben, das alles zu erklären. Also ja, das ist wirklich ein Offenbarungseid in Sachen nicht sehen wollen, in den Spalten hier in dem Auge von dem anderen und in Balken im eigenen. Und ja, also es ist wirklich ein perfektes Bildungsstück eigentlich, also die Bingo-Karte wird dabei auf jeden Fall voll, was diese ganzen Themen halt anbelangt und auch so Sprüche wie, ja, und meine Mutter war in der Frauenbewegung und so Zeug. Oh Mann. Und dann von irgendwelchen Abgehängten reden und so. Ja, woher muss das ja kommen, dass man diese marktliberalen Sachen ablehnt und stattdessen irgendwie auf Frankfurter Schule zurückgreift? Ja, da habe ich auch eine Theorie. Vielleicht komme ich da gleich noch zu. Auf jeden Fall, was war noch mit bei? Ach ja, irgendwas mit Rassismus und hier Rassismus, da Rassismus. Und da redet er auch von diesem Dubois-Typen. Das war ja so einer, der so als der Urvater von diesem ganzen kritischen Rassentheorie-Zeug gilt und der ja im Endeffekt zuerst hier studiert hat und gewirkt hat im Kaiserreich in Berlin und auch nach der die Machtergreifung der Nazis und danach die ersten Jahre auch noch in Berlin miterlebt hat und darüber geschrieben hat und wo auch viele Historiker sich auf den berufen, zum Beispiel halt auch hier der Götz Ali in seinem guten Buch Wie konnte das geschehen, was ich immer noch nicht ganz durch habe, weil es 700 Seiten lang ist. Aber bin ich auch noch dran, hatte ich ja auch schon von berichtet, dass mir das jetzt auch schon gefällt, obwohl ich es nur angelesen habe. Und ja, also im Endeffekt, da sieht man halt immer wieder, dass diese ganzen Logiken sich halt so leicht nicht anwenden lassen halt auf den Nationalsozialismus, weil zum Beispiel der Typ hat halt eine dunkle Haut gehabt, aber damit hatten die Nazis halt nicht so das Problem. Und er fängt dann hier auch irgendwie von irgendwelchen Asiaten an, die man dann in Amerika nicht mochte, wo ich mir auch wieder so denke, ja, und jetzt kommst du irgendwie mit Nazis um die Ecke oder so. Also ich meine, mit den Japanern hatten die jetzt auch nicht so wirklich das Problem. Also die wollten die jetzt vielleicht nicht in Europa ansiedeln, aber das kann man jetzt so auch nicht sagen, dass sie da irgendwie jetzt großen Unterschied gemacht hätten. Und ja, also es ist halt irgendwie wild und dann ist das halt auch einer von dieser Pali-Geschichte, dass er da auch irgendwie der Meinung ist, dass da irgendwie die armen Palästinenser und die Unterdrückten und so weiter und so fort und da hat er sich dann irgendwie bei irgendeiner Veranstaltung in Frankfurt bei jüdischen Gemeinden sind die Leute irgendwie aufgestanden und rausgegangen, als er da irgendwie angefangen hat und das gab irgendwie so ein Eklat und er meinte dann so, ja, Ich muss die natürlich, ich mag die natürlich trotzdem, meine hier aus Frankfurt, die Juden, weil ich auch selber einer bin, wo ich auch mir so denke, okay, was ist das denn für eine Logik? Ich meine, das sind deine Volksgenossen jetzt oder wie? Die musst du dann jetzt mögen oder was? Oder wie muss ich das verstehen? Also, da merkt man halt wirklich, die haben dieses ganze Denken ja selber ist internalisiert, aber bei den anderen ist es halt dann wieder falsch, wenn die da irgendwie mit um die Ecke kommen. Und so wird das halt nicht funktionieren. Ihr könnt nicht euren Kuchen haben und den auch aufessen wollen bei diesen ganzen Geschichten. Ihr könnt nicht eure Identitätspolitik irgendwie auf 130 drehen und sich dann irgendwie wundern, wenn dann irgendwann die Hellhäutigen da stehen und sagen, ja, wir sind auch dabei, ihr habt ja recht. Also, und das ist ja genau das Problem bei dieser ganzen Scheiße. Und das werdet ihr halt nicht lösen mit euren Faschismus-Theorien und eurem Quatsch und eurem, oh, die Männer fühlen sich abgehängt, bla bla bla bla, ja, bla bla bla. In diesem ideologischen, ja, in dieser Identitätspolitik sind sie ja auch schon umgeschwenkt von Minderheit zu, ja, ne, Unterdrückte und Unterdrücker-Modell. Marginalisiert. Ja, deswegen, es zählt nicht mehr, wer eine Minderheit ist, sondern es zählt in welcher Situation auch immer. Es geht ja gar nicht um makroskopisch auf die Weltbevölkerung gerechnet, sondern immer in der jeweiligen Situation. Es geht gar nicht mehr darum, wer die Minderheit ist, sondern es geht immer um kulturelle Unterdrückung. Ja, um Macht. Es geht halt um Macht, Macht, Macht, Macht. Ja, Macht, Frankfurter Macht. Schule halt. Ne? Und was sie dann da jeweils immer meinen, wer jetzt die Macht verdient hat und wer halt eben nicht. Und das Ende von der ganzen Sache spiele ich euch jetzt mal kurz vor, weil es hat nämlich auch wieder wunderbar mit reingepasst. Wir haben auch die Antwort nicht, weil ja, du sagst ja auch immer, du kannst so beschreiben, was du siehst und was ist. Über ja, die Zukunft genau. können wir ja nichts sagen. Ich meine, Faschisten brauchen Macht zu gewinnen. Wenn wir die Macht nicht geben, wenn wir die Angst nicht haben, die sie wollen, dass wir haben, dann können sie nicht gewinnen. Dann können wir das irgendwann. Guck mal, was Brasilien. Das klingt so wie Jesus, oder? Mhm. Bolsonaro ist jetzt ins Gefängnis. Sie haben es geschafft. Also für kurzem dachte man, Bolsonaro wird nie ins Gefängnis kommen. Trump unterstützt ihn. You know. Aber Trump hat aufgegeben, weil er gesehen hat, dass Bolsonaro die Macht nicht gehabt hat. Mhm. So. Macht ist hier sehr wichtig. Wir können unsere Macht nicht abgeben. Ist ein schönes Schlusswort. Ja, was habe ich gesagt? Also, das hat auf jeden Fall wunderbar gepasst zu dem ganzen Gespräch. Als es dann damit aufgehört hat, dachte ich mir so, ja genau, das ist auch das, was ich hier die ganze Zeit bei euch wahrnehme. Macht, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht. Ja, und wieso kann ich die nicht abgeben? Was ist das für ein Unsinn? Ja, das ist der Weg bei denen. Die wollen Macht, wir wollen Macht, wir müssen die Macht nicht abgeben. So. Das ist die Lösung halt. Und weil wir ja die Richtigen sind und weil wir ja alles dürfen, können wir dann auch alles machen. Und deswegen Macht, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht. Kooperativ geht immer anders. Ich möchte mir das nicht mehr anhören müssen. Auch das habe ich mal angehört. 4 Stunden, oh mein Kommunisten Gott. Kommunisten gegen die FDP. Also ist die Frage, was für eine FDP? Und natürlich auch die Frage, was für Kommunisten, wobei da ist an sich egal. Das, ja, das reicht ja an sich schon. Der Neitan, ja, der hätte wirklich so Ahnung. Das wird sehr sehen, schwierig gewesen sein. Ahnung haben die alle nicht. Aber okay. Ich finde das auch schon mal lustig, dass sie sich selber auch als Kommunisten halt eben sehen in diesem Vergleich. Und das ist da quasi so nach dem Motto, eure Partei ist die FDP, unsere Partei ist, wir sind Kommunisten. Und das kommt auch die ganze Zeit irgendwie mal durch. So, ja, Parteiensystem ist blöd und so, das braucht man eigentlich gar nicht und so weiter. Aber das sind die großen Demokraten und so, ne? Und es ist halt schon so Wolkenkuckucksheim, unsere Utopie ist perfekt, die kann keine Fehler machen. Und weil ja bisher alles Fehler hatte, wurde unsere Utopie halt noch gar nicht eingeführt. Und diese ganzen Fehlschlüsse, die es halt so gibt und auch schon alleine, wie das anfing, hiervon zeige ich euch jetzt mal den Anfang, wenn das hier abspielt. Okay, Moment. Stirn bei Nacken. Ich spule nochmal zurück. Ich muss vorher fragen, ob ich mein Hamas-Stirnband anziehen muss oder ob du mich auch ohne mein Hamas-Stirnband erkennst. Bruder Karl, wow. Ja, da sind die Herrschaften natürlich auch dabei. Okay. Wer ist das jetzt? Der Dekadent, der Neitan? Den in der Mitte kenne ich nicht und den unten, weiß ich nicht, ist das ein Morph oder der was? Der in der Mitte ist der Jens Teutrin, ehemaliger, aus meiner Sicht einziger Vernünftiger, zumindest an dich mich erinnern kann, Vorsitzender der Jugendliberalen und war ja auch im Bundestag jetzt halt bis zum Ausscheiden und jetzt kann ich es bejahen, wenn die Frage im Chat kommt, ob ich ihm schon begegnet bin, ja. Ich bin ihm schon begegnet, wir haben uns schon mal unterhalten, nämlich das letzte Mal beim Bundesparteitag, da stand er zusammen mit Linda Teuteberg und da habe ich mich mit beiden eine ganze Weile unterhalten und war auch ich bin nach wie vor sehr überzeugt von dem guten Herrn Teutrin. Er ist ein vernünftiger Typ. Dass er gern Deutschrap hört, verstehe ich nicht so richtig, aber ansonsten ist er auf jeden Fall ein vernünftiger Typ. Und unten drunter, jetzt noch ausgeblendet, ist der Alexander Steffen, der war ja jetzt Kandidat für den Vorsitz und hat es ja leider nicht geschafft, den Vorsitz zu erringen von den jungen Liberalen. Den hatte ich ja auch schon ein paar Mal, das war der den Niedersachsen da groß Feuer heiß gemacht hat wegen Bezahlkarte und Migration und diesem ganzen Kram. Und den Herrn unten links, den kannte ich jetzt noch nicht. Der hat auch selber gesagt, dass er halt noch nicht so richtig bekannt ist. Das ist auch einer von der FDP, der aber ganz vernünftig da sich geschlagen hat auf jeden Fall und auch viel weiß über dieses ganze Kommunismus-Thema. Und zwar nicht so viel wie wir wären besser gewesen, aber aber ja, uns kennen ja wahrscheinlich noch weniger Leute. Und die beiden Laptop-Deckel waren leer oder waren auch noch welche hinter? Unten rechts und Mitte die beiden. Ja, Mitte war Alexander Steffen, sag ich doch. Und, Achso, so links wäre das gewesen. Okay. Und links, unten rechts ist irgend so eine kommunistische Tante. In Rosa. Die auch irgendwie rumstreamt, ja, genau, weil man ja im Kommunismus natürlich auch sich so wunderbar girly-mäßig ausleben kann, aber ja, diese Leute können natürlich das immer halt darauf schieben, dass das ja noch nicht richtig umgesetzt ist. Weil meinst du, den Kommunismus wird nicht gekonsumiert, wa? Ja, und ich fand es auch mal lustig, dass der Dekadent währenddessen da an seiner Vape irgendwie zieht, während er den Leuten irgendwas von Objektiven hier und da irgendwie erzählt und dass ja die Leute im Kommunismus ja dann diese ganzen, also sie brauchen ja keinen Antrieb mehr, um irgendwas zu machen oder so, sondern das ist ja alles intrinsisch. Ach so. Und die haben mit anderen Worten, die haben ja überhaupt gar keine Dinge, die sie irgendwie wollen, die jetzt nicht auch dem Willen von allen irgendwie entsprechen oder so. Die sind ja überhaupt nicht mehr egoistisch oder so und dann ziehen wir mal wieder aus der Welt raus oder so. Wobei er wahrscheinlich, wenn man ihn darauf hinweisen würde, dann auch nur wieder sagen würde, dass es ja nur der Kapitalismus ist, der ihm das quasi aufobtruiert, dass er dann an seiner Web ziehen soll. Und im Kommunismus wäre es natürlich alles ganz anders. Da wäre er ja dann befreit von solchen Wünschen. Ja. Ja, ich ahne viel Schauspielerei in dem Stream, aber gut. Ja, ziemlich Banane. Ich habe halt echt befürchtet, dass es nur so ein Schreiwettbewerb irgendwie wird. Da haben sie sich schon relativ zusammengerissen. Aber es liegt natürlich auch daran, dass die FDP-Leute natürlich total vernünftig sind und da gar nicht groß irgendwie ausarten irgendwie. Also wenn es irgendwie ein bisschen Stunk gibt oder so, dann gibt man quasi selber schon so ein bisschen halb nach oder so und redet nicht mehr viel drüber oder so und lässt es zum nächsten Thema wechseln oder so. Ja, wenn die beiden dann die Wokis aus der FDP rausgeschmissen haben, kannst du nochmal Bescheid sagen, dann können wir die vielleicht wieder wehren. Ja, das werde ich auf jeden Fall dann noch tun. Also. Ja, bitte. Ich meine, es beschweren sich ja schon die Leute, dass ich überhaupt noch darüber rede. Also ja. Ein bisschen Nischenprogramm muss auch mal sein. Ja. Aber das ist auf jeden Fall hier mal wieder gutes Anschauungsmaterial für im Endeffekt die ganzen Sachen, die ja auch der Homo Duplex in seinen 3 Warum-Antikommunismus-Videos ganz wunderbar behandelt hat, was ich den Herrschaften hier auch zukommen habe lassen. Aber keine Ahnung, ob sie sich das anschauen, so ein langes Zeug. Aber wenn man hier lange irgendwie redet, dann kann man sich auch ein langes, vernünftiges Video angucken, was geskriptet ist und so. Aber das ist eben zu kompliziert. Meinst du so einen Leitern, wenn der so eine Argumentationskette anfängt? Habe ich das nicht zugeschickt. Weiß am Ende noch, wo er angefangen hat. Den FDP-Leuten habe ich das zugeschickt, damit sie ihre damit sie in Zukunft ein bisschen besser argumentieren können. Weil aus meiner Sicht ist das so, wenn die wieder anfangen mit ihrem, ja, das ist ja alles Ausbeutung und Ausbeutung hier und Ausbeutung da und das ist ja per Definition Ausbeutung, wenn ich irgendwie mehr Geld dran verdiene an deiner Arbeit als du selber irgendwie, dann kann man halt einfach nur sagen, dass ja diese ganzen Systeme, die sie da haben wollen, ja auf Ausbeutung beruhen und die Ausbeutung auf die Spitze getrieben haben in der Geschichte. Und mit diesen ganzen Sachen von Bukharin und so, wo der ja auch schwarz auf weiß schon, bevor sie es eingeführt haben, drinsteht, dass sie das alles so haben wollen. Die Leute da klatschen wollen bis zum Ende und den Menschen da irgendwie einfügen wollen, so ein kleines Zahnrad im Getriebe. Und wenn er da nicht reinpasst, dann halt mit Gewalt da reinzwängen oder dann halt eben, wenn er an diesen Ansprüchen da irgendwie scheitert, dann ja, hat er halt kein Recht mehr zu existieren in diesem System. Und das ist ja das, was sie quasi meinen, dass das irgendwie so eine Eigenschaft von unserem, vom freiheitlichen System irgendwie wäre. So sehen die das ja. Aber das ist ihre Scheiße. Ja, so negative Sachen blendet man ja gerne mal aus ein bisschen. Ne? Ja, Utopie halt. Kann ja keiner was gegen sagen, weil Utopie wurde ja noch nicht erreicht. Und das Ganze, was wir versucht haben, das hat es ja alles gescheitert. Das liegt ja nur daran, dass die Leute das nicht hingekriegt haben. Und das heißt ja aber nichts über die Utopie. Und das sage ich jetzt mal ganz klar. Kann der Kapitalismus aber auch sagen, ne? Libertarismus noch nicht erreicht, Kapitalismus nur halbe Stufe oder so. Ja, halbe Stufe, bla bla bla. Das ist ja sowieso, das stelle ich ja auch schon in Frage, wenn die Leute mal meinen, so bla bla bla Kapitalismus. Also ich meine im Endeffekt schon alleine, dass man das betitelt irgendwie als Ideologie, damit man das irgendwie abtrennen kann von anderen Sachen, wenn man da im Regelfall ja einfach nur davon redet, dass die Leute halt Dinge probieren und Dinge, die klappen dann und Dinge, die nicht klappen, die klappen dann halt nicht. Und dann lässt man den Leuten da die Wahl. Und weil das, was die ja immer meinen, dass sie angeblich diese großen Bedürfnisbefriediger sind, das sind sie ja überhaupt gar nicht, sondern der Kapitalismus ist der große Bedürfnisbefriediger. Das ist das, was die ganzen Sachen im Überfluss gibt. Und wo die Leute da ja einen vollen Magen haben, auch wenn sie jetzt nicht die großen Oberflieger sind oder so. Das klappt da ja, dass man ganz wunderbar die Leute mit ihren Bedürfnissen zusammenkriegt, mit iPhones und diesem ganzen Scheiß, wo sie sich da ewig lange drüber aufregen. Ja, zumindest klappt das besser. Das klappt halt überhaupt. Bei den anderen klappt es auf jeden Fall gar nicht. Und die ganzen Negativbeispiele, die es da gibt, jetzt von Sachen, die halt nicht funktionieren, ja, die funktionieren dann halt nicht und die treten dann halt aus. Und da geht man dann nicht halt da drauf und meint aber, sowas muss aber funktionieren, weil wenn es halt unsere Ideologie sagt, aber dass es halt zu funktionieren hat, das ist dann halt nicht der Fall. Sagt die Ideologie da nicht, dass es zu funktionieren hat. Die Ideologie sagt dann, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht und dann macht man halt was anderes. Also... Und deswegen, also das so schon alleine, also da gehen bei mir halt schon alle Lampen an, wenn man überhaupt davon redet, dass es halt sowas wie einen Kapitalismus gibt, der sich halt irgendwie unterscheidet von diesen anderen Sachen und dann halt irgendwie so eine Ansicht ist, die irgendwo in Wolkenkuckucksheim da irgendwie rumthront, so wie unsere Ansicht. Und dann können wir einfach mal unsere Wolkenkuckucksheim-Ansicht ausprobieren, weil eure Wolkenkuckucksheim-Ansicht, die hat ja scheinbar Probleme, weil guck mal, hier geht eine Firma pleite und da geht eine Firma pleite. Ja, geil. So ein bisschen wie der Brecht, glaube ich, der meinte, wie Kapitalismus wäre für 200 Jahre alt oder so. Und ich denke, hey, was ist das für ein komisches Anfangsdatum? Bevor wir hier anfangen, habe ich noch eine Nachmeldung zum Gießen-Komplex. Ich habe gerade einen Tweet gesehen, der Herr Ronzheimer war auch in Gießen und ist wohl auch von der Bühne aus identifiziert worden. Darauf haben immer mehr Leute sich um die Gruppe gesammelt, haben Hau ab, Nazis raus. Und sie, du Ratte. Dein Recht auf Nazi-Propaganda gerufen. Oh mein Gott. Und dann wollten die da weg und es sind ihnen einfach mehrere hundert Leute hinterher, wurden wohl immer aggressiver und hat die Polizei die auch da rausgezogen und auf ein abgeschlossenes Gelände geholt. Ja, das, was mein Team und ich gestern in Gießen bei den Protesten gegen die AfD-Jugendorganisation erlebt haben, war eine massive Einschränkung der Pressefreiheit und völlig inakzeptabel. Die Beleidigungen und Aggressionen haben uns zutiefst erschüttert, schreibt er auf Twitter. Gut, dass meine Frau dabei war, die gerufen hat, Mausi, du bleibst hier. Ja, Hase. Ja, Hase, Entschuldigung. Also am besten war eigentlich, sie haben so eine Tante interviewt und die hat gesagt, ja, wir sind jetzt hier und wir wollen denen zeigen, dass wir mehr sind und dass die Das ist auch so ein wichtiges Unterfangen, hey. Zeigen, dass wir mehr sind. Wir haben sind, wir sind mehr. Dass die Themen wirklich das nicht machen können, was die da machen wollen. Dachte ich mir, genau, mehr. Ihr seid mehr, deswegen müsst ihr auch in Bussen herfahren. Am Freitag gab es eine Schülerdemo, so eine Art Schülerzug, wie in Köln. Das ist ja auch Demo-Prequel oder so. Und da waren irgendwie 500 Leute, also. Und die hatten extra freigekriegt. Und die Demo war sehr weiß. Also, das wäre die Zahl, die normalerweise zu dem Thema auf die Straße geht, wenn man keine Busse hat und Bahn. Ja, und hier haben wir den Westend Verlag. Das ist ja ein Verlag aus Frankfurt, der ja auch eine ziemlich marxistische Einstellung hat. Und aber eine ziemlich große Bandbreite von Autoren publiziert, zum Beispiel auch den Herrn Poschardt und den Herrn Kubicki. Und die haben jetzt hier, ich glaube, das war im Rahmen der Buchmesse wahrscheinlich, hier mal zusammengesessen und so ein bisschen miteinander geredet. War auch ganz interessant. Und hier wollte ich jetzt nur mal so einen kleinen Ausschnitt draus zeigen. Man so einen Joke macht mit mir. Also ich habe das ja gemacht und nur um ihnen beizupflichten, bei den Julis, da waren die Hessen da, die haben dann mein Buch signiert und haben mir auch das Kommunistische Manifest zum Signieren gegeben. Für was ist denn das? Und ich habe gesagt, ja, das wollen wir den Julis in Schleswig-Holstein geben oder so, weil die so besonders links sind. Ich weiß jetzt nicht, welcher Landesverband das war. Auf jeden Fall, es gibt Humor. Niedersachsen, das war auch im Norden. Oder, oder Niedersachsen. Hannover ist immer schuld. Ja, ich meine, das habe ich ja hier auch schon ausgearbeitet, dass das absolut so ist. Ich fand das nur so niedlich, dass der Kubicki also mit Nachdruck das dann korrigieren musste, damit es auch stimmt. Ja. Ach ja. Ja, da ging es natürlich auch ganz viel um die FDP und was sie so falsch macht und so, weil wir sehen ja auch das Buch Auf Wind im freien Fall von Herrn Kubicki, was ich auch vorgestellt hatte, was ich nur so semi gut fand. Das hat er natürlich da auch stehen gehabt und daneben ein Glas Wein. Der hatte auch irgendwelche, irgendwelche Biografen, die für ihn das schreiben möchten und so weiter. Das glaube ich nicht. Also der Kubicki ist ja jetzt schon, also er kann ja auch schon gut reden. Und wer gut reden kann, der kann auch gut schreiben. Und bei seinen Büchern habe ich absolut nicht das Gefühl, dass er die irgendwie schreiben lässt oder so. Ich glaube, das glaube ich absolut nicht. Nee. Ja. Hier mal wieder von den Öffentlich-Rechtlichen. Der 3-Millionste Aufguss, ja. Ja, die Frage, wie vernetzt mögen Libertarismus und neue Rechte wohl sein? Mhm. Und ich denke, was ist das überhaupt für eine komische Abgrenzung? Ja, und wir erfahren in diesem Bericht sowas in der Art wie, ja, die sind so vernetzt, wie Leute eben vernetzt sind, die beide der Meinung sind, dass die Wiese grün ist oder so. Also es ist wirklich sehr dünn, das muss ich da, was ja, sie da also aufführen. Die Frage, was sie unter neue Rechte verstehen. Also so ein Höckeflügel, ja. So ein Höckeflügel ist auf jeden Fall, oder irgendwelche hier Alt-Right-Leute oder so, die sind auf jeden Fall nicht im Libertären irgendwie verheimatet, befußt, kein bisschen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen den Krall haben sie da als Beispiel Zirkelschluss, ne? Bei denen, dass sie sagen so, ja, wir haben jetzt mal definiert, dass Libertäre auf jeden Fall nicht links sind, also sind die ja rechts und dann sind sie ja auch irgendwie jung, irgendwelche Leute, also sind sie neu rechts, also sind die auch neu rechts, also sind das jetzt Libertäre und neu rechts. Eigentlich sind das so... Eigentlich gehören die sowieso zusammen, genau, habe ich auch so gedacht. Was wollen sie denn überhaupt? Naja, eigentlich gehören die nicht auch zusammen. Die gehören nicht zusammen. Es kommt darauf an, wie man das definiert. Also sie verstehen jetzt unter neue Rechte wieder Höcke. Aber wer das nicht kennt, der fasst das möglicherweise zusammen. So ähnlich wie die Manosphere auch einfach zusammengefasst wird. Und ja, das ist eben manchmal ein bisschen grob, wie die Leute das so machen. Ja, es gab dann hier diesen CEMAS-Report, oder was sie ja. Da bemüht haben. Und da klingt es ja schon überholt. Wieder. Bei CEMAS ja. Ist ja das mit zum Beispiel Händler. Hier dem von der Amadeo Antonio Stiftung hier. Na, wie heißt der mit dem Fred Perry Hemd? Boah. Miro. Genau. Miro Dittrich, genau. Ja. Okay. Und Konsorten. Also schon. Ja, aber, was sie hier jeweils gefunden haben an Überschneidungen oder an Gemeinsamkeiten, ist irgendwie, ja, sie lassen angeblich beide mehrfach irgendwelche Lügen über Social Media raus oder so. Ach ja, genau, das war auch richtig. Was sie dann erzählt hat, das waren ja keine Lügen, das waren jetzt irgendwie ein bisschen ungenau ausgedrückt hier von der Naomi Seib zum Beispiel, die irgendwas von Hälfte der Täter sind Ausländer oder sowas geschrieben hat. Und sie ist nachgewiesen, dass es 61% ja, sind, also Deutsche und tralala. Ja, aber es kann ja auch Migration sein. Wo ist die bitte libertär? Das möchte ich mal sehen. Also, ja, die gehört dann wahrscheinlich eher zu der Rechten, zu der anderen Abteilung hier, Neurecht. Ja, oder was, scheinbar was, angeblich. Für mich gehört die zu der. Genau, da kann man sowieso nicht so keine dieses Ahnung, Ding aber irgendwie viel Meinung ja. Und die Anzahl der Follower sind. Die Anzahl der Follower ist ähnlich. Oh mein Gott, was für ein Schwachsinn, ey. Sie schreiben mir hier der größte libertäre Account, Naomi sei. Ja. Sie scheinen dir schon dem libertären Spektrum zuzurechnen. Und nicht dem Rechten. Was wird Paul Panzer dazu sagen? Ja, das ist ja schon mal geil. Ja, und die kann man dann da reinrechnen, aber wenn man jetzt 50% der Vergewaltigung in Deutschland gehen von Migranten aus und dann sagt man, aber in der Statistik steht ja drin, nur sonst viele Tatverdächtige, bla bla bla, sind Deutsche. Also hier wollte es wieder ganz genauso dann, haben und sagen genau. So, ja, nach Pass, hier geht's jetzt bitte nach Pass. Und wenn die genau. Dann hier irgendwie sagt, ich meine gut, 61, 50 ist jetzt da so weit auch nicht auseinander und sagt, die letzten 10 sind irgendwelche Muhammeds mit deutschem Pass oder so. Ja, dann eben. Kann man das ja auch sagen. Das ist dann zwar so. Nicht unbedingt 1:1 so faktisch korrekt, aber ja, aber das seid ihr ja auch nicht, wenn deswegen ihr landet man dann gleich mit irgendwelchen Leuten in einem Topf und wird dann beklagt als neuer Rechter oder Libertärer oder sonst irgendwas, wenn man da eine Zahl mal falsch rausgegeben hat. Dann wird man dann gleich in so eine Gruppe von Leuten gesteckt, die eben angeblich viele Lügen über Social Media verbreiten. Aber was heißt falsch rausgehauen? Das ist halt irgendeine Zahl, 50% ist ja sowieso, das klingt ja schon so, wie ja, habe ich mir... Wie du sagst hier, die 60% abzüglich 10, wenn die wahrscheinlich irgendwie Migrationshintergrund haben, dann kommt das über den Daumen ja schon hin. Ja, das ist ja gar nicht wirklich verkehrt. Gefühl ne? Genommen hier, so klingt das halt eben auf jeden Fall. Die ja. Kommen jetzt hier mit, aber es sind so und so viel 100, Komma irgendwas. Ja, geil, ja, super. Ne? Und was euch ja auch wieder nicht auffällt, ist, dass hier, was sind das dann, 49%? Nee, Quatsch, 39% ja. Sind ja immer überrepräsentiert, hoch 300, also. Das ist ja egal, ne? Hauptsache, die haben der Naomi Seib nachgewiesen, dass sie gelogen hat. Und seit die auch absichtlich und bewusst ganz... Um die Menschen zu verwirren und so weiter, hat die gelogen. Deswegen macht die das. Ne? Die hat ja, sich ein bisschen mal locker ausgedrückt. Bei Dr. Markus so, Kreil, da haben sie auf jeden Fall einen, der sich zum Libertären dazu zählt, ja. Und da habe ich ständig ja, mein okay, Feed voll mit Leuten aus der libertären Szene, die sich über den Krall aufregen und dem sagen, ja, dem Krall haben sie so eine Lüge nachgewiesen, angeblich, was mit den Kronium-Lehlen da behauptet hätte. Und haben sie ihm aufgelistet, was das irgendwie für ein falsches Bild gezeigt, könnte gar nicht so sein. Das war eh nur ein Scherz, was er da irgendwie gepostet hat. Und die legen das so auf die Goldwaage. Ja, das war also nicht, ihr Wahrheitsministerium, das können sie sich doch in die Haare schmieren. Ne? Aber dass der auf jeden Fall viel Quatsch von sich gibt, das sehe ich auch ja. So. Und da gibt es auch diverse Leute, die auf jeden Fall auch keine Fans von ihm sind. Also, aber wie ich sage, man muss das eben selbst beurteilen, ob man das für wahr hält oder nicht. Und es ist eben noch nicht alles immer wahr. Herrgott, beim Krall. Ja, nicht, bei denen Naomi ist natürlich halt auch alles natürlich wieder hier geschlossen. Bei denen auch nur bedingt. Ne? Das gehört alles zusammen. Ja, genau. Und wir klären euch jetzt hier mal darüber auf, wie das alles zusammengehört. Weil unser C-Mass hat es uns ja gesagt. Ja, aber ich habe es auch zusammengepackt. Nicht, weist bitte nicht darauf hin, wo unser C-Mass mit zusammengehört, weil das könnte die Bevölkerung beunruhigen oder so. Ja, erklär mal kurz, was ich jetzt auch nicht genau. Ja, wie gesagt, da ist ja mindestens einer von diesen Amadeo-Antonio-Leuten dabei, außerdem ist es halt was sie andauernd sich hier ranziehen. Ist ja auch schon wieder so ein Ding, wo sie dann irgendwie behaupten können, ja, wir haben so viele Experten gefragt, aber im Endeffekt ist es eine Handvoll von immer den gleichen Köpfen, mit denen sie um die Ecke kommen. Und die jetzt hier irgendwie uns sagen sollen, wie die Welt funktioniert, aber in Wahrheit ist es nur ihre eigene Sichtheit, die sie hier als Fakt präsentieren können. Ja, sie hatten an einer Stelle eben gesagt, dass die Rechten bei den Libertären relativ gut aufspringen könnten, die Libertären bei den Rechten aber nicht so gut. Das ist einfach auch so, es kann ein bisschen was dran sein, aber... Ja, das ist glaube ich, wahrscheinlich das Einzige, was daran stimmt bei dem Quatsch, den so sie ungefähr, haben. Ne? Also, ein Netzwerk aus Interaktion. Ja, genau. Das ist ja richtig eine Analyse, ey. Mit Deckmantel. Genau, das ist ein Deckmantel, genau. Bielefelder Mitte-Studie. Ja, das kommt alles aus demselben Soßenhaus, das stimmt schon. Ja, mit der Mitte-Studie kam er natürlich hier in dem Höcke-Buch auch um die Ecke mit, ja. Aber wenigstens hat er da noch mal ein paar konkrete Beispiele gehabt. Also, Da hatte ich auch zuerst gedacht, er sagte, zum Mittelstudium belässt es dabei, so wie an so vielen anderen Stellen, aber hat dann wenigstens nicht noch auf konkrete Fragestellungen dann bezogen, die man auch nachvollziehen konnte. Das fällt mir jetzt gerade noch ein, weil ich wieder für eine Mittelstudie lese. Ich meine, die hatten auch noch diesen Christoph Schulze, der heißt, glaube ich, von der Zeit, glaube ich, gefragt dazu mit der Entwicklung und so, der hatte auch noch mal was dazu. Ja, aber nicht Christian Fuchs, oder? Und Christian Fuchs hätte ich jetzt gedacht, war das nicht derselbe? Nee. Ja, das ist doch auch der jetzt immer bei dem Kram, der auch dieses neue Buch geschrieben hat, der steht ja auch hinten drin, ja. Und der beim Top voll Geld im Interview war und so, ne? Nee, steht ja nicht drin. Ja, was für ein anderer Artikel, okay, ich nehme das nämlich das zurück, der Christian Rode, ne, sagen wir. Da muss das woanders gewesen sein, aber der macht auch mal neue Rechte, ja. Der hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, wo ich bei der Lesung damals war, 2019. Aber ein totales hirngespinstes Ding in der ganze Artikel, ne? Dafür kriegen die Geld, dass sie so eine Chance rausfinden. Das ist wirklich lächerlich, ne? Ja, aber auch das sind halt alles irgendwelche Dinge, die es gibt. In der Politik geben. Und das sind halt alles irgendwelche Dinge, die irgendwie die Grünen nicht mögen oder so, oder Sozialismus nicht mögen. Ja, und dann fördern die da die Studien und so weiter. Und die AfD hat ja kein Geld zum Studien fördern über irgendwelche Stiftungen. Das ist ihnen ja verwehrt worden, zum Beispiel. Eine Gegenstudie kannst du dann praktisch gar nicht mehr hatten. Dass da alles irgendwie gefärbt ist, das wundert mich jetzt auch nicht unbedingt mehr. Ne? Aber es ist schon auch ein bisschen platt, ey. Könnten sich ein bisschen mehr Mühe geben, dabei uns vernetzen, finde ich. Kriegen viel Geld explizit für diese Forschung von der Alfred-Landecker-Stiftung. Weiß ich jetzt gerade nicht so genau, was das ist. Aber ja. Ne? Oh ja, da haben wir der Libanet, hatte ich ja schon angeteasert mal. Da die haben hier ein Netzwerk, das deutsche Zensurnetzwerk, eine Infografik. Jetzt nicht keine Akteure, die wir noch nicht schon kannten, aber es wird halt alles so ein bisschen dargestellt für nicht Eingeweihte, sage ich mal. Ja, wohl wahr. Also das sind ja auch alles so Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Und guck mal, das Zemas, das hatten wir doch gerade. Und das bringen jedes Idee, Jahr die gleiche Studie raus, nur dann nehmen sie aktuelle Trends auf. Ja, dieses Mal wird wahrscheinlich sehr oft das Wort Resilienz drin gestanden haben. Aber das klingt für mich wie eine Postauszeichnung oder so. 2T. Hier mit Zemas-Siegel oder so. Wo ist eigentlich die Republika? Die Wurst so und so. Ja. Die haben sie nicht. Nur alles, was auf der Republika stattfindet, haben sie ja. Sind denn Meldestellen damit drauf oder was? Bestimmt. Respekt da oben. Ja, die gehören ja da auch drauf dann, würde ich sagen. Respekt, Faktenprüfer. Stern. Die prüfen Tagebücher besonders gut. Ja, genau. Und dann kommt so ein großer Sternenzerstörer mit dem Weltraumaffen-Logo jetzt langsam von links und zermalmt. Der Laser wird gerade aufgeladen. Ja, und das ist halt eine internationale Organisation, die das für verschiedene Länder macht. Und das ist die Auflistung für Deutschland. Ich glaube, aus Australien sind die ursprünglich. Hatte ich auch gehört, ja. Und ja, sie gut. Sagen also im Endeffekt, dass wir zumindest in Europa da die führenden, das führende Land sind, was sowas angeht. Also Kakao machen. Habe ich da Meta-Ibi gelesen? Haben wir da nicht auch mit angefangen oder so? Hab ich noch gar nicht mitbekommen. Netz.de oder so? Netz.ibi? Vorbeisprollen? Ich hatte mir das vor... Das ist mir nicht mehr so präsent. Ich hatte, glaube ich, irgendwo den Namen gelesen, weiter oben. Also ich gucke es mir einfach nochmal an. Wäre nur interessant. Der macht ja so einen komischen Podcast. Seitdem habe ich so ein bisschen... Da, Meta... Nee, Twitter-Files. Okay. Ah, nee. Ach ja, das hatte ich auch irgendwie gehört, dass die bei den Twitter-Files auch irgendwie mitgemacht hatten, dieses Libanet. Kein schlechtes Dokument, ne? Das auf der Liste drin, wo es. Baby beim Rolling Stone, das waren noch Zeiten. Ja, und zum Thema Sudan ist ja diese Woche auch ein bisschen was passiert, nämlich hier mit diesem Herrn hier, Heinz Media. Sudan-Kundin Marali Ide, in Klammern Grüne NRW, lügt bei Strafantrag. Staatsanwaltschaft Köln leitet Strafverfahren ein. Oh. So, ich sag nicht auf mit dem Eierlikör für Hunde, wenn sie hinter Gitter muss. Ja, es geht darum, das Ganze hat so einen Beigeschmack, weil das scheint ein System zu sein, dass es so ist, dass Unternehmen wie Sodan die Sachen sammeln, automatisiert, dann den Leuten vorlegen und die das dann zur Anzeige bringen. Aber wenn sie es zur Anzeige bringen, geben sie einen bestimmten Zeitpunkt an, wann sie das erste Mal Kenntnis davon erlangt haben, damit es halt innerhalb von einer gewissen rechtlichen Frist überhaupt umgesetzt werden kann. Und das wurde jetzt halt hier festgestellt. Oder das wird von denen vermutet und das wurde jetzt bei ihr quasi nachgewiesen, dass es so ist. Ja, weil sie vorher nämlich auf irgendeinem Social-Media-Ding schon das präsentiert hatte, quasi vor der Frist. Und den Eintrag, den sie später dann gemacht hat, der ist dann, also kann man ihr dann nachweisen, dass der wahrheitswidrig gemacht wurde, weil dann da halt ein Datum stand, was danach war. Und das wird ihr jetzt hier im Endeffekt zum Verhängnis, dass sie damit angegeben hat, wie toll sie hier die Leute irgendwie verklagen kann. Na, wenn irgendwas gepostet wird, dann verjährt es ja irgendwann. Aber es verjährt erst ab dem Zeitpunkt, wo die geschädigte Person Kenntnis von der Schädigung erlangt hat. So, und wenn So dann jetzt sagt, hallo, hier ist ein Posting, das liegt zwar schon 3 Jahre zurück, aber jetzt weißt du Bescheid, sagt das dem Gericht, dass du es jetzt weißt und dann kannst du klagen. Aber wenn die halt schon vor 3 Jahren darauf geantwortet hat oder sonst, ja, dann kann man so nicht argumentieren, dann ist das die Lüge und so verhält es sich hier. Und ja. Ne? Ja, die ganze So-Dann-Sache ist ja auch irgendwie erstmal, was sagen einfach eigentlich viele FDP-Leute dazu, weil das ist ja, kommt ja auch aus der FDP-Bubble, die Firma. Ist ja auch Unternehmerinnenkreis irgendwie gegründet worden. Und dann irgendwie habe ich auch gelesen, dass sie gar nicht mehr so aktiv unterwegs sind. Sie sind jetzt nur noch mit den alten Fällen beschäftigt, aber machen jetzt gar nicht aktiv noch irgendwas. Also wird interessant sein, was da jetzt bei rumkommt. Weil wenn denen hier geschäftsmäßiger Betrug zum Beispiel vorgeworfen werden kann, dass wenn die ihre Mandanten zum Beispiel dazu angeleitet haben, das zu sagen oder so, wenn das nachgewiesen werden kann. Ja. Ja, das wäre wild. Und also was ich auch noch interessant fand an der Sache, aber da hat sich das Gericht jetzt nicht dran gestört, das war irgendwie, dass dieses Posting, um das es geht, nur einen Aufruf hatte. Mit anderen Worten, das hat niemand gesehen. Und trotzdem soll es strafbar sein, wenn die dann sagen, ja, das ist auch wirklich, also das entspricht doch keinem gesunden Menschenverstand, dieses also Unrechtsempfinden von den Leuten da draußen. Das kann man auch niemandem erzählen, dass das irgendwie sinnvoll ist, dass wir da irgendwelche, wie auch immer gearteten Ressourcen da reinstecken. Also, ich meine, selbst das CO2 für die KI zum Rausfiltern von diesem Posting ist da ja irgendwie verschwendet. Also. Ja, es ist ganz schön viel überflüssige Arbeit und ich hatte ja schon mal gesagt, das kommt hauptsächlich, glaube ich, Rechtsanwälten zugute, die dann mehr Fälle bearbeiten können und so weiter. Vielleicht, wir haben ja auch ziemlich viele Anwälte und so weiter in den Parlamenten sitzen. Weil vielleicht war das auch ein bisschen so der Sinn der Sache. Das habe ich ja bei diesem Selbstbestimmungsgesetz auch schon gedacht. Ne? Es kommt einem Menschen zugute, doch, dass man es wieder so hindrehen kann, dass man so viele Fälle hat, die nur aus einem Bereich kommen und dass sich ja die ganzen Rechte nicht so anstellen sollen. Und lauter Dinge kannst du damit machen. Neue Gesetze fordern. Weil wir jetzt gesehen haben, wie schlimm das Problem ist und lauter so ein Zeug, wie die Meldestellen, und das gehört ja alles mit rein. Deswegen fand ich es auch gut, dass das in diesem Zensurnetzwerk-Ding damit aufgetaucht ist. Das ist so dann, stand da ja eben auch in der Liste. Und ja, also ist natürlich schon Offenbarungseid und ja, was das die Frage, was es mit der FDP angeht, da gibt es halt diverse Leute, die sich tierisch drüber aufregen, von denen ich auch einer bin. Und dann gibt es halt Leute, die Funkelsterne in den Augen haben, dass ein Start-up von einer jungen Frau gegründet wird. Und ja, und mit einer von diesen Gruppierungen kann man, glaube ich, kein Wiedereinzug in den Bundestag mehr machen. Ja, hier haben wir eine interessante Studie. Why forced gratitude might make some teens meaner online. Ja, hier wurde Verhaltenstherapie an Schülern ausprobiert. Und zwar wurde hier eine Gruppe von Schülern über einen längeren Zeitraum begutachtet. Die wurde in 3 Gruppen eingeteilt. Leute, die Also es geht generell um Dankbarkeit. Leute, die viel Aufmerksamkeit gegenüber anderen und Dankbarkeit haben, mittel oder wenig. Und es wurde versucht, anhand von Methoden wie Counting Blessings, ne, dass man sich selber sagt, okay, wofür bin ich in meinem Leben glücklich, was läuft gut, was habe ich geschafft, dass man halt so glücklich ist. Dann wurde das auf die Gruppe projiziert mit Classroom Gratitude Book, dass man sagt, okay, wofür bin ich dankbar mit meinem Mitschüler, dass er hier ist, weil ich immer beim Abschreiben darf oder was weiß ich. Ne? Und ja, dann wurden eben auch noch Hausaufgaben mitgegeben, Private Gratitude Challenges. Ja, und wie die genau aussehen, weiß ich jetzt nicht. Und dann wurden die halt so getestet, wie sie aussehen. Es geht um den Cyber Aggression Type. Ja, und da gibt es verschiedene Arten von Aggressionen, die man online zeigen kann. Und die Ergebnisse sind wie folgt. Also die Ergebnisse werden erstmal so dargestellt, als in dem Artikel jetzt nicht. Aber die Forschung selber sagt, ja, es gibt einen Effekt, wenn man diese Sachen einsetzt, dann werden die Leute weniger aggressiv, ne, wenn man diese Dankbarkeitstrainings mit den Leuten macht. Es geht halt um Trainings, die man irgendwelchen Leuten verkaufen kann, im Endeffekt. Und das ist die Forschung, die dafür als Grundlage dienen soll. Aber sie funktioniert erstmal bei Männern generell wenig, da gibt es kaum einen messbaren Effekt. Male participants did not show a statistically significant decrease in their overall aggression. Verdammter Stoizismus. Ja, ganz im Gegenteil, die zeigen sogar einen Effekt, der einfach an dem Experiment liegt. Die sind durch das Experiment gelangweilt und deswegen geben sie teilweise aggressive Antworten. Da gibt es ja verschiedene Aggressionstypen und der Aggressionstyp, der halt impulsiv ist und aus sowas wie der Appetitive Impuls. Ja, das sind spontaneous, mean-spirited acts done for amusement. Also Sachen einfach, die mal, weil man denkt, sie sind lustig. Ne, weil einem langweilig ist. So, wer hätte gedacht, dass bei diesen Kursen, dass es den Typen irgendwie langweilig wird und die machen das. Übrigens auch Frauen, die schon eine hohe Dankbarkeit haben, die haben genauso reagiert darauf. Also da sind die negativen Effekte. Nur Frauen, die geringe Dankbarkeit hatten, die zeigen einen messbaren Effekt, dass die weniger aversive controlled aggression zeigen. Das ist sowas wie Rache, Neid, so, ne? Also, finde ich einfach nur lustig. Diese Studie, die soll eigentlich sagen, so, ja, hier, wenn wir diese Trainings machen und die Forschergruppe, die ist auch, gehört auch zu einem Unternehmen, die solche Trainings anbietet. Die haben im Endeffekt ja, zeigt diese Forschung super, aber die Forschungsergebnisse zeigen, okay, für die Leute, die wirklich total egoistisch sind und selbstzentriert sind und überhaupt nicht an andere denken, bei denen kann das was bringen. So, wie gesagt, bei Online-Interaktion. Und bei allen anderen Gruppen bringt es einfach gar nichts, weil da ein sogenannter Ceiling-Effekt ist, wo es einfach nichts mehr bringt und die Leute sogar negativ darauf reagieren, weil sie einfach sagen, okay, was ist das hier für eine Beschäftigungstherapie? Und dann nehmen sie den Prozess nicht mehr ernst und reagieren halt gelangweilt. Wer hätte es gedacht. Es wird noch versucht, so zu rechtfertigen mit, ja, es kann sein, dass das Ganze an unterschiedlichen Stereotypen in der Aufziehung besteht, dass halt Männer halt eher Probleme haben, diesen kompetitiven Typ, dass sie sich nicht unterordnen wollen gegenüber anderen Männern und keine Angst und keine Scham zeigen wollen, aber ja, wie gesagt, was ist wahrscheinlicher, dass sie gelangweilt sind, weil es eh keinen Effekt auf die hat oder dass es ja am bösen Patriarchat liegt. Ja, deswegen fand ich diese Sache gut und vor allem Psypose, eine schöne Aufschlüsselung dieses Artikels auch. So, ja. Also dieses Papers. Und es gibt ja viele Trainings, ich denke mal, jeder, der irgendwie mal so ein Workplace-Training irgendwie gemacht hat, da gibt es ja manchmal so Elemente, die auf irgendwelchen komischen Gruppen, psychologischen Sachen beruhen, die da gemacht werden. Es ist alles sehr fragwürdig, sage ich nur. Ja, sehr fragwürdig ist auch die deutsche Twitch-Szene. Hier haben wir schon wieder den Dekadent. Und der Dennis Sand hat hier bei Welt auch einen Artikel darüber geschrieben. Also die ersten beiden hier sind so Trans-Influencer und ja, wie man hier sieht, mit einem Messer in der Hand eine und die andere ist irgendwie auch sehr anti unterwegs gegen alle Leute irgendwie inklusive Gewalt relativieren und so. Und von Dekadent steht hier dieses berühmte Zitat drin, dass man irgendwelche AfD Wahlunterlagen einfach verschwinden lassen soll. Also quasi Wahlbetrug begehen soll, um die Demokratie zu schützen und so Dinge, was er ja dahinter ja irgendwie als Witz gemeint haben will oder so. Ja. Und es ist halt ganz lustig, dass es jetzt hier schon in die Welt rüber geschwappt ist, dieser Mikrokosmos, und die Shoyoka kommt da auch drin vor, sie jetzt sich aus Deutschland verpieselt hat. Ja, und dieser Dennis Sand, von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört, aber der hat ja auch mal irgendwie so einen Artikel über Montana Black und Gamergate irgendwie geschrieben, vor ein paar Jahren. Der aber ganz vernünftig war, also halbwegs vernünftig. Die Herleitung war, glaube ich, nicht mehr so ganz gut, wenn ich mich da richtig erinnere, aber er hat es auf jeden Fall geschrieben, dass das Gamergate jetzt nicht so verkehrt war, wie das immer dargestellt wurde. Und das ist natürlich für uns ist das natürlich gut. Ehe wir alle die verpflichtende Chatkontrolle gestoppt haben, ja, jetzt ist alles gut und wir müssen uns gar keine Sorgen mehr machen. Aber wir kämpfen weiter für die private und vertrauliche Kommunikation. Dafür brauchen wir deine Unterstützung. Gut, das ist hier ein Spendenaufruf, aber ich finde diesen Spendenaufruf einfach interessant. Diese Woche hatten wir ja wieder die Chatkontrolle. Chatkontrolle heißt in dem Kontext einfach nur, auf euren Telefon und auf eurem Computer läuft eine Software, die alles, was ihr eintippt, mitschreibt und überprüft, bevor es abgesendet wird, ob es korrekt ist oder nicht. So, Client-Side-Scanning, nichts anderes ist das. Und hier wird jetzt so getan, als ob, ja, die haben einen großen Erfolg errungen. Am Mittwoch sollte darüber entschieden werden. Nicht wirklich entschieden, es war einfach nur ein weiter administrativer Step. Die Chat-Kontrolle kommt. Jetzt hat man gesagt, okay, die Chat-Kontrolle kommt, aber die Chat-Kontrolle kommt jetzt nicht verpflichtend, in Anführungszeichen. So, ich meine, das ist einfach nur eine Spielerei und es wird hier halt hochgejazzt, dank eines jahrelangen Kampfes von Menschen in Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Politik und Zivilgesellschaft ist die verpflichtende Chat-Kontrolle vorerst vom Tisch. Ja, die verpflichtende, aber das ist ein Etappensieg für die Grundrechte. Ne? Aber ja, trotzdem, dieses Jahr fehlen denen noch 338.000 Euro für ihr Fortbestehen. Ja, also wenn man es jetzt einfach mal mit Artikel 13 vergleicht, was ja im Vergleich mit der Chatkontrolle, ich will jetzt nicht sagen Peanuts ist, aber Chatkontrolle ist halt wirklich der absolute Klopper. Ne? Ich meine, dass sowas überhaupt vorgeschlagen wird, ist einfach so ein antidemokratisches Unding, dass es unglaublich ist einfach. Aber gut, ich meine, es gibt viele solche Vorschläge. Aber es wird ja als ob da jetzt irgendein Erfolg erzielt wurde. Also die Mobilisierung dagegen ist geringer als für irgendwelche Transrechte. Ja, vergleichen wir jetzt einfach mit dem Thema oder mit anderen Themen, der Hass im Netz. Ja. Ey, wenn es so eine Mobilisierung gegen die Chatkontrolle geben würde, wie gegen die AfD, hey, dann könnte man vielleicht sowas schreiben, aber es ist doch wirklich, also ich verliere langsam wirklich jegliche Hoffnung auf jegliche Lobbyismus für freiheitliche Nutzung von Internetsachen, so, die wir früher mal eigentlich hatten, aber jetzt. Naja, ich meine, die Republika, die verleitet ja auch nicht gerade zu Vertrauen. Ne? Und Netzpolitik und Republika sind ja über den Becke da sehr eng verknüpft. Tja, also Chatkontrolle, ja, kommt. Wann kommst du? Keine Ahnung. Kommst du verpflichtend? Was denkt ihr denn? Warum wir ehrlicher über Straftaten von Migranten sprechen müssen? Ja, ehrlicher. Wie denn? Lügt denn da einer oder wie? Viele wird da gelogen, ne? Ja. Die Statistiken verbessert so. Ich war ein bisschen platt, als ich das hier von der FAZ zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich denke, das gehört dazu, dass man halt Dinge einfach langsam nicht mehr verstecken kann. Und dass auch die Medien inzwischen sehen müssen, dass sie nicht irgendwann als komplette Witzfiguren dastehen. Ja, und dann betet uns die FAZ genau das, was wir in letzter Zeit eigentlich vor allem von rechten Nachrichtenorganisationen gehört haben, hier einmal vor. So, Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger von 41,8%, Tendenz steigend. Auch ohne Ausländerrecht sind es immer noch 35,4%, häusliche Gewalt 37%, Tötungsdelikte 38%, Gruppenvergewaltigung 51%, bei einem Gesamtbevölkerungsanteil von 14,8%. Und dann nehmen sie sich halt so ein paar Sachen vor, verzerren Männer die Statistik. Ja, und sie kommen zu dem Schluss, selbst halt der erhebliche Männeranteil unter den Zuwanderern erklärt die hohen Zahlen noch immer nicht vollständig. Da kann man in der PKS relativ genau nachgucken. Die Tatverdächtigen BZ, weiß jetzt nicht, was das hier genau ist, Bezugszahl oder so, der nichtdeutsche Männer ist dabei doppelt so Belastungszahl hoch. Belastungszahl heißt das, glaube ich. Ah, okay. Doppelt so hoch wie die der deutschen Männer. Interessanterweise liegt sogar die TVBZ nicht deutscher Frauen nur recht knapp unter der deutscher Männer. Also auch so eine Geschichte, die wir halt schon aus dem konservativen Spektrum öfter gehört haben, die aber bisher von Medien wie der FAZ in der Form noch nicht mir aufgetaucht ist. Werden Ausländer häufiger angezeigt? Ist auch so eine Geschichte, die man ja immer wieder hört. Und da sagen sie, nee, das kann eigentlich nicht sein, weil wenn wir uns allein mal die Wohnungseinbrüche angucken, die ja in den meisten Fällen eben angezeigt werden, ohne dass man weiß, wer einem die Scheibe eingeschlagen und die DVD-Sammlung mitgenommen hat. Ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert, das ist 15 Jahre her oder so. Ja, und selbst da ist halt der Ausländeranteil halt signifikant höher, als er sein sollte. Dementsprechend geht auch die FAZ hier davon aus, dass es wohl eher nicht so ist. Das Thema sollte kein Tabu sein, sagen sie. Wer behauptet, Clankriminalität und Gruppenvergewaltigung seien bloße Narrative und die Zunahme von Sexualdelikten sei maßgeblich auf das diskriminierende Anzeigeverhalten der Opfer zurückzuführen, der leistet seiner Sache einen Bärendienst. Wir verlieren uns in Relativierungsversuchen und Rassismusvorwürfen, anstatt offen über die tatsächlichen Ursachen und Folgen von Kriminalität, die von Ausländern begangen wird, zu sprechen. Was ist hier los, FAZ? Ach, ist ein Gastbeitrag. Ja, gut, okay. Aber immerhin, sie haben es gedruckt oder veröffentlicht. Die Ursachen des Problems lösen, Bildungsangebote, ja, okay. Flächendeckende psychotherapeutische Begleitung von Geflüchteten, wer soll das bezahlen? Unbürokratischer Zugang zum Arbeitsmarkt. Verbesserung von Wohnsituation. Ja, wie soll das gehen in einem Land, das sowieso viel zu wenig Wohnungen hat und wo immer noch Leute reinkommen? Keine pauschalen Urteile sollen wir fällen. Ja, das wissen wir ja auch. Und niemand tut das eigentlich auch wirklich, weil ja, selbst die AfD tut es nicht. Sonst gäbe es da einen Haufen Mitglieder nicht. Der hessische Vertreter für den Vorstand der neuen AfD-Jugend kommt übrigens aus Bangladesch oder seine Eltern zumindest. Also ja, unglaublich rassistische Partei offenbar. Angsträume müssen identifiziert und sicherer gemacht werden durch Maßnahmen der Infrastruktur, etwa einer offenen Bauweise und guter Beleuchtung, aber auch durch mehr Kontrollen. Ja, aber das wäre wieder an dem Punkt, wenn ich schon Poller und meine Weihnachtsmärkte bauen muss, habe ich was grundsätzlich falsch gemacht. Catcalling darf natürlich auch nicht fehlen. Also ja, hier in dem Artikel sind gute Ansätze, aber bei den Lösungsvorschlägen und hier gerade im unteren Bereich, wie gesagt, Catcalling halte ich jetzt nicht für das wirklich wichtigste Problem auf dieser Welt. Die Damen sind einmal eine Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches und ausländisches Strafrecht in Leipzig und die andere Dame ist Inhaberin des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Uni Köln und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Oh mein Gott. Ja gut. Alina hätte da was mehr auf Linie geliefert, glaube ich. Bestimmt bei der Dings gelernt. Bei der Rosius Doppelname. Weltraumaffen Boulevard. Oh nein, was hat er denn gemacht? Letztens habe ich doch irgendwie meinem Bruder drüber sinniert, wo er wohl gerade ist und ob er genug Geld hat. um irgendwie seinen großen Traum zu leben. Da ist der Anzeigenhauptmeister wieder da. Ich dachte auch nicht, dass wir den nochmal haben werden. Tja, für den Koran ein bisschen Benzin und Feuerzeug hat es wohl noch gereicht. Eben, der hat sich auf Schlomos Spuren begeben, wenn man frech sein will. Ja. Ja, natürlich erzählt dir der ganze Artikel erstmal, wer der Typ ist und nach eigener Aussage ein kleines Vermögen in Großraum, Discos und Clubs verdient hat. Doch jeder wird sich. Wieder ein Artikel von Dennis Sand, also erst jahrelang nichts und heute schon zwei. Doch jeder wird es irgendwann mal auserzählt, im Internet noch schneller als in der analogen Welt. Und so sank nicht nur das Interesse, sondern auch die Reichweite von dem Herrn Mattei deutlich. Der hielt dagegen. Zunächst ließ er sich einen Oberlippenbart, einen Hitlerbart stehen und provozierte seine Followerschaft mit skurrilen Fotos. Dann machte er immer merkwürdigere Aktionen. In Boblitz im Landkreis Oberspree-Lausitz räumte er eine öffentliche Bücherbox leer und zeigte sich dafür selber an. Diese Woche eskalierte es dann. Er zeigte sich nicht nur mit einer Waffe in einem Stream, auch immer eine sehr gute Nummer, top gemacht, Anzeigenhauptmeister, sondern auch wie er ein Buch verbrannte, den Koran nach eigener Aussage. Ob es sich bei dem brennenden Buch wirklich um einen Koran handelt, ist hier nicht klar erkennbar. Sicher ist aber, dass der Anzeigenhauptmeister unbedingt neue Aufmerksamkeit sucht. Der Anzeigenhauptmeister hat nichts Besseres zu tun, als den Koran zu verbrennen. Ah, tut das gut, sagt er, während er sich selbst zeigt, wie er Spiritus auf ein brennendes Buch spritzt. Im Hintergrund läuft der Marsch Erika des bekennenden NSDAP-Komponisten Herms Nil, genau. So. Josef Goebbels nutzte das Lied seinerzeit für NS-Propaganda. Auf seinem Instagram-Kanal kommentierte der Anzeigenhauptmeister das mit Allahu Akbar. Als erstes berichtet der reichweitenstarke YouTube-Kanal der Heilige Ofenkäse über den Vorfall. Du meine Güte. Das hat das auch in den Mainstream geschafft. Die Welt schreibt die Welt wegen den Geschichten. Ja. Wahnsinn. Ja, der Anzeigenhauptmeister sagt selbst, dass er der selbst erklärte Drachenlord 2.0 werden will. Und wie er hat er sich auch zum höchsten Wesen erklärt. Da hat er aber einen Fehler gemacht. Das heißt das höchste Wesen. Ja. Weltraumaffen Boulevard. Das ist das Wesentlichste daran, oder wie? Edzard Lahr tatsächlich sogar. Ja, doch, oh, das Gott. Höchste Wesen. ist natürlich diese Dame hier. Aber wir können über die Nachteile nicht hinwegschauen. Und die Nachteile sind, Stichwort Shitstorm, dass Hass und Hetze enorm zugenommen hat. Und ich teile die These, dass wir als Gesellschaft resilienter werden müssen. Das ist auch etwas, was Sie in Ihrem Buch sehr schön beschrieben haben, Herr Precht. Aber nur gegenüber zulässigen Äußerungen. Nicht gegenüber Shitstorms, die die Grenze der Zulässigkeit überschreiten. Ich rede hier über Straftatbestände, Verleumdung, Volksverhetzung, sowas, üble Nachrede, Beleidigung. Aber ich rede auch jenseits von Strafbarkeit über unwahre Tatsachenbehauptungen. Das ist kein Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. Wie sie schon aussieht, sogar streng, ey. Fräulein Rottenmeier, du. Lesen Sie doch mal die einschlägigen Urteile des Bundesverfassungsgerichts dazu, Frau Doppelname Umerziehungslager. Also es gibt Rufschädigung und Betrug. Ja. So, das muss reichen. Ja, irgendwie sowas, ne? Behauptungen, die erwiesen unwahr sind, die genießen gar keinen Schutz, die gefährden unsere Demokratie. Aber wir können über die Nachteile. Die erwiesen unwahren Behauptungen. Ja. Ist das das gleiche Ding, wo sie auch gefordert hat, dass Leute, die das nicht verstehen, irgendwie vielleicht mal so eine Schulung besuchen sollen? Ja, ist es. Ja, also ich dachte auch eigentlich, das wäre hier mit bei, aber ich habe nur nach dem ersten Clip irgendwie gesucht, den reingenommen. Ich muss mich, glaube ich, echt nochmal angucken vorher auch. Ja, das war auch hier jetzt von dieser Woche aus Markus Lanz. Ja. Echt ganz schlimm, die Gouvernante, ey. Das ist so unglaublich. Eine Frau, die ins Verfassungsgericht sollte und sie hat jetzt keine Ahnung. Aber nämlich die Männer, ne? So sieht es nämlich aus. So sie es ja nicht hinkriegt, nämlich die Männer dann einzusperren oder in den Kursus zu schlürren oder so. Ja? Nun, die und redet hier halt mit sehr juristischen Begriffen, sowas wie der falschen Tatsachenbehauptung. warum sollte eine Meinungsäußerung den Zweck verfolgen, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten? Ja, weil Gerichte sagen, ja, wenn du was online postest, dann ist es ein Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. Unter anderem, der darf dann Politiker nicht verwehrt werden und dies und das und jenes. So, das ist halt, ja. Ja, aber sie hat eine andere Meinung. Um Erziehungslager, wie die Ehe, also was für. Da sie ja eine Politikerin ist, ne, die ja Politik ja, macht und nicht irgendwie so eine Richterin, die nur auslegt oder so, deswegen ja, ist das auch alles prima, oder nicht? Das ist ja kein Problem. Hätte man wählen sollen, die Frau. Ja, und apropos Jurastudium und so, hier die Grünen haben auch eine tolle Idee, nämlich jahrelanges Jurastudium und Abschluss, Fragezeichen, nicht mehr, Ausrufezeichen. Wir finden, wer jahrelang erfolgreich studiert hat, sollte nicht aufs Abi zurückfallen. Ja, nur weil man durch Staatsexamen fällt. Alle Unis in Baden-Württemberg könnten künftig einen Jura-Bachelor einführen und wer durch Staatsexamen fällt, kann diesen beantragen, auch rückwirkend. Damit nehmen wir psychischen Druck aus dem Jurastudium. Also, ja, aber damit kannst du doch dann kein Anwalt werden oder Richter oder. Ja, irgendwas. Also dazu kann ich eine Sache sagen. Es gibt den Bachelor und es gibt den LLB. So ein LLB gibt es schon etwas länger. Der ist halt im Ausland. Der Bachelor, wie in anderen Fächern, der Bachelor halt ausreichend. Auch zum Beispiel in Amerika, da machst du den LLB und dann machst du deine Prüfung vom Board und dann kannst du halt auch Anwalt sein direkt. Beispielsweise. Und ich finde die Kommunikation hier echt schlimm, weil das ist ja so nach dem Motto hier, ja, bist du so wirklich low-hanging fruit, so, ja, hier komm, mach's dir doch easy, nimm doch, mach doch einfach so, brauchst, kannst du chillen. Also die Kommunikation ist doof, aber einen Bachelor einzuführen, der hat dann halt einen anderen Rechtsstatus. Wenn du sowas hast wie Renos, ne, Notarfachangestellte mit einem Universitätsabschluss, damit kann man das ungefähr gleichsetzen. Ja, und darauf aufbauen kann man dann ja mehr machen. Es geht jetzt darum, dass man in dem Studium die Credit Points halt sich da anrechnen lässt. Was ich nicht verstanden habe, ist, ob man dann den Bachelorgrad bekommt, ohne dann noch diese zusätzlichen Steps wie halt die Bachelorarbeit zu schreiben und sowas zu machen. Das fände ich da wieder natürlich total daneben. Aber generell. Wer macht denn dann noch den LLB? Oder das heißt, wenn man doch. Man kann LLB machen, wenn man das zielgerichtet macht, ja. In einer Berufswelt, um halt in gewissen Abteilungen arbeiten zu können. Und da braucht man nicht unbedingt Volljurist zu sein. Das passt schon. Aber. Tätigkeit ist es eigentlich nicht vorgesehen. Das ist schon mehrfach gegeben, dass bei den Qualifikationen nicht so genau geguckt wurde, dass irgendwelche Leute dann doch am Verfassungsgericht angefangen sind, die gar kein Volljurist waren und so weiter. Ne? Also ich nicht, ob die das sein müssen, keine Ahnung. Die Dings ist doch auch Professorin, die Rosius Gersdorf. Ja, höchste Richter müssen, glaube ich, Volljuristen sein in Deutschland. Ja, das fängt immer wieder an bei dieser ganzen Geschichte, diese Diskussion darüber, aber das ist auf jeden Fall bei. Ja, mir ist das ja persönlich auch gar nicht so wichtig. Landesverfassungsrichten ist auf jeden Fall nicht so. Da ist sogar extra so, dass da auch irgendwelche Laien da reinberufen werden und so. Laie nicht. Ja. Solange wir das nicht auf den Führerschein und die Medizinausbildung ausweiten. Ja, es gibt einen Trend, dass halt die MTAs halt auch den akademischen Grad bekommen. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, was Frau Bär hatte. Susanne Bär. Die hat ein LLM, meine ich. Das meine ich nämlich auch, ja. Mhm. Aus Amerika tatsächlich. LLM ist einfach, ähnlich wie ein Fachanwalt. Und wird angerechnet. Ja, ist eben auch halt die Volljuristenausbildung, die man bräuchte. Genau. LLM halt, ja. Sie war auch ein Kandidat in der Führung, genau. Ich habe den LMAA aus Australien. Ja, auf jeden Fall sagt der Titel immer, Grüne lösen Probleme ihrer Anhänger. Das halte ich schon für eine treffende Analyse, weil ja, dieses Jurastudium abgebrochen, das ist ja schon auch irgendwie so ein grünes. Ich meine nur, wer macht denn noch Staatsexamen, wenn man dann doch mit dem Billigen hier auch dann durchkommt oder so? Das ist doch die Frage. Ja, auf jeden Fall gab es auch diverse Leute, die halt gesagt haben, dass es eigentlich für so Versicherungs-Sachbearbeiter und sowas, dass für die wohl sowas irgendwie gut wäre. Also, dass man jemand anders ja, es hat gibt das Rechtsabteilung ganze in Banken und es gibt viele rechtliche Aspekte, die auch im Kreditgeschäft notwendig sind, im Kreditrisikomanagement beispielsweise, ja. Jemand anders hat das Ganze die Lex Ricarda Lang genannt. Aber die hat doch jetzt fertig studiert, oder nicht? Hat die fertig studiert? Ich meinte, die hätte doch jetzt. Die ist so, lebt doch jetzt ihr bestes Leben hier. Verheiratet, abnehmen, fertig studieren. Ja, irgendwie schon. Fett den Studienabschluss erzielt. Aber immer noch Wissende sagen. Ne. Ja, genau. Ich glaube, ich würde es nicht aushalten, wenn ich Angeklagter wäre. Da würde die Richterin Frau Lang sitzen. Ich glaube, ich würde durchdrehen. Mei, sie wissen gar nicht, was sie den Opfer angetan haben. Nein. Ich bin befangen. Kann ich mich selbst als befangen erklären, als Angeklagter? Hatte ich den Artikel aus Versehen eingereicht? Weil dann nein, ich hatte okay, den gut. eingereicht. Ich, hatte den, ich bin nicht dazu gekommen, den ganz durchzulesen. Deswegen hatte ich nicht mehr eingereicht. Ist ein Interview mit dem Kriegsforscher David Betts aus Großbritannien. Ich habe ihn gelesen. Ist das, ja, im Endeffekt sagt er das, was die Weltraumaffen auch schon länger sagen. Es geht halt, er sagt halt, Europa wird in einen Bürgerkrieg reinschlittern, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Und Cicero sagt erstmal, nee, aber es gab doch gar keine Bürgerkriege, außer vielleicht in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und sagte, naja, doch. Gucken Sie sich Irland an. Da ist auch lange ein Krieg gewesen. Spanien? Die Fragmentierung einer Gesellschaft hat einen komplexen Effekt für ihre Neigung zum Bürgerkrieg. Stellen Sie sich eine Bell-Curve der Normalverteilung vor. Sehr homogene Gesellschaften haben eine sehr hohe Neigung zur Konsensbildung, selbst in gesellschaftlichen Stresssituationen wie Wirtschaftskrisen oder bei Naturkatastrophen. Aber auch sehr inhomogene Gesellschaften haben eine geringe Neigung zu Bürgerkriegen. Denn wenn es viele kleine Gruppierungen gibt, ist keine stark genug, um allein eine Massenbewegung zu formieren. Sie muss dann Koalitionen bilden, was aufwendig ist. Aber zwischen diesen beiden stehen Gesellschaften mit einer großen ethnischen Gruppe und mehreren anderen. Das ist die gefährlichste Lage, weil die kleiner werdende Gruppe noch groß genug ist, um eine Massenbewegung zu formieren. Downgrading ist letztlich das, was Renaud Camus den großen Austausch nennt. Nach aktuellen Umfragen glauben 38% der Briten, dass sie ausgetauscht werden. Wenn man das bedenkt, wird klar, warum diese Theorie, die bis vor kurzem nicht öffentlich diskutiert wurde, sondern als Verschwörungstheorie galt, nun Mainstream geworden ist. Er sagt auch, wohlhabende Gesellschaften sind weniger anfällig für Bürgerkrieg als arme, denn Wohlstand kann die Risse überdecken. Aber ja, wir wissen selber, wo unser Wohlstand momentan hinsteuert, wenn wir so weitermachen. Es gibt im Wesentlichen drei potenzielle Kriegsgegner. Zunächst die einheimische Bevölkerung wäre geteilt zwischen Elite und Straße oder wie auch immer man das nennen will. Der elitäre Teil der einheimischen Bevölkerung in fast der ganzen westlichen Welt ist postnational orientiert, glaubt nicht an den nationalen Staat und misstraut nationalen Interessen. Auf der anderen Seite ist der Rest der Einheimischen, die mehr oder weniger an ihrem Land und ihrer Heimat hängen. In einem künftigen Bürgerkrieg werden sie sich bekämpfen. Dieser Kampf könnte gewisse Merkmale eines Bauernaufstandes oder eines lateinamerikanischen schmutzigen Krieges zeigen. Dass der Kampf begonnen hat, werden wir vielleicht merken, wenn jemand einen Richter oder Politiker ermordet. Und dann fragt er die Narco-Clans. Dann fragt der Interviewer nach Charlie Kirk und sagt, ja, das bedeutet, dass Menschen in ihren Schrein nicht mehr mit Worten, sondern mit Gewalttaten austragen. Ich erinnere deutsche Leser nochmals an die Morde der RAF. Ich muss noch auf eine zweite Konfrontation zu sprechen kommen, zwischen der einheimischen Bevölkerung und der in jüngster Zeit Eingewanderten. Das wird also im Wesentlichen ein ethnischer Konflikt werden, ein Krieg, wie es ihn schon hunderte Male in der Geschichte gab. Aber er wird eine spezifische Ausprägung des 21. Jahrhunderts haben. Zunächst wird er geformt sein durch die Muster des demografischen Wandels. Zuwanderung findet vor allem in Städte und dort vor allem in bestimmte Viertel statt. Die ländlichen Gegenden bleiben dagegen vor allem von Einheimischen bewohnt. Der Konflikt wird also eine Stadt gegen Land Dynamik entwickeln. Städte waren schon immer von der Nahrungsmittelversorgung durch ihr Umland abhängig. Aber die Städte sind heute auch sehr abhängig vom Funktionieren ihrer Infrastruktur. Elektrizität, Heizung, Gas. Und diese Strukturen befinden sich meist außerhalb und sind schwer zu verteidigen. Wenn man die Bevölkerung zwingen will, die Städte zu verlassen, ist das leicht durch Zerstörung der Infrastrukturen zu erreichen. Der Kampf wird daher auch in Form von Belagerungen großer Städte geführt. Die Kämpfer selbst werden eher Paramilitärs sein, weniger große Militärstreitkräfte. Die vorherrschende Operationstechnik wird vor allem die Unterbrechung von Infrastruktur sein. Aber erwartet immerhin keine großen Kriege wie in Syrien und Irak zwischen staatlichen Armeen und Milizen. Da bin ich mir aber auch noch nicht so sicher. Die Gesamtzahl der migrantischen Bevölkerung sind noch nicht groß genug, um geschlossene Gebiete zu kontrollieren, vielleicht mit Ausnahme von Frankreich. Aber sie könnten einzelne Stadtviertel und vielleicht ganze Städte effektiv unter Kontrolle bringen. Es wird vielleicht territoriale Inseln geben. Das ist taktisch und operativ eine ziemlich verwundbare Lage. Um Ihre Frage zu beantworten, der kommende Konflikt wird sehr unangenehm werden, ausgedehnt über den Großteil Westeuropas. Und er sagt auch, das wird ansteckend sein. Sobald es irgendwo losgeht, wird sich das weiter verteilen. Welchen Rat würden Sie den Politikern regierender Parteien geben, um die Wahrscheinlichkeit von künftigen Bürgerkriegen zu verringern? Ich fürchte, das steht leider nicht mehr in Ihrer Macht. Was meiner Ansicht nach passieren müsste, wäre eine sehr scharfe und offene Zurückweisung der Ideologie des Postnationalismus im Gesamten, nicht nur politischen Establishment, also eine Rückkehr zur Idee des Nationalstaats durch eine Art Zurückdrehen der Uhr um mindestens 30 Jahre. Aber ich sehe nicht, wie das freiwillig passieren sollte. Denn für die Leute im Establishment ist der Postnationalismus die Grundlage ihres Weltbilds. Sie werden sich nicht auf eine freundliche Weise von diesem Weltbild abbringen lassen, ebenso wenig wie die römisch-katholische Kirche es tat, als Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür schlug. Ja, und er fragt dann halt, wird das so wie der 30-jährige Krieg oder wie Jugoslawien oder die Trennung zwischen Indien und Pakistan? Eindeutig gewinnen wird niemand, weil es sehr zerstörerisch sein wird. Ich glaube, Europa wird sich entweder selbst auslöschen oder durch etwas anderes ersetzt werden oder es wird eine absolut traumatisierende Periode bis zur Wiederentdeckung seiner selbst erleben. Ja, was meint er denn, wie sich da die Gruppen, die gegeneinander kämpfen, zusammenfinden, anhand von Wohlstand oder so? Doch wohl irgendwie auch nicht, oder? Hat er doch beschrieben, ethnische Linien, ja. Elite oder ja. Straße. Das bedeutet, dass die Elite kämpft, nicht Nationalismus. So. Nee, die Elite würde ja nur, die ja. Elite würde Waffen kaufen und die verteilen. Okay. Also sind das ja ist jetzt meine Interpretation. Von der Bevölkerung geschützt. Ja, aber das ist halt das Frustrierende, weil es gibt ja viele solche Forschungsgebiete und da gibt es so eine Faustregel. 15% müssen so unwillig sein, dass sie gewillt sind, das Regime, das System zu stürzen. Und 3% der Bevölkerung müssen bereit sein, aktiv militant tätig zu sein. Und das reicht schon, um eine Revolution oder einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Oh, da ist Abel ganz aktiv mitten. Und wenn ich dann solche Bezugießen mir da angucke, wie in Gießen jetzt, denke ich mir, okay, wie viele, ne, wenn jetzt gesagt wird, okay, wir machen jetzt die antifaschistische Revolution morgen, wie viele würden denn sich da aktiv an solchen militanten Aktionen beteiligen, wenn die Material zur Verfügung gestellt bekommen? 3% bei uns sind immer noch 2 Millionen oder so. Ne? Also dass es von dieser Seite kommt, ist natürlich, kommunistische Revolutionen sind natürlich immer in den Karten, aber ich glaube nicht, dass das die imminenteste Gefahr ist, die wir haben, weil die ja schon regierungsmäßig die Hebel der Macht haben und warum sollten sie gegen sich selber Revolutionen anzetteln? Ja, der Herr Martenstein von der Welt kommentiert die Einigung im Rentenstreit. Ich lasse mal die Einleitung, die langwierige, weg und konzentriere mich auf das Nötigste. Es ist ja nicht so, als würde man den Rentnern das Geld nicht gönnen. Es stimmt, dass unser Rentenniveau im internationalen Vergleich niedrig ist. Das hängt mit Fehlern in der Vergangenheit zusammen. Die kapitalgedeckte Rente hätte man besser mal früher eingeführt. Meinetwegen dürfte jeder Rentner morgen ein Sondervermögen von 1 Million überwiesen bekommen. Aufgrund ihrer Lebensleistung hätten es viele verdient. Aber es gibt eben Dinge, die möglich sind und Dinge, die unmöglich sind. Und dann gibt es noch unmögliche Dinge, die man trotzdem tut, weil andere dafür die Konsequenzen zu tragen haben. Das Allertollste aber, das dem Fass den Boden ausschlagende, ist die Tatsache, dass der Kanzler, der die hochsensible SPD bei Laune halten muss, unter anderem für das Versprechen gewählt wurde, die Schuldenbremse einzuhalten. Es ist nicht etwa so, dass er ein Wahlversprechen brechen würde. Damit wäre er, weiß Gott, nicht der Erste. Er tut das genaue Gegenteil des Versprochenen. Gewählt wurde er unter anderem für die Schuldenbremse. Was die Leute bekommen sollen, sind Schulden ohne Ende. Ja, das hat nur die SPD schon mal gemacht mit der Mehrwertsteuer. Ne? Wir schaffen auf jeden Fall, senken wir die und dann sind sie doch angehoben. Also ähnlich, aber nicht ganz so krass. Erinnere mich nicht an die Mehrwertsteuer, die gibt es ja auch. Ne? Jedes Mal. Ja, Herr Martenstein, wie immer, Finger am Puls der Zeit. One point, jo. Nichts Neues, aber das, was gerade wehtut. Er hatte ja auch geschrieben, dass die Grenzkontrollen jetzt einfach auf die Weihnachtsmärkte und die Freibäder verschoben sind. Ja, das finde ich auch ein sehr passendes Bild eigentlich. Martenstein. Martenstein im Brett. Ja, wer die Grenzen nicht schützt, der muss halt die Weihnachtsmärkte schützen. Das ist ja schon so. Ja. Ist der Chris vielleicht kurz für kleine Chris gegangen? Dann. Ja, ich habe was sich bewegen. Advent, sein. Advent, das Christkind brennt. Ja, seid ihr schon voll in Weihnachtsstimmung? Hm. Ich war gestern am Weihnachtsmarkt tatsächlich nicht. Oh. Nichte und Schwester und Macker von der Gab's Nächte. Peru-Kartoffeln? Hm. Nee. Ich habe gelesen, auf dem Essener Weihnachtsmarkt muss man unbedingt die Peru-Kartoffeln. Okay. Nee, wir haben Grillschinken mal gegessen. 7 Euro so ein Brötchen mit Grillschinken. Ja. Ist aber ordentlich belegt mit Fettfleisch, kannst du eigentlich nichts gegen sagen. Ne? Dafür, dass so eine Bratwurst die Hälfte kostet. Ist Grillschinken so was wie Spießbraten? Ja, das ist, glaube ich, dasselbe. Die Möglichkeit. Tja, brauchen wir noch ein bisschen Filler. Weltraum. Nein, zum ÖRR2-Beitrag. Die liefern den Filler gegen Gebühr. ÖRR2? ÖRR2? Ah, österreichische Rundfunk. Ach so, ist Ausland. Oder was ist das? ÖR, ja, warum da ÖRR2 drüber steht, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie die Adresse. ÖRR2. Es ist wahrscheinlich. Ist das eine NGO? Nee, nicht wirklich. Es war eigentlich eine Petition bei Open Petition, dass die gesagt haben: Nee, ihr verbreitet Desinformationen. Und gestartet wurde das so von zwei Personen, die wir heute hier schon hatten, nämlich einmal dem Jens Teutrin von der FDP und einmal dem Alexander von der FDP hier, wie heißt er? Ja, auf jeden Fall dem anderen von der FDP, die auch bei dem Karl Dekadent dabei waren. Und die wollen hier den Zwangsbeitrag abschaffen und dafür hier Unterschriften sammeln. Und die Webseite hat Tobias Huch den irgendwie gebastelt. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber ja. Und ja, soweit ich das verstanden habe, soll man sich dann hier erstmal eintragen und dann kriegt man nochmal Bescheid gesagt, wenn sie eine Bundestagspetition starten wollen. Und bei Bundestagspetition denke ich mir schon wieder so, ja, es wird eh nichts, weil die werden einfach nur feststellen, dass der Bundestag nicht zuständig ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil das ja Aufgabe der Länderparlamente ist. Und dann mehr wird das nicht gebracht haben. Also. Jo, und wenn das nicht hilft, dann stellen sie sich ein bisschen doof und verstehen den ganzen Antrag gar nicht und verwerfen ihn trotzdem. Verwerfen ihn dann deswegen. Also. Hab ich auch schon erlebt. Ja, aber ich finde es natürlich schön, dass wenigstens mal ein paar Impulse kommen von FDP-Leuten, dass es da mal weitergeht, ja, und dass man diesen Quatsch mal weghaut. Und ja, weil. Ja, aus meiner Sicht gibt es einfach keine Daseinsberechtigung mehr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also es ist zwar nicht das Argument, was die Leute hier haben, aber ich sehe da nichts mehr für. Weil es ist heutzutage nicht mehr so teuer, dass es keiner sich leisten kann. Da Frage der Sichtweise, Chris, wenn du Politiker bist und die verteidigen die ganze Zeit deine Narrative, hältst du es doch für sinnvoll, ne? Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber das ist bei der FDP ja auch nicht gegeben, dass die Narrative von denen groß verteidigt werden, von daher. Ja, stimmt natürlich. Und das ist jetzt hier so eine ÖRR2.de, ist jetzt die Seite, wo man das dann unterzeichnen kann, ja? Genau. Okay, okay. Warum auch nicht? Vaterland. Der andere Cem. Vaterlandsliebe finde ich zum Kotzen. Mit Deutschland konnte ich noch nie was anfangen und ähnliche Dinge. Nie wieder Deutschland. kommen ja von Grünen seit Jahrzehnten gefühlt. Habe ich jetzt auch bei Gießen noch so Vibes gehabt, ne? Wieso verteidigen jetzt eigentlich Antifa irgendwelchen deutschen Bla-Demokratien oder so? Ich dachte, die sind auf Deutschland verreckgekursen. Wie sind sie auch nicht klar? Ne? Ja, das kann ich auflösen. Das ist ja wieder dieses Ding, dass sie sich ja selber als Vertreter des Volkes sehen, ob das Volk das jetzt will oder nicht. Und dass man da wirklich gewählt wird von Leuten und so, das steht ja eh nicht zur Debatte, weil man weiß ja selber schon, dass man den Willen, den die haben sollten, ja perfekt vertreten kann. Und von daher sollten die anderen Leute einfach nur einen das machen lassen und sich dann einfügen in die VEB. In die Gemeinschaft. Und, ja, genau, kann man schon so sagen. Und dann halt die Fresse halten, weil wenn sie da ausscheren oder so, sind sie ja der Feind des Volkes, weil die sind ja für die Vertreter des Volkes per Definition. Von daher ist ja jeder, der es nicht so sieht wie sie, ist ein Feind des Volkes. Und so funktioniert das dann. Genau, daher spielen sie auch mit Menschen. Ja, ja. Das sind halt die Menschen, die sozialistischen Menschen sind die einzigen Menschen. Die anderen Menschen sind die Feinde der Sozialisten. Und damit die Menschenfeinde. Und das schlüsselt das halt eben auch auf, was sie damit meinen, ja, wenn sie von Menschenfeinden reden. Okidoki, danke. Ja, Cembo hier, nach all dem Scheiß will Cembo hier von uns mehr Patriotismus, weil das was ich halt wirklich super finde. So muss ich damit rumfahren mit so einem Wagen, Patriotismuswagen? Ich verstehe es auch nicht so. Kriegt er den dann eigenen oder wie? Autoindustrie steht da drüber. Vor fast 140 Jahren fuhr Berta Benz mit dem Motorwagen ihres Mannes Karl von Mannheim nach Frankfurt. Boah, so leitet der den Artikel ein. Echt? Ohne Tankstellen, ohne Werkstätten und ohne Gewissheit, ob sie ankommt. Cem, zwei Sätze. Echt, 4-, ey. Zwei Sätze und du bist historisch schon komplett auf dem Holzweg, Cem. Ich meine, die Frau Benz hat natürlich eine Tankstelle besucht. Ich habe gerade vergessen, wo die war. Irgendwo auf dem Weg, in der Nähe von irgendwas anderem. Ich habe es gerade vergessen, verdammt. Wahrscheinlich in Bahnhofsnähe. Boah, ich gucke es jetzt nochmal nach, ja. Weil es wäre so einfach mal nachzugucken, was da wirklich passiert ist. Und dann wüsstest du, dass die Stadtapotheke in Wiesloch bei Heidelberg während dieser Fahrt zu der irren Ehre gekommen ist, die erste Tankstelle der Welt zu sein. Also nicht mal, wenn du dir so einen Einleiter hier aus dem Arsch ziehst, kriegst du irgendwas Vernünftiges hin. Sorry. Und genauso schätze ich deine Leistung als baden-württembergischer Ministerpräsident ein, wenn du das vielleicht durch Zufall werden solltest. Neue Informationen sind immer schlecht für die Stabilität der eigenen Meinung. Ist doch klar. Ja. Der hat drei Vorschläge, der Cem. Die Bremsen lösen, pragmatisch handeln, aber mit Weitblick. Elektromobilität heißt das bei ihm. Übrigens, Strompreis können wir senken, um die Elektromobilität anzukurbeln. Ach so, können wir senken. Ja, können wir senken. Mhm. Können wir irgendwie senken. Die NBW. Zahlt der Staat dann, ne? Baden-Württemberg haben es vorgemacht. Und das neue Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung darf keine Alibi-Veranstaltung werden. Bürokratie darf nicht nur in homöopathischen Dosen abgebaut werden. Es muss schneller, einfacher, digitaler werden für alle. Cem, ihr habt die Scheiße verbrochen, die uns alle gerade so viel Geld kostet. Gerade beim Strom zum Beispiel. Den Turbo zünden ist zweiter Teil. Technologieführerschaft verteidigen. Mehr Flexibilität beim Verbrenner aus ist richtig. Was? Spreche ich hier noch mit einem Grünen oder bist du so geil auf den Ministerpräsidenten, dass du alles rauswirfst jetzt? Scheiß auf die Grünen, ich will Ministerpräsident werden. Wuffen, wuffen, wuffen. Technologieoffenheit heißt nicht Technologiebeliebigkeit. Die Physik misst, was effektiv ist. Die Käufer an den Weltmärkten entscheiden, wo die Reise hingeht. Und beides weist beim PKW unmissverständlich in dieselbe Richtung. Die Elektromobilität liegt vor. Ja, in Deutschland gerne mit Kohle. Im Himmel. Kohlestrom befüllt, ne? Die Elektromobilität. Und das Dritte, was wir machen müssen, ist den Kurswechsel einleiten. Mehr Standortpatriotismus wagen. Das geopolitische Powerplay von China und USA verzerrt den Wettbewerb. Aber Zollwettläufe oder Protektionismus-Spiralen produzieren nur Verlierer. Wer Fördergelder will, muss bei uns investieren. In Standorte, Arbeitsplätze, Wertschöpfung, heimische Lieferketten. Und statt das Geld auf zig Projekte in zig Ländern zu verteilen, muss Europa Stärken bündeln und starke Regionen mit starken Playern fördern. Höre ich da irgendwie trapsen, dass du Geld für Baden-Württemberg haben willst, wenn Mercedes tot ist und Porsche und wie sie alle heißen? Nur so kann es gelingen, eine europäische Chip-Produktion auf den Weg zu bringen. Ja. Und natürlich hat er auch gleich das Chip-Forschungszentrum in Heilbronn in der Hinterhand. Und Airbus ist die erste europäische Kooperationsgeschichte und jetzt brauchen wir das für Batterien. Denn 40% der Wertschöpfung beim Elektroauto entfallen auf die Batterie. Also, wer will, dass es in Baden-Württemberg aufwärts geht, wählt den Cem. Der hat so gute Ideen bei den anderen Parteien abgeschrieben. Und die alle zusammen findet er nur hier. Meine Damen und Herren. Wir haben es in der Hand, dass Deutschland und Baden-Württemberg starke Automobilstandorte bleiben. Doch bewahren heißt in diesen Zeiten. Jetzt wäre gerade ein Ossi reingerutscht. Ich übe Schwäbisch nicht. Mut zum Fortschritt, so wie ein Bertha Benz vor 140 Jahren hatte. Oh Gott, ja, genau. Ja, Bertha, die hatte den Mut, ja. Die hat sich reingesetzt, das, was die anderen gemacht haben. Ja, man muss jetzt zugutehalten, dass sie wirklich halt ohne Wissen ihres Mannes angeblich das Auto entwendet und ihre Söhne draufgepackt hat und losgefahren ist. Auch wenn manche Leute sagen, ihre Söhne hätten gelenkt. Aber sie hat immerhin auf dem Rückweg gesagt, wir brauchen irgendwie eine andere Übersetzung für Steigung. Und wie wäre es, wenn du auf diese Bremsdinger da so Belege drauf machst? Also, hat schon was getan, die Frau Benz. Jetzt lache ich gleich. Ha, ha, ha. Ja, leider noch nicht ganz. Die Süddeutsche Zeitung. Ich meine, wir hatten vorhin die Taz mit der Schlagzeile zum Thema Migration und Kriminalität. Und jetzt kommt das hier. Was ist denn los? Die Vogue-Bewegung ist gescheitert. Daran ist sie auch selber schuld. Kommentar von Sarah Maria Behani. Mit ihrer belehrenden Art haben die Aktivisten der linken Identitätspolitik für einen gewaltigen Backlash gesorgt. Während sie die Mitte der Gesellschaft verloren haben, hat die Rechte ihre erfolgreichsten Wahlkampfthemen für sich entdeckt. Ja, ist denn schon Weihnachten diese Woche, dass das so viele... Ja. Wie destruktiv Teile der politischen Linken vorgehen, lässt sich derzeit in Berlin beobachten, wo der SPD-Vorsitzende Martin Hiekel den Rückhalt seiner Partei verlor, weil er zu hart gegen Clankriminalität vorging. Beim linken Flügel der Grünen findet eine Entfremdung von ihrem einzigen und in der Bevölkerung beliebten Ministerpräsidenten Kretschmann statt, weil er als wertkonservativer Pragmatiker keine linken Glaubenssätze vor sich herträgt. Und auch der NDR hat sich keinen Gefallen getan, als der Sender sich unfähig zeigte, eine konservative Stimme wie die von Julia Ruß einfach auszuhalten. Ist das die Süddeutsche Zeitung? Winken sie, wenn sie gegen ihren Willen festgehalten werden. Das Problem der Wolkenbewegung ist, aus Achtsamkeit wurde Empfindlichkeit, aus Bewusstsein wurde Moralismus, Diversitätspolitik verkam zur Symbolpolitik. Statt kulturelle Vielfalt zu fördern, wurden die Augen vor Clankriminalität, Islamismus und Parallelgesellschaften verschlossen, die in Deutschland nun einmal Teil der Wirklichkeit sind. Der Anspruch, für mehr Sichtbarkeit von Minderheiten zu sorgen, entwickelte sich zum moralinsauren Herabschauen auf die im Zweifel unter der Bezeichnung alte weiße Männer rangierende Mehrheit. Der Versuch, auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, wurde zur Ideologie. Und statt gesellschaftliche Spaltung zu überwinden, wurde diese befördert. Ich meine, wir haben 10 Jahre Weltraumaffen im Januar, aber dass sie jetzt schon eine Laudatio auf uns übt, finde ich auch gewagt von der Süddeutschen Zeitung, weil ich meine, den Satz hätten wir ja so diktieren können oder den Absatz. Ne? Gerade mit ihrer belehrenden Art, für ihre Themen zu streiten, sorgten die Vertreter linker Identitätspolitik für einen gewaltigen... Nee, Moment, wo? Tipp, tipp, tipp, hier. Ach, das ist oben, das wiederholt den Teil, okay. Nach gut 10 Jahren, in denen versucht wurde, die im Grunde richtigen Ansätze und Grundhaltungen anderen aufzudrücken, sind die Woke-Bewegung und die linke Identitätspolitik gescheitert. Eine Bewegung ist nur so stark wie ihre Kraft, die Menschen zu überzeugen. Doch statt die Mitte der Gesellschaft einzubinden, ja in Schutz zu nehmen, haben die Aktivisten diese Mitte immer wieder unter Feuer genommen. Im Angesicht der Bedrohung durch die Rechtsextremen hat das etwas Selbstzerstörerisches. Und man will das ja eigentlich gar nicht glauben, dass das hier bei der Süddeutschen steht. Ja, und dann sagen sie, im Endeffekt ist das ja auch ein Bumerang, weil ihr habt jetzt das Genderverbot in Bayern an Hals und die Frage, ob man Schnitzel, wenn es nicht aus Fleisch ist, überhaupt Schnitzel nennen darf und so weiter und so fort. Wenn es den Woken um die Sache geht und nicht darum, die moralisch überlegenen Menschen zu sein, sollten sie einsehen, dass ihre Art der Ansprache falsch war. Sie brauchen einen neuen Ansatz, eben eine neue Sprache, um für die Werte, für die sie kämpfen wollen, neu zu begründen. Abseits des moralischen Zeigefingers, damit sie auch Menschen in der Mitte überzeugen. Ungerechtigkeit bekämpft man nicht, indem man von oben herab aus weiten moralischen Höhen neue Verhältnisse zu erzwingen versucht. Ungerechtigkeit bekämpft man, indem man von unten die Bedingungen ändert. Ungerechtigkeit bekämpft man auch nur selten, indem man die Einzelnen aburteilt. Ungerechtigkeit bekämpft man eher, indem man am System rüttelt. Ansonsten löst man die Häme aus, die sich von rechts ergießt, wenn jemand trotz der vermeintlichen moralischen Überlegenheit Menschliches tut, wenn Klimaaktivisten in den Urlaub nach Bali fliegen oder wenn Katharina Schulz ihr Eis mit dem Plastiklöffel isst. Das ist der Status quo. Idiotie von rechts wie von links. Gewonnen ist nichts und die Mitte verdreht die Augen. Genau daran müsste sich etwas ändern. Und jetzt kommt der dumme Satz, und weil die Rechte es nicht tun wird, müsste die Linke damit anfangen. Im letzten Satz muss man das dann offensichtlich in der Süddeutschen einbauen. Und, aber, ja, es ist mein Hass auf die deutschen Journalisten oder meine Verachtung, Hass ist ein zu starkes Wort, aber meine Verachtung für deutsche Journalisten ist ein kleines bisschen kleiner geworden durch diese 2 Artikel und das ist doch mal schön. Oh mein Gott, meine Nase geht gerade ein bisschen zu, mein Hals geht ein bisschen auf, aber ich schau mal. Hier haben wir Laura Daly. Das ist hier von den Australian Greens, in Klammern Parody. Das ist also ein Parodie-Account für die australische Grüne Partei. Ich habe deswegen erstmal gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, was die hier schreiben, und habe das danach nochmal untersucht. Aber wir haben, glaube ich, dann gleich noch den 2. Artikel. Aber ich lese das erstmal so ein bisschen vor. Moment, ich übersetze mit meinem Kopf. Funktioniert etwas langsamer im Moment. Ja, also die schreiben hier, Australien entwickelt sich langsam zu einem Failed State. Wir können unsere Krankenhäuser nicht ausreichend besetzen und unsere Pflegekräfte nicht angemessen bezahlen und unsere Landstraßen gleichen einer Mondoberfläche. Aber trotzdem haben wir irgendwie 528.491 australische Dollar gefunden, um sicherzustellen, dass der erste Mensch auf dem Mars ein schlechtes Gewissen hat, weil er auf einem kargen Felsen gelandet ist. Dafür fließt ihr Geld. Genau, und der australische Forschungsrat hat Frau Dr. Lara Daly diese absurde Summe für die Einbettung des Wissens der Aborigines und der Torres Strait Insulaner in die australische Weltraumpolitik zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, spezifische indigene Verwandtschafts- und Himmelslandkonzepte in die Protokolle für planetare Landungen und Asteroidenabbau einzubringen, um koloniale Schäden im Weltraum zu vermeiden. Während sie mit explodierenden Energiekosten kämpfen und ältere Menschen Mahlzeiten auslassen müssen, sorgen ihre Steuern dafür, dass der erste Mensch auf dem Mars vor dem Nichts niederknien und um Erlaubnis bitten muss. Dafür haben sie gestimmt. Das ist ihre Zukunft. Und darunter haben wir ein Bild von Frau Laura Daly, genau. Dafür haben sie gestimmt, damit diese Frau jetzt, jetzt musst du hier ein bisschen runterscrollen, dann findest du sie auch. Aber wie gesagt, ich wollte das gar nicht, hier ist sie. Ich wollte es gar nicht glauben und dachte, okay, Parody. Und dann hat er aber drunter in den Tweet geschrieben, Ausnahme, das hier ist keine Parody. Und man findet sie wirklich. aims to broaden Australia's understanding of space by recognizing long-held indigenous knowledge systems and their relevance to sustainable human activity beyond Earth. Man kann, wie soll man in dieser Welt Satire noch von Wein trennen? Ich frage euch. Ich weiß es Weltraum, nicht. Weltraumdiversität. Danke, Mars, dass der Rover hier fahren durfte. Ja, und der kleine Terror, ne, so zwischendurch, der hört nicht auf. Im Kollwitz-Kiez in Berlin wurden bei 40 Autos die Reifenventile aufgerieben, die Luft abgelassen. Betroffen war nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich Verbrenner. Elektrofahrzeuge wurden verschont. Die Tätergruppe The Tire Extinguishers hat Bekennerschreiben hinterlassen mit der Botschaft: Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich, und dann einer Wall of Text, die ich jetzt in dem Foto nicht lesen kann. Ja, es hört nicht auf, halt jeden Tag, egal was ihr macht noch nicht genug für eure linken Mitmenschen. Und wenn ihr einfach nur gerade so euch vielleicht gerade keinen Elektroauto, ihr hättet vielleicht sogar gerne ein Elektroauto, aber momentan müsst ihr halt noch den alten Benziner fahren, weil ihr den erst vor ein paar Jahren gekauft habt. Ihr seid Täter. Ihr tötet. Ihr macht Menschen kaputt mit eurem Benziner, und dafür werdet ihr bestraft. Da muss man auch doch, da ist er im Sinne der Gesellschaft. Tja, Wege nach vorne für die Gesellschaft sucht die Union und die konservative Koalition im Europaparlament. Und auf allen Kanälen wird jetzt im Endeffekt ja, die Verbrennerregel von 2035 soll gekippt werden. Ja, Plug-in-Hybride und effiziente Verbrenner sollen weiterhin nach 2035 in Betrieb gebracht werden dürfen in Europa. Deutschland will die spezifische Richtlinie, die schärfer wäre als die EU-Richtlinie, nicht durchsetzen. Die EU-Richtlinie sieht vor, dass ab 2035 keine mehr in Verkehr gebracht werden dürfen in Europa, die eine negative Klimabilanz haben. Ja. Und die Deutschen sagen, ja, das kriegen wir nicht hin, weil die Industrie halt gesagt hat, ja, das ist doch, warum macht ihr das? Warum mit Zwang und so? Und jeder gesunde Menschenverstand sagt, das ist eine blödsinnige Idee. Und jetzt will Deutschland das Rad zurückdrehen, nachdem Deutschland ja die treibende Kraft war, dass das überhaupt auf EU-Ebene umgesetzt wird. Und das ist jetzt die Frage, wie das aufgenommen wird, ja, weil die haben jetzt halt den Prozess gestartet, dass das irgendwie doch wieder zurückgenommen werden soll. Was daraus jetzt wird, weiß ich nicht. Aber ja. New Carbon Dioxide Emitting Cars. So, ja, also man könnte Gebrauchtwagen aus dem EU-Ausland noch kaufen. Das ist eine Lücke, die es da noch gab. Aber sie können halt in Europa produziert werden und im EU-Ausland weiterhin verkauft werden. Aber nicht in, also die müssten dann quasi in Europa produziert werden, ins EU-Ausland exportiert werden und wieder importiert werden, und dann dürfte es erst hier verkauft werden. So, und das hat die deutsche Automobilindustrie gesehen, das ist doch vielleicht nicht die beste Idee. Und der Elektroautosektor wird das nicht ausgleichen, was da wegfällt. Und deswegen rudern die jetzt alle zurück. Wer hätte es gedacht? Aber es gibt ja Ideologen, die weiterhin der Meinung sind, ach komm, jedes CO2 Quäntchen zählt, ne? Jetzt muss Benzin teurer werden. Ja. Warum? Also ist nicht mein Artikel. Ich habe jetzt rein interpretiert. Benzin muss teurer werden. Benzin sollte billiger werden. Ja, da war von Mammon, ja. Aber ich glaube, es ging ja auch darum, dass man jetzt wieder von dem Verbrennerverbot abrücken möchte. Das Aus fürs Verbrennerverbot ist richtig. Es ist schön, wie schnell man sein Fähnchen im Wind drehen kann. Das Aus für das Verbrennerverbot ist richtig. Der Ausstieg aus dem Ausstieg. Kennen wir doch woanders her noch. Moratorium für Verbrennerverbot. Vielleicht haben wir ja bald ein Autoshima. Irgendwie irgendwas. Ein Autonado. Irgendeine Katastrophe. Und dann, tja. Ja, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Weiter geht's. Auch weiterhin, dass es auf EU-Ebene. Ja, genau, das kippt und ESG kippt und alles wird irgendwie ein bisschen gelockert und verschoben und so weiter. Ja, ich hatte letzte Woche schon gesagt, irgendwie auf Druck des Auslands eben auch viel. Das ist nötig, ist schade, aber es passiert wenigstens endlich mal was. Das sind schon wichtige Punkte jetzt gewesen, denke ich mal, mit dem ESG und auch hier den Verbrennern, den Verbrenner aus, dass es nicht so schnell geht und so. Ja. Ach ja, ja, das Thema Nord Stream und der Italiener, der nicht ausgeliefert wurde in Deutschland, das ist einfach ein Steckenpferd, das hat wieder was mit dem europäischen Haftbefehl zu tun, deswegen komme ich da jetzt. Es wurde hier verlautbartet, ja, der Haftbefehl wurde jetzt in Vollzug gesetzt. Er wurde dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt und er tritt jetzt die Untersuchungshaft an. Ja, kennt ihr diese Beschreibung? Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Ja, der Hintergrund des Ganzen war es, dass ein Ukrainer wurde in Italien festgenommen, unter anderem, weil er in Italien wegen Waffenschmuggel halt gesucht wurde. Und dabei ist halt, dann kam das Rechtsersuchen aus Deutschland, dann wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt und die Italiener sind dem nicht nachgekommen. Der Angeklagte hat auch die Auslieferung versucht, ne, recht gerichtlich dagegen vorzugehen. Und das Gericht hat erstmal darüber entschieden, ist diese Sache jetzt valide oder nicht. Dann, warum ist er jetzt doch ausgeliefert worden so schnell? Es wurde eigentlich gedacht, das dauert noch ein bisschen länger, weil im konkreten Fall, also das steht jetzt nicht im NZZ-Artikel, das ist jetzt aus der italienischen Presse, im konkreten Fall wurde der europäische Haftbefehl gegen Sergei Kuznetsov, wie er übrigens heißt, in Deutschland wird der Name nicht ausgeschrieben, am 18. August ursprünglich von einem Staatsanwalt ausgestellt. Jetzt wurde er von einem deutschen Gericht ausgestellt. Dies entspricht dem EuGH-Urteil von 2019 und umgeht den Hauptmangel. Ne, der Hauptmangel, ihr wisst, Deutschland darf den nicht wirklich vorziehen, weil es gibt halt Umsetzungsdefizite, ne, Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft, fakultative Ablehnungsgründe und sowas. Ich hatte das ja mal vorgestellt in einer etwas größeren Sache. Und jetzt im Endeffekt ist Folgendes passiert. Da der Haftbefehl von einem Richter ausgestellt wurde, statt von einem Staatsanwalt, was ungewöhnlich ist, hat das italienische Gericht gesagt, okay, wir akzeptieren diesen Mangel jetzt, aber wir benutzen den europäischen Untersuchungsbefehl und liefern den an euch aus. Das hat nämlich zur Folge, der Haftbefehl hat zur Folge, der kommt nach Deutschland und wird hier halt in Deutschland vor Gericht gestellt. Dieser Untersuchungsbefehl, der bedeutet, der wird jetzt nach Deutschland ausgeliefert und dann wird hier der Gerichtsprozess gemacht und danach kommt er wieder nach Italien. Und die können den auch noch anklagen, wegen Waffen und so. Ne? Ja, also einfach nur interessant, wie die sich hier verrenkt haben, damit das doch irgendwie geklappt hat. Und im Endeffekt haben sie halt versucht, das so schnell wie möglich zu machen über den EAW. Ne? Im August haben die das hergestellt. Und wie gesagt, diese andere Variante, die hat halt, dauert halt ein bisschen länger. Und die hat jetzt gegriffen, ne? Der europäische Untersuchungsbefehl. So, ne? Ermöglicht die vorläufige Festnahme und Überstellung für Ermittlungen ohne volle Auslieferung. Ne? Das heißt, er kommt auch wieder nach Italien. Er ist eigentlich italienischer Gefangener, aber er ist halt hier, damit ihm der Prozess hier gemacht werden kann. Und da ist halt die Frage, ob er, wenn er verurteilt werden würde, in Deutschland ins Gefängnis kommt oder in Italien. Oder na, das wird dann geguckt werden. Aber ja, der deutsche europäische Haftbefehl. Ne? Ja, Nexperia, die absolute Tragödie im Endeffekt für eine der Tragödien für die europäische Glaubwürdigkeit im In- und Ausland. Es geht um die Firma, die aufgrund von amerikanischen Sanktionen vom niederländischen Staat verstaatlicht wurde. Und jetzt hat man ja, nachdem das alles zurückgenommen wurde, hat man gesagt, ups, ja, wir drehen das jetzt wieder zurück. Und Wingtech, die Mutterfirma, die hat halt wieder volle Kontrolle, aber jetzt beschwert sich Wingtech, dass ja, wir haben Probleme mit den Leuten vor Ort zu kommunizieren und die machen da gerade so Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Die bauen jetzt quasi ein Zulieferernetzwerk in Malaysia auf, damit sie nicht aus China importieren müssen, die Zuliefererteile, also damit sie nicht von der Muttergesellschaft Teile importieren müssen. Und sich unabhängiger machen von der chinesischen Lieferkette, was ja das europäische Ziel ist, macht diese Firma jetzt das, obwohl die Mutterfirma das nicht will. Das heißt, offiziell hat die niederländische Regierung die Firma denen zurückgegeben, nur die Firma agiert autonom weiterhin vor Ort. Und die niederländische Regierung hatte halt noch ihre treuhändischen Verwalter mit drin. Und die schalten und walten halt in der Agenda, wir müssen uns von China diversifizieren. Und das finden die natürlich seltsam. Die haben jetzt schon ihre, ja, ihre Unternehmensstruktur umgeändert, ja, dass sie quasi die Teile, die in den Niederlanden sind, bilanziell aus dem Rest der Firmen, des Firmenkonstrukts ausgegliedert haben, weil die jetzt einfach davon ausgehen, okay, wir können jetzt diese Firma nicht mehr als Teil von unserem Konzern behandeln, weil die arbeiten unabhängig von uns. Wir haben keinerlei, die sagen, sie könnten uns, hier, die offizielle Aussage, die niederländische Regierung sagt, die Firma vor Ort sagt uns, sie kann das Management in China nicht erreichen. Ja? Und ja, wie gesagt, die versuchen sich jetzt, die haben, die Firma will jetzt vielleicht mit einer anderen Firma sogar fusionieren, wo sie in eine Minderheitengesellschaft kommen würde, obwohl, wie gesagt, das eigentlich war die Firma Teil von diesem chinesischen Konglomerat. Das ist sie jetzt halt nicht mehr, weil die Chinesen das vorsorglich abgespalten haben. Ey, Mac, was ist, da, so kann man international keine Geschäfte mehr machen. Ja, dieser abgesplitterte Firmenteil hat jetzt angekündigt, die wollen eine 300 Millionen Investition tätigen, auch um diese malaysische Lieferkette zu. Also stellt euch vor, eure Tochterfirma wird enteignet und auf einmal macht die diese Sachen, obwohl die Regierung sagt, ja, wir haben euch doch die Anteile zurückgegeben. Die erreichen euch nur nicht. So verspielt man sich international komplett das Vertrauen. Also das ist unglaublich. Unglaublich. Ja. Wer soll denn da noch in Europa investieren, wenn sowas möglich ist? BWLer auf Koks und im operativen Geschäft. So klingt das für mich. Liberty Hannes, wie ist das denn? Wir kacken in unsere Gehirne, Mutter. Schon nix. Na, kennt ihr auch schon den Slavic Stare? Laut eines Internettrends soll man damit Milliardäre um den Finger wickeln können. Es kursieren Zehntausende dieser Videos und es ist häufig lustig gemeint, selbst Menschen aus Osteuropa machen das. Aber einige Historiker und Kulturwissenschaftlerinnen kritisieren den Trend als sexistisch und antislawistisch. Bei diesem Trend werden osteuropäische Frauen auf einen bestimmten Stereotyp reduziert. Besonders kühl, traditionell schön, aber auch wenig intelligent und angeblich immer auf der Suche nach reichen Männern. Das ist keine selbstgewählte und auch eine widersprüchliche Zuschreibung und deshalb problematisch. Der Slavic Stare knüpfe demnach an Vorstellungen der verfügbaren osteuropäischen Frau an, die teils Jahrhunderte alt sind. Dazu kommt, Alter, in diesem Trend verschwunden. Alter, wenn ich einen Witz mache, habe ich nicht eine ganze Stadt voller Theoriegebäude im Hintergrund. Ja, die sind so verfügbar, ne? Weil die so reiche Männer haben wollen, deswegen sind die so verfügbar. Reddit vorhin haben die so viel gekriegt. Unglaublich verfügbar. Und völlig unterschiedlich. Ich habe selber Personen kennengelernt, die diesem Stereotyp durchaus entsprechen, in verschiedenen Generationen und Konfigurationen. Also es gibt diese Personen auf jeden Fall. Unterschiedliche osteuropäische Identitäten. Slawisch werde gleichgesetzt mit Russisch, Polnisch, Ukrainisch, selbst Rumänisch, obwohl das gar keine slawische Sprache ist. Expertinnen und Experten sagen, das könne zu Diskriminierung führen. Sie fordern. Ja, aber Osteuropäer, ne? Aber Osteuropäer kann man sagen. Das ist ja eine Balkanisierung. Wo ist das Problem? Ja, Nafris darf man nicht sagen. Das ist ja eine Balkanisierung, die da stattfindet. Ja, ich glaube auch. Ist das nicht alles ein bisschen rassistisch oder so? Die wollen das ja alles balkanisieren hier, diesen Slavic Stare. Ja. Und deshalb mehr Aufklärung über verschiedene Diskriminierungsformen, vor allem auch an Schulen. An Schulen? Genau, erklärt es. Ja, mehr Förderkurse, mehr Jobs. Jobmaschine, Dienstleistungsgesellschaft. Schreiben lernen hat auch was, ne? Wir haben schon mittlerweile ganz viele Analphabeten. Wie ich gehört habe. X. Camus. Das war von Preis. Nicole Shanahan, Ex-Wife of Google, Co-Founder Sergey Brin, former Running Mate of Robert Kennedy Jr. oder was? And someone who personally signed 9-figure. Jetzt ist bei mir unscharf geworden. Der nächste, bitte. Oh, sorry, ich bin gemutet gewesen. Ich war doof. Unten ist ein Video, wenn du zu 1:10 scrollst, Timecode 1 Minute 10, und ich sage ein paar einleitende Worte. Ja, wie schon gesagt, das ist die Nicole Shannon. Die war mit Sergey Brin verheiratet bis vor 2 Jahren, war politisch aktiv, war quasi, wo Robert Kennedy Jr. Als Präsidentschaftskandidat kandidiert hat, war sie quasi seine Vizepräsidentin-Kandidatin, nur dass man die so ein bisschen einordnen kann. Das Interview hatte einen Aspekt, sie hatte eine Fehlgeburt und ist dann ein bisschen so in Richtung christlichen Glauben gekommen, weil sie da abgefedert wurde und hat halt ihr Leben so ein bisschen hinterfragt, und sie plaudert hier ein bisschen aus dem Nähkästchen von ja, Milliardärsgattinnen und Milliardärs ehemaligen Ex-Frauen. Sie nennt die Tech-Mafia-Women. Das ist im Endeffekt ein Zirkel von einem Dutzend Frauen, die halt Frauen von Milliardären sind oder halt Ex-Frauen, die reich, die halt ein paar Milliarden mitgenommen haben, die halt sich so zu treffen, weil sie halt nicht viele andere Peer-Groups haben und halt in NGOs aktiv sind, im Vorsitz sind. Und da erzählt sie jetzt, kannst du ja mal loslegen, da erzählt sie ein bisschen aus dem Nähkästchen, was es da so für Probleme gibt, die sie sieht. Und das fand ich eine interessante Innensicht. Ja. Mm-hmm. Responsible for a huge amount of money and a huge amount of NGO activity across the United States. It's a really small group of people, and it's a really small group of people making these decisions. Yeah. And then completely blind to everything else that's going on and how their groundwork is being used to then enable these other policies, these great reset policies. Mm-hmm. Now, what this group of women doesn't realize. Sie hatte am Anfang auch gesagt, so ja, wie sich diese Leute überhaupt in diese Davos und WEF und Great Reset Sachen haben einspannen lassen. Ne? Und zwar einfach nur über, und sie machen das erklärt sie jetzt gleich auch noch. In ihrem, die haben halt so ein hartes Leben als reiche Leute, ja. Und sie sind halt völlig blind für alles, was passiert. Ne? Sie denken, sie spenden da halt ein paar hundert Millionen für ein gutes Werk, und die Resultate kriegen sie gar nicht erst mit oder halt erst Jahre später, was mit dem Geld überhaupt passiert ist. Ja, und geht's weiter mit dem Kaffeekränzchen. Is that in their haste, these women are all very busy. Yeah. They have multiple properties. They have tons of staff. They have staff issues, chronic staff issues. their kids are busy. Their kids oftentimes have some health issues as well. A lot of them have relationship issues with their husbands. And a lot of them themselves are like medicated on SSRIs and antidepressants and all of that, because it's just overwhelming. Yeah. Ja, so, also die armen, reichen Frauen, die sind, die sind total überfordert, und sie zeigt so, sie haben halt mehrere Häuser, um die sie sich kümmern müssen, die haben die Kinder und dies und das, und es ist so ein hartes Leben, und das machen sie halt nebenbei noch, und deswegen achten sie nicht so sehr drauf, was da passiert. So, ne? Sie nutzen das halt quasi, um ihr Selbstvertrauen aufzubauen, und sind einfach froh, dass was passiert. Und ja, dann können wir weitermachen. Ich übersetze immer so ein bisschen. So it's chaos, and these women find their meaning through their philanthropic work. And they find themselves, like I would find myself, that was my self-worth, was my philanthropic work, and I really believed in it. Mm-hmm. I really believed that I was giving Black communities a chance to like rise up out of oppression. I really believed that I was helping Indigenous communities rise up out of oppression. And now that I look back and see how all those grants were forming, you know, because my version of success is those communities are actually uplifted. Yeah. Not just more money pumped into them. Not just more money. No, the problems in the community have gotten worse. Sie hat halt, wo sie sich jetzt halt in sich selbst besinnt hat und ne, durch diese persönliche Krise und mal sich mehr damit beschäftigt hat, was passiert eigentlich mit dem Geld, was sie da gegeben hat, mit den paar hundert Millionen US-Dollar, ja, hat sie halt gesehen, okay, sie hat viel für Schwarze und für Indianer-Communities gespendet, und sie hat halt gesehen, die Probleme sind mehr geworden, und es wird immer mehr ins System gepumpt, und das Geld versickert entweder in der Administration oder halt es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das bewirkt gar nichts, obwohl sie so viel Geld reingesteckt hat. Ja, und ja, am Ende sagt sie nur noch so ein bisschen so, ja, und die Leute, hier, dann sagt sie noch was Interessantes, doch, kannst du noch mal abspielen. Ja, mit dem Community has gotten worse. Mental health in the native community, the indigenous community has gotten worse. They will even say, the indigenous community will even say that their biggest supporters in Congress have been Republicans, but yet they continue to vote Democrat. Yeah. Right? I mean, that is this, it's like the whole model is broken. Mm. The whole model makes everybody worse off. And now we're contending with the freaking Great Reset that we're now realizing is a terrible idea. Yeah, yeah. And that many of our climate change issues are geoengineering issues. Mm, yeah, wow. Which is like, at the end of the day, they always go to that. They're like, but climate change. And then, yeah, and that really like, is the end all be all. Like, you have to let us do this because of climate change. No. Yeah. Ja, und da sagt sie halt, jetzt im Nachhinein, nach den Jahren, ist halt klar, so einerseits funktioniert das nicht mit dem Great Reset. Ich meine, Great Reset hat ja zum Ziel gehabt, die wirtschaftliche Basis zu verändern, so grundgesetzlich. Und ich meine, ob das ja viel Sinn gegeben hat, ist sowieso so eine Frage halt. Aber und die Klimawandelprobleme sind halt Geoengineering-Probleme, wie sie sagt, weil halt immer mehr Leute darauf kommen, okay, wir können jetzt halt mit Geoengineering den Großteil des tatsächlichen Wetterfolgen und Unwetterfolgen abschwächen, ne, innerhalb von einem bestimmten Korridor. Ja. Das ist ja auch, das ist jetzt das Narrativ, was die nächsten 20 Jahre gefahren wird. Denn irgendwann ist nicht mehr Klimawandel, sondern Klimawandel ist da, aber wir brauchen jetzt die CO2-Sachen werden dann nicht mehr in Klimaschutzprojekte gemacht, sondern halt irgendwie ja in Geoengineering-Projekte. Kann ich immer gut verstehen. Also, dass wir das interessant, dieser Insider-View, ja. Sie ist auch recht authentisch, wie sie es sagt. Na gut, das mit den Demokraten und Republikanern, deswegen habe ich es auch nochmal gesagt, um es einzuordnen, die ist schon eher republikanisch lastig, aber die ist jetzt nicht so ein Hardcore-Politiker. Die ist halt so eine schon qualifizierte, aber Frau eines reichen Typen, die halt dieses Frau eines reichen Typen Lifestyle gewohnt ist und erzählt hat in ihrer absoluten Elitegruppe. Ich meine, Sergey Brin ist ja, die, ne, ist in der obersten Schicht, ne, mit drin auf jeden Fall gewesen. Und ja, sie ist ja auch ein paar Milliarden schwer. Gute Scheidungsanwälte, sage ich nur. Und ja. Ja, den Trend haben wir auch mitbekommen, wo die gesagt haben, okay, wir engagieren uns jetzt. Da haben wir gesagt, okay, die buttern einfach hunderte Milliarden von US-Dollar in diese NGOs rein. Klar, dass es da einen sozialen Effekt gibt. Den sehen wir ja in den letzten Jahren. Da hat ja alles angefangen, 2012. So, ja. Gut, Antifeminismus unter jungen Männern. Wie kann das denn passieren? Oh, mein fucking goodness. Minus 4. Ja, vor allem die Diakonie stimmt jetzt auch noch in diesen Chor ein. Das finde ich irgendwie verwirrend. Aber die Diakonie Hamburg warnt vor zunehmendem Antifeminismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In Workshops an Schulen und in Beratungsgesprächen würden Fachkräfte vermehrt von jungen Männern berichten, die sich mit Influencern aus der sogenannten Manosphäre identifizieren. Diese propagieren in sozialen Netzwerken stereotype Geschlechterrollen, stellen Männer als Opfer und der Gleichberechtigung dar und verharmlosen Gewalt gegen Frauen. Finde ich schon mal interessant, dass Leute, die in der Manosphäre sind, aller Gewalt gegen Frauen verharmlosen. Ja, sicher. Ja, da muss man sich auch wieder zusagen, dass deren Gewaltbegriff natürlich auch offen ist, zu allen Seiten nach überall hin und riesig groß aufgeblasen ist. Ja, also aber muss man ja leider dann immer noch mal fragen, was sie unter Gewalt jetzt verstehen. Und das. Aber offizielle Statistiken, Chris, bestätigen laut Diakonie diese Tendenz. Laut BKA stiegen frauenfeindliche Straftaten im vergangenen Jahr um 73%. Und es liegt nicht an Meldestellen oder irgendeinem Aktivismus. Nein, natürlich nicht. Auf ja, keinen Fall. Unter so einer Straftat. Es auch Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, Sexualstraftaten und häusliche Gewaltnahmen zu. Diese Normalisierung antifeministischer Haltungen führt dazu, dass Grenzen zunehmend überschritten werden, verbal und manchmal auch mit Taten, sagte Landespastorin Annika Wojdak. Die Diakoniechefin fordert mehr Aufklärung, Prävention, eine konsequente Förderung geschlechtssensibler Bildung für junge Männer. Oh ja. Genau. Kulturkampf, ja. Und da wird noch nicht genug auf sich, ne? Also wird halt diese ganze Statistik nochmal durchgekaut. So viel Frauen, da Frauen, Anstieg Frauen, bla Frauen. Ja. 0,3%. Ja, das wäre ja keine Hegemonie, wenn die Kirche nicht dabei wäre. Also hallo. Bei uns hängen mittlerweile in so einem Verein so Sprüche in DIN A4 laminiert mit Kabelbinder an die Laternen. Und dann steht da irgendwas mit den Femiziden drauf und ich finde das total übergriffig mittlerweile. Was hat ich mit dem Scheiß zu tun? Ey, ich bin eine Frau angefasst und so weiter. Was soll der Quatsch? Finde ich wirklich unmöglich. Da auch in einen Topf geworfen zu werden, so von diesen Leuten. Ja, völlig blinder Aktivismus irgendwie, ne? Italien so. mit neuem Gesetz. Ja, Italien ist dann schon einen Schritt weiter. Dass dann nochmal einer was gegen sagt, ist irgendwie schwierig. Man wird dann immer geschämt und so. Und man muss sich dann auch jedes Mal, wenn ein Gesetz geändert wird, dann neu schämen lassen, bevor es dann geändert wird oder so, man ja doch nicht seinen Willen kriegt und dann die Schämerei dann auch funktioniert und die Gesetze dann eben so kommen. Und so ist auch in Italien. Die haben jetzt hier irgendwie auch wegen der vielen bösen Femizide, ich war, glaube ich, halb so viele wie in Deutschland, einen Straftatbestand mit lebenslanger Haft verankert, eben bei Partnerschaftsgewalt. Ich habe jetzt raus sollen. Artikel. Und unter anderem auch eben ja, aufgrund von Unterdrückung gegen den Partner oder so. Fand ich alles ganz schön komisch. Ja, die Italiener, wie gesagt, sind jetzt schon mal einen Schritt weiter. So wollen die das bei uns auch machen. Und also es ist hier dieser Gewalt gegen Frauentag und dieser ja, von Unwomen, ne? Also von dieser UN-Geschichte. Mhm. Die auch ja, und dieser Lohnlückentag, das sind jedes Mal irgendwie Tage, wo sie Gesetze fordern können. Da wird jedes Mal die Schraube hochgedreht und so weiter. Ja, und jedes Mal, wenn er ja, genau. durchkommt, dann ist es alles, was passiert, ist vollkommen egal, weil es geht halt so. Darum, dass man immer genau, noch weiter immer nur weiter. Ne? Und egal, wie doll die Daumenschrauben dann irgendwie auch wehtun, vielleicht auch bei einem selber oder so, weiß ich gar nicht so genau. Ja, es muss halt weitergedreht werden. Ich weiß nicht, was die Meloni sich davon verspricht. Demnächst werden die Leute dann wahrscheinlich mit Fußfesseln. Naja, arbeiten gehen müssen sie ja nicht mehr. Hat ja nichts mehr zu tun bei uns. Ja, und am Ende müssen sie noch sagen, dass sie irgendwie so ein Ja-ist-Ja-Gesetz da noch nicht den unterbuttern konnten und das natürlich die bösen Konservativen. Ja, da haben sie dann was zu fordern für nächstes Jahr. Ist doch schön. Es geht immer weiter. Keep on going hier. Ja, heißt ja. Ja, heißt ja. Ja, heißt ja. Ja, heißt ja. Oh, guck mal. Gina-Lisa Lofing. Nur Gina heißt Lisa. Zur ja. Demo ist denn jemand gekommen? Frau Lofink hat zu einer Demo aufgerufen, ist da selber aber wohl nicht gewesen zur Demo gegen Gewalt an Frauen. Und ich bin vielleicht nicht der Einzige im Raum, der das mittelgrotesk findet, was die Dame da macht. Das ist so cheap von ihr, ne? Das ist so billig. Ne? Also jemand, der versucht hat, über dieses Ticket mitzufahren. Alles hat sie versucht. Und ein schiefgegangenes Escort-Date oder was auch immer da versucht hat, zu einer Vergewaltigung zu stabilisieren, vor allem, wenn damit gescheitert ist, die möchte jetzt Werbefigur werden. Ich, ist irgendwie Keith Richards jetzt die neue Werbefigur für die anonymen Alkoholiker. Ich weiß nicht, ob der inzwischen trocken ist und ich ihm Unrecht tue, aber aus meiner Sicht halt jemand, der zu dem Thema einfach die Klappe halten sollte. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Ja, es interessiert ja im Endeffekt nicht, was die Wahrheit jetzt war oder so. Ne? Also das war ja in den Augen dieser Aktivisten, die damit ja gefahren sind, war das ja ein Anliegen. Und die haben die Frau ja sowieso benutzt dafür, um ihren, also diese Reform, die man da unter ihrem Namen da irgendwie hausiert hat, die hat ja auch mit dem Fall von ihr eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Das war einfach nur so, dass man gesagt hat, ja hier, Gina Lisa, Team Gina Lisa ist dafür und wir brauchen das ja. Und das war ja damals auch so, dass da bei diesem Prozess ja auch der Richter sich da drüber beschwert hat, dass da Bundesminister irgendwie sich in so einen Fall da einschalten und da irgendwie fordern, dass da jetzt aber gefälligst irgendwie ein Urteil rauszukommen hat in ihrem Sinne oder so. Aber das waren auch andere Zeiten, wo man wo man das irgendwie falsch fand. Das ist so. Ich glaube, ich hatte gerade eine geniale Idee. Kann man die nicht dem Lindemann vorstellen? die alte, weil ja. da würde ja wäre ja zu Ende in den Gehirnen. Aber die ist ja wahrscheinlich zu alt für den, denke ich mal. Upsi. Aber weiß ich nicht. Aber wäre doch ein geiles Crossover. Ich meine, was würde Berlin ausrasten, wenn das dann rauskommt, dass sie in der Reihe 1 gestanden hat, oder wie das da heißt bei denen? Reihe 0. Antalya. Also, ja, in der Türkei gibt es neue Gesetze, die Fotos von bestimmten Dingen, Tieren verbieten. Das heißt, Äfchenfoto machen im Zoo in Antalya und dieses illegale Foto dann über die Grenze schleppen, ja, geheim, und dann hier einführen, das gibt es nicht mehr demnächst. Affen oder Leguane, Papageien, Nipper, ja. Nichts mit Kameras auf Papageien und Affen schießen, bitte. Fotoverbot. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Aber wenn Politiker nichts zu tun haben, dann schon. Nö, finde ich eigentlich eine sinnvolle Sache. Achso, die hatten, glaube ich, auch einen Grund genannt. Genau, das ging, glaube ich, um. Weil es gibt ja total oft so Geschichten in so Ländern, dass sie dann den Löwenbaby auf den Schoß setzen und für ein Foto für viel Geld und so. Und das sind meistens halt zugedruckt bis oben hin. Leben in schlechten Verhältnissen, nicht artgerecht und existieren halt im Endeffekt nur, um den Leuten Geld zu bringen. Und deswegen finde ich das schon ganz in Ordnung. Ich meine, ich würde es halt nicht übertreiben. Mit einer Ziege will ich mich noch fotografieren lassen können. Die Berliner Zeitung hat herausgefunden oder hat erzählt hier davon, dass unser Kulturstaatsminister Weimar, dieser Medienprofi, aktuell einen Spott erntet für anstößige Verse, die er mal geschrieben hat. Ich meine, das war ein Artikel, der auch nicht so richtig lang angeteasert wurde, aber so zwei, drei kleine Beispiele waren da irgendwie drin. Ich scroll mal bitte runter. Ich bin seit dieser Woche eindeutig der Überzeugung, dass der Mann burgundische Vorfahren hat. Was heißt das? Was macht der Burgunde? Hast du nie den Anhalter gelesen oder gesehen? Das Schlimmste, was der Burgunde irgendwie tun kann für Arthur, ist seine Gedichte. O zerfrettelter Grundzwanzling. Ach, der. Ja. Oder an einen kleinen Klumpen Kitt, den ich irgendwie eines Tages in meiner Nase fand. Oder wie heißt das Ding? Ja, also so klingt. Habt ihr die Sache? Ich habe halt ein Gedicht gelesen. Ich wünschte, ich hätte es nicht sehr gelesen. Anzüglich ekelhaft. Ja, ja, irgendwie, aber halt auch also, das schwierig, war eher so, ich so ein bisschen, ne? Das war so. Mich hat's an Naked Lunch von William S. Burroughs erinnert. Ne, das ist wie keine Ahnung, jemand. Irgendwie ein Mann und eine Frau. Ein Mann und eine Frau haben in dem Gedicht Verkehr und der Mann ejakuliert dann Eiter, in dem das Kind ersäuft. Also das mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist abartig irgendwie und Leute haben auch schon vorgeschlagen, er könnte sich mit Rainer Winkler zusammentun, weil die ähnlichen Geschmack haben, so sexuell. Mir steht nicht zu, sowas zu beurteilen natürlich. Aber also, was ich da gelesen habe, war ekelhaft, aber gut, ich weiß nicht, in welchem Alter auch er das geschrieben hat. Ne? Ich meine, man muss halt irgendwie 17-jährigen Sturm und Drang Weimars genauso wir haben auch alle von Möglichkeit einräumen wie einem Eiwanger. Ne? Wir hatten aber also, auch alle die Geschichten von Charlotte Roche gehört. Ne? Ja, eben, also Charlotte Roche, da ist es dann Kunst, hier ist es eklig, aber gut. Apropos eklig oder weniger eklig, nee, das hat ja mit gar nichts zu tun. Cannabisverbot im Englischen Garten wurde gekippt vor dem Verwaltungsgericht, Gerichtshof heißt es hier bei der Tagesschau. Ja, und klar, das ist eklig, wenn es im englischen Garten überall noch den Marihuana stinkt. Klar ist das eklig, Mammon. Ja, sie wollen es gerne verbieten, aber das Gericht kippt das jetzt. Und ja, ich meine, München ist ja auch rot eigentlich, ne, sowieso. Deswegen ist es auch jetzt nicht so ein Wunder eigentlich. Aber die Bayern drumherum, die Landesväter und so weiter ärgern sich. Ich glaube, es gab auch eine Entscheidung bezüglich dieser Anbauvereine, aber ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls waren die gesagt, diese hohen Anforderungen, die ihr da stellt, das ist Unsinn und dann hätten wir das nicht erlauben müssen, so ungefähr. Ja, und jetzt kannst du im Englischen Garten vielleicht gilt das Urteil ja bis zum nächsten Sommer, dann kannst du im nächsten Sommer dann im Englischen Garten kiffen. Ne? Das und dann wenigstens so. Tee trinken im Englischen Garten. Also mich interessiert dieser Finanzgarten. Ist das da, wo diese Blätter mit den interessanten Bäumen wachsen? Wo man sich das Geld dann praktisch direkt vom Stamm schnappt. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass hier drin steht, dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert. Ja, das bezieht sich, glaube ich, auf den Paulanergarten. Der wird eigentlich nur verlängert, oder nicht? Ja, und noch so eine tolle Regierungsidee in Holland. Ich meine, ob man da Freund ist oder nicht, ist ja eben dann auch persönliche Sache, aber das so, was soll ja, das bedeuten? Dass man überall die Dinge verbieten muss, ist ja auch nicht in so einem Holländer Sinne. Kein Freund von Holland? In so einem Holländer Sinne ist das nicht, dass man alles wirklich verbietet, aber sie tun es trotzdem und lassen sich die Knallerei verbieten. Einmal noch dieses Jahr Silvester dürfen sie ja ihren Trieb da frönen oder was und Böller verböllern und Raketen verschießen. Danach nicht mehr. Wie in Frankreich, das ist ja auch schon vorbei. Das in Frankreich darfst du auch nicht mehr rauchen, glaube ich, auf der Straße, ne? Baguettes darf man auch nicht mehr offen tragen. Ich glaube auch, ja. Diese geringelten, Langarm-Shirts sind verboten, glaube ich, und Pantomime. Tja. Schlimme Zeiten. Also nicht nur die EU, sondern auch manche Einzelregierungen. Geht die Freiheit flöten. Schön am Rand. Ja, so ein Quatsch, ne? Meine Güte, ey. Also, da ist, vielleicht kann man auch mal einen Mittelweg suchen oder so, dass man sagt, wie, keine Ahnung, in Entfernung von. Ach, Mama, dieses. Haus. Nein, geht nicht. Ständige Pro und Contra. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Diskussion führen wollen. Ja, da bin ich ganz anders und sag mal, ja, einerseits und andererseits. Einerseits ja, andererseits nee. Eher nicht so. Ja. Oh. Weihnachten steht vor der Tür. Es steht, es entsteht, es steht. Ne? Geh doch nach Hause. Noch 14 Arbeitstage, bis meine Weihnachtsferien anfangen. Schön. Macht ihr Betriebsferien oder was? Nee. Okay. Nee. Ich hatte noch Resturlaub. Ja. Das ist, wenn man so fleißig ist im Jahr. Und dann gab es da ein Angebot aus einer benachbarten Region von Europa für Übernachtung und Anreise. Go for it. Ja. Jemals die Woche ein wichtiges am Anstehen oder so? Eine Idee? Ist in Gießen nicht dieses AfD? Das ist jetzt jede Woche. Bis zum Ende der Zeit. Ja, wir ändern das Orwell-Zitat. Das ist nicht mehr der Stiefel, der auf das Gesicht tritt, sondern das ist der Partei, der Gründungsparteitrag der AfD-Jugendorganisation. Das sind die Bezugis, die sich an dich kleben. Und dann kommt der Wasserwerfer. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Preis, aber die 6.000 Polizisten da und 12.000 Leute, das ist irgendwie killefit in meinen Augen. Also das haben wir doch irgendwie schon häufiger größere Dinge erlebt. Ja. So jede Woche am Wochenende 80.000 Leute ins Stadion und so ein Scheiß. Ich meine, dass da mal ein paar tausend Bullen auflaufen, ist doch jetzt irgendwie auch gar nicht so ungewöhnlich, oder? Ja, aber ich meine, wenn das halt in einer Stadt wie Dortmund oder so stattfindet, dann ist die Stadt halt entsprechend groß. Gießen hat keine 100.000 Einwohner. Wir sind eine kleine Stadt, wir sind keine Großstadt. Wenn ich hatte sich extra in so einem Nebendorf verpissen, wahrscheinlich, damit sie nicht so auffallen, aber das hat dann eben auch nicht funktioniert. Ne? Naja, weil du in den Ballungsstädten doch sowieso keinen Raum kriegst, weil das alles, die sind ja alle fest in Aktivisten haben. Klar mussten die ein bisschen in die Provinz. Ja. Aber ich möchte dazu noch die eine Anekdote nachliefern. Ich habe ja gleichzeitig auch den sogenannten Aktionsticker offen gehabt. Das heißt also, da, wo die offiziell mit ihren Demonstranten kommuniziert haben, gesagt haben, der pinke Finger ist jetzt da und der goldene Finger bricht durch zum silbernen Finger oder so. Und da kam dann wirklich irgendwann die Durchsage, ja, wir haben hier 1 bis 2 Mitglieder der Jungen Alternative entdeckt. Schaut, dass ihr bei eurem Bezugi bleibt und gebt euch gegenseitig Schutz. Die Faschos sind unterwegs. Also, sie haben 3 Leute entdeckt. Und außenrum sind 25.000 Leute krakeelende Linke. Aber sie sagen, ey, pass auf, die Faschos sind da draußen, weil diese drei Leute wahrscheinlich nichts Besseres zu tun haben, als sich den erstbesten Linken zu greifen und so ihn zu versohlen und dann nicht aufzuhören, bis alle von denen verprügelt sind. Ja, vielleicht war das wie diese Tiere, die sich selbst im Spiegel sehen. Ja, das waren halt diese Leute, die von denen ich vorhin berichtet habe, die auf der anderen Seite halt da dummerweise versucht haben, zu ihrem Kongress zu kommen und dafür den Weg durch die Menge gewählt haben. Bis ja, die sind saugefährlich, ne? Dann, ja, ich, also... Die verkloppen nicht mit ihren Ohrläppchen, glaube ich. Nee, gut, das sind halt leider... Ja nicht, auch, die ist zack, bist du nieder. Also wenn du halt, wenn wir diese Szene mit dem Angriff auf die Tichy-Mannschaft oder halt nochmal die andere da mit dem Typ uns angeguckt haben, da wird nicht mit... Also da sind Leute vorne, die wissen, wie man schlägt. Und die wissen, wie man solche aus... Also das sind ja auch... Ich meine, klar, 99% von diesen Leuten, da sind wahrscheinlich auch keine Gewalttäter. Ja? Aber sie haben halt immer dieses eine Prozent dabei, dass sie mitbringen, dass die Drecksarbeit macht. Und sie lassen das eine Prozent auch immer wieder in der Demo verschwinden. Das ja, ist ja seit den 80er Jahren immer dasselbe. Manchmal einfach ein Massenphänomen, ne? Wenn der eine loslegt, dann liegt der nächste mitten bloß und so. Und dann, ja, dann bist du plötzlich los mit 100 Leuten hinter drei her oder so. Das ist alles so unnütz, anstatt miteinander zu reden. Der Weichreiter hatte nach der Schülerdemo so einen Linken, den er interviewt hat, der sich auch gar nicht hat beeinträchtigen lassen von den anderen, hat gesagt, geht weg, ich unterhalte mich jetzt hier, ist mir ganz egal, ob ihr nicht wollt, dass ich mit dem rede oder nicht. Und hat dann wirklich auch mit ihm diskutiert und linke Standpunkte vertreten und Argumente ausgetauscht. Da war ich dann so ein bisschen so, ach, wenn noch ein paar mehr von denen so wären. Und der Weichreiter, so wenig ich mit seinen Ideen irgendwie zu tun habe, hat halt auch gesagt, ja, wenn wir einfach mal mehr miteinander reden würden und mal mehr irgendwie Diskussion und Dialog zulassen würden, dann könnten wir halt auch Lösungen finden. Aber das tun wir nicht. Nee, da kommen 8 Leute, 8 Ordner angerannt und sagen den Leuten, nee, red nicht mit dem, das ist ein böser Nazi. Oder der hat diese Schülerdemo gefilmt. Und vor ihm sind die ganze Zeit also vier Jungs gelaufen, die sich immer vor ihn gestellt haben. Das hat mich voll an die Stasi früher erinnert, weil da gibt es ja auch diese klassischen Bilder bei irgendwelchen Kundgebungen in der DDR. Wenn da Westfernsehen war, kamen auch immer diese Männer in Lederjacken und haben dann alles zugestellt. Und genauso kam mir das auch vor. Es war wirklich grotesk und auf jeden Fall, also ich unterschreibe das, was die Frau Kelani sagt, das ist eine Zäsur in gewisser Weise, was da passiert ist. Und wenn wir darüber einfach hinweggehen, wird sich das in Zukunft, in nicht allzu naher Zukunft, wird sich das rächen. Nee, ich traue Weichreiter keinen Meter. Nee, also wie gesagt, weder Weichreiter noch Utopia, nee, noch Schmidtkes Welt ist keine Empfehlung für diese Kanäle. Nee, und auch kein Endorsement der Sachen, die die sonst sagen, ich habe hier rein deren Infrastruktur benutzt. Da muss sich jeder selber ein Urteil bilden, ob er sowas gucken möchte oder ob das sein Ding ist. Aber ich habe hier einfach die Infrastruktur benutzt. Keine Empfehlung für diese Kanäle in dem Sinne, außer, dass ich sagen muss, dass der Schmidtke sehr freundlich war, als wir nachgefragt haben, ob wir seine Aufnahmen nutzen dürfen. Punkt. Tja, jetzt kehrt erstmal Ruhe ein. Jetzt könnt ihr noch in den Wald gehen und alles entspannt sehen. Nicht wahr? Bei manchen glitzern vielleicht schon auch die Lichter auf dem Schnee. Wer weiß, wo ihr so wohnt. Achso, jetzt soll ich nochmal eine Lanze brechen für die Süddeutsche. Die haben nämlich auch über den Weimar einen Artikel gemacht mit dem Titel die Potemkinsche Mediengruppe. Ist natürlich ein Bezahlartikel, aber sie widmen sich dem Thema scheinbar einigermaßen offen oder so, habe ich den Eindruck. Die Süddeutsche. Kann ich bei Bezahlartikeln nur immer wieder wiederholen, versucht die Dinger auf Archive erstmal zu archivieren, bevor ihr aufgebt. Das passiert so oft, dass jemand anders, der den Bezahlartikel offen hatte, das Ding archiviert hat. Das ist wirklich so ein kleiner Lifehack. Das ist so wie früher mit dem Microsoft Windows freischalten. Das war doch auch Absicht von Microsoft. Ja, dass das geht und das ist so eine Absicht von Welt und so, dass das ein bisschen eine Weile geht. Nehme ich mal an und sag dann auch nochmal Danke. Ja, bei manchen geht es, bei Wirtschaftswoche und so ist manchmal schwierig, aber bei den meisten, bei vielen geht's. Welt geht manchmal nicht, aber ja. Aber hier, da wir ja den ersten Advent haben, möchte ich euch einen kleinen, bevor der Adventskalender morgen geöffnet wird, möchte ich euch ein paar kleine rhetorische Geschenke machen. Und zwar, wir kennen ja die ganzen Gender Pay Gap, Gender Care Gap, Gender Sleep Gap hatten wir schon, Gender Leadership Gap und was es nicht alles gibt. Kommen wir nochmal zur anderen Seite, der Gender Life Expectancy Gap. Männer sterben 4 bis 6 Jahre früher, der Gender Suicide Gap, muss ich glaube ich nicht erklären. Gender Homelessness Gap, ja, auch mehr Obdachlose. Gender Workplace Death Gap, ne? 90-95% der tödlichen Arbeitsunfälle betreffen Männer. Gender Custody Gap, ja, keine Sorgerecht. Ne? Gender Prison Gap, ja, 95% im Gefängnis, aber gut. Ne? Gender Education Gap, ne? Höhere Sitzenbleib- und Abbrecherquoten in Schulen, generell schlechtere Noten. Gender Dropout Gap, ne? Schulabbrecher auch mehr. Victim of Violence Gap, Gender Victim of Violence Gap, ja, also. Ja, Frauen sind von Gewalt am meisten betroffen, nur nicht in absoluten Zahlen. Auch nicht in relativen, aber gut. Gender Homicide Gap. Ja, Männer werden häufig deutlich häufiger ermordet als Frauen. Ja. Ne, so, ja. Gender Conscription Gap. Ja, Wehrpflicht. Gender Alimony Gap. Ja, Alimente. Gender Health Seeking Gap. Ne, weniger Arzt, weniger Spezialärzte und so weiter. Obwohl teilweise ja das Gegenteil behauptet wird. Gender Mental Health Stigma Gap, ne? Weniger psychologische Betreuung, mehr Addiction Gap, Circumcision Gap, Sentencing Gap, also öfter verurteilt. Fatherhood Penalty Gap, ne? Elternzeit wird schlecht angewandt für so, und Gender Empathy Gap, natürlich, keiner mag Männer und nimmt sie doch einfach mal in den Arm und fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Genau, geht in den Wald und lasst euch nicht kindern. Wie ist Miete pro Kopf und ja, so Knickenlicht. Ja. So YouTube geht auf Mammon Magazin mit und abonniert das. Genau. Das ist sehr gut. Wenn der Russe die Seite noch hat, ihr kennt die ja. Ne, und abonniert uns auch gerne nochmal, damit wir wieder... Ne, wir ja, bitte. Vielleicht kann jeder von euch einen Freund auftreiben, der uns abonniert vielleicht. Weil wir haben bald das 10-jährige Jubiläum und wenn wir dann immer noch unter 10.000 hier rumkrebsen und rauchen... Und also ihr könnt auch einen Fake-Account benutzen, so. Nee, das wäre doof. Das keine Aufrufe zu benutzen. Nee. Keine Aufrufe außer Adblocker zu benutzen, natürlich. Ne? Nee, der SZ-Artikel ist tatsächlich lesbar im Internet. Allerdings, genau, der Untertitel war noch, dass der Weimar hier eine Zeitung hat und das aber auffliegt. Genau. Ein Blick dahinter lässt dieses Gebilde schnell in sich zusammenfallen. Das kam mir fast bekannt vor. Guck, der Fake-Account findet Fake-Accounts auch doof. Der ja, weiß, was richtig ist. It's fake! Lasst es euch gut gehen. Die dumm sind, muss man auch dumm nennen. Ne? Tschüss.